Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Voll gut, wir haben perfekt zusammen das gleichzeitig gesagt. Das ist ein richtig guter Stream. Ich habe gedacht, vielleicht kommt der Mammon genau in dieser Sekunde und sagt auch guten Abend, aber der kommt bestimmt auch gleich. Ich habe auch gedacht, dass jetzt gleich in der Sekunde auch Abel kommt, aber der ist nicht da. Wir haben Abel ausgetauscht für Chris. Jetzt ist Chris da und Abel ist nicht da. Ja. So ist das. Aber wir freuen uns alle, dass Chris wieder da ist. Und dann hört auch das Gemecker im Chat endlich auf. Genau. Ja, das ist ja hier Harassment, ne? Ja, genau. Ja. Ständig dieses, wo ist Chris, als wenn wir nichts wert wären. Mhm. Das ist Christifizierung hier. Ja, neue Woche, neues Glück. Twitter hatte keins. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich habe es teilweise sogar ein bisschen live mitgekriegt, dass diverse bekannte Accounts auf einmal angefangen haben, dubiose Bitcoin-Angebote zu machen. Zum Beispiel Bill Gates, der gesagt hat, hier, schick mir deine Bitcoins und ich vervierfache die. Ich bin gerade gut drauf, nur heute Nacht. Warte, das waren dubiose Links? Da hätte man nicht Geld hinschicken sollen? Oh, verdammt, oh nein, mein gesamtes Geld. Ja, es würde mich ja schon interessieren, wie viele Leute, wie viel Geld diese Aktion, ob diese Aktion Geld gebracht hat, weil es gibt ja immer Leute. Ja, angeblich über 200.000 Euro. Es steigt ja, halt jeden Morgen ein Dummer aus dem Zug. Also Mars, so dubios kann es nicht sein. 200.000 Leute haben da, nicht 200.000 Leute, sondern 200.000 Dollar sind da zusammengekommen, ja. Also, für einen guten Zweck nehme ich an. Ja. Ja, und es gibt halt eine offizielle Erklärung von Twitter, dass wohl jemand Angestellte von Twitter beeinflusst hat, soweit, dass sie anderen Menschen Zugriffsdaten, Zugriffsmöglichkeiten gegeben haben, die Möglichkeit, das Zwei-Faktor-Authentifizieren außer Kraft zu setzen und solche Dinge. 45 große Accounts waren betroffen und bei 8 Stück, von denen Twitter nicht sagt, wer das ist, ist die komplette Timeline runtergeladen worden. Also alle Tweets, alle persönlichen Nachrichten auch. Ja. Die Aussagen sind darüber ein bisschen widersprüchlich. Erstmal, was die Anzahl angeht und dann halt auch, was alles runtergeladen wurde. Weil theoretisch wäre alles runterladbar gewesen. Das ist der Punkt. Aber Twitter meint, es wäre nichts runtergeladen worden. Und da wäre halt die Frage, wie wollen die das nachvollziehen können, dass nichts geöffnet und runtergeladen worden wäre. Deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass alles runtergeladen wurde. Einfach, ne? Ich meine, wenn man sich Zugang verschafft, ist das doch nur eine Sache von einmal ein Programm laufen zu lassen, um alles runterzuladen. Ich denke mal, das ist Standardrepertoire, wenn man sich so Zugang verschafft mit so viel krimineller Energie. Ich hoffe einfach mal, dass Leute Obama war, glaube ich, auch betroffen. Oder wisst ihr noch größere Accounts, die betroffen waren? Hm. Also Bill Gates war so der große Brocken. Elon Musk, genau. Ja, und dann waren ja irgendwie für eine kurze Zeit waren irgendwie alle Blue Checkmarks verschwunden. Oh. Und da konnten nicht verschwunden, aber die durften nicht mehr posten. Ja, die hatten, das war aber eine Maßnahme von Twitter, soweit ich weiß. Die haben irgendwie gesagt, okay, da ist irgendwas ist kompromittiert und deswegen verbieten wir jetzt momentan einfach allen blauen Haken was zu twittern, damit die nicht auch gekapert werden. So habe ich es verstanden. Das könnten ja, die nochmal. Genau, weil die halt ein paar Minuten nicht wussten, haben die den Zugang schon gesperrt oder haben sie noch nicht gesperrt. Das ist an sich schon seltsam. Ein paar andere, da es ja so eine Bitcoin-Sache war, ist es halt besonders wichtig, dass halt auch Bitcoin-Plattformen wie Bitfinex, Binance, KuCoin, Coinbase, Litecoin, Gemini, Ripple, Cash App, diese waren auch unter den Accounts, die gehackt wurden. Und halt Bloomberg, Buffett, Obama, Bezos, Kanye West, Elon Musk, Apple über verschiedene. Ja, also es gab Hack. Ja, mutmaßlicher Drahtzieher beim Twitter-Hack. Der rätselhafte Kirk. Kirk Anon. Wer steckt hinter diesem Twitter-Hack, bei dem die Accounts prominenter für eine Betrugsmasche warben? US-Medien und Tech-Experten vermuten, dass es sich um eine Gruppe junger Täter handelt, mit einem Drahtzieher. Es ist einfach ein Artikel, der sich ein bisschen mit den Hintergründen schon befasst, soweit man dazu schon was sagen kann. Den Auftakt zu jenen Unterhaltungen machte laut Screenshots, Unterhaltungen über wie man die Leute am besten scammen kann. Den Auftakt zu jenen Unterhaltungen machte laut Screenshots ein Nutzer namens Kirk, der behauptete, ein Twitter-Mitarbeiter zu sein. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt dieser Aussage, aber offenbar tatsächlich Zugriff auf ein wichtiges internes Twitter-System hatte. Jemand hat gehört, dass es Kirk gelungen sei, über einen Twitter-Kommunikationskanal in der Bürosoftware Slack an seinen besonderen Zugang ins Twitter-System zu gelangen. Twitter selbst gab dazu keinen Kommentar ab. Ja, also schon interessant auf jeden Fall, dass jemand das schafft, an solchen Hochsicherheitsdingen vorbeizukommen. Aber ich gehe doch mal auch davon aus, dass so Leute wie Musk oder Gates ihre Tweets schon sehr, sehr pflegen, also dass da regelmäßig gelöscht wird, auch DMs und so. Nehme ich einfach mal an, weil das wäre sonst ganz schön unprofessionell. Es hängt davon ab. Ja, also beim Bill Gates würde ich eher davon ausgehen, dass der nicht sehr viel geschäftlich Relevantes über Twitter per Privatnachricht macht. Bei Elon Musk ist das vielleicht schon was ganz anderes, weil der ja eine ganz andere Unternehmenskultur hat. Wobei ich eher auch davon ausgehen würde, dass wirklich was Dokumente und wirklich konkrete Firmenzahlen sowas angeht, das würde natürlich nicht über Twitter gemacht werden. Aber es reicht ja schon, wenn der irgendwie, keine Ahnung, einem Vorarbeiter in der Fabrik sagt, alles klar, ihr könnt jetzt anfangen, ohne weiteren Kontext und daraus zu schließen. Solche Sachen sind für Firmenspionage teilweise schon interessant genug, um da Aufwand zu betreiben, um sowas zu bekommen. Es kann natürlich sein, dass das halt auch diese ganze Bitcoin-Angelegenheit ist ein bisschen seltsam, deswegen, weil es hätte viel leichtere Wege gegeben, wenn man sich so Zugang verschafft hat, das zu monetarisieren, Geld zu bekommen und alle diese Bitcoins, die quasi über diese Adresse geflossen sind, werden ja jetzt erstmal von der Community in Quarantäne gesteckt und es wird nachvollzogen, ob jemand da sich Zugriff drauf verschafft oder nicht und deswegen sind die quasi gar nicht nutzbar. Es kann also sein, dass diese ganze Bitcoin-Angelegenheit einfach nur ein Ablenkungsmanöver war, um beispielsweise an diese privaten Daten zu bekommen und es ist eine reine Firmenspionage-Angelegenheit. Und der Elefant hier ist alles noch sehr offen, wie es sein kann und diese Kirk-Angelegenheit hier, ja, ne? Weil ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Der Elefant, der da im Raum steht, ist aber halt auch das, warum nicht Trump? Ja? Warum, wenn man alles kann, so ungefähr, warum nimmt man nicht den, der die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde? Ja, da haben sich viele Leute drüber gewundert. Und hier deswegen nochmal der Hinweis hier von Coinbase. Coinbase ist so eine Nachrichten-Community, was alles mit Bitcoin und Kryptowährung angeht. Und da halt, ich denke mal, wenn da wirkliche Erkenntnisse, vorhin wurden ja irgendwelche US-Tech-Experten irgendwie zitiert, also da gebe ich ehrlich gesagt nicht so viel drauf, aber die Bitcoin-Szene ist da halt sehr interessiert daran, quasi, wenn solche Sachen, jedes Mal, wenn Bitcoin quasi negativ so eine Presse bekommt, dann haben die ein sehr großes Interesse daran, so sogenannte Selbstreinigung durchzuführen und die Bitcoin-Community ist voller Enthusiasten, das kann man wirklich nicht anders sagen und deswegen erwarte ich, wenn da wirklich eine Erkenntnis bei rauskommt, was da jetzt passiert ist, dass das da aus der Community kommt. Also mal Coinbase im Auge behalten, was da noch an Erkenntnissen rumkommt. Ja. Weitere Erkenntnisse, die bei der ganzen Sache rumgekommen sind, ist, hier sind wir ein Tweet im Rahmen dieses ganzen Hacks und der Aufarbeitung konnten halt gewisse User-Interfaces von Programmen, die Twitter-intern genutzt werden, veröffentlicht werden. Und hier sehen wir einfach mal quasi den Hinweis darauf, dass es halt so Tools gibt, wie dass man beispielsweise gewisse User suspendieren kann, dass man die aber auch beschützen kann, dass sie nicht negativ gefleckt werden oder dass, wenn Accounts gemeldet werden, dass diese Meldungen quasi im Nichts verlaufen und gar nicht weiter eskaliert werden. Man kann die so einstellen, dass sie bei Suchergebnissen nicht gefunden werden, dass sie nicht empfohlen werden und also die sogenannte Trends-Blacklist und die Search-Blacklist und ja, was Compromise bedeutet, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Also gibt es halt noch ein paar andere Optionen, wie man quasi Accounts bei und Reaktionen auf Accounts quasi moderieren kann bei Twitter. Manche Leute nennen das Shadowbanning. Die nennen das hier quasi Trends und Search Blacklist. Ja. Compromise wäre einfach, dass er unter Verdacht steht, übernommen worden zu sein oder irgendwie gehackt worden zu sein. Ja, genau. Ja, ja. Ich würde halt denken, dass gerade, also ich habe jetzt nicht alle alle Interface-Bilder gesehen, das ist jetzt nur auszugsweise, ob genau so eine Funktion ja sollte eigentlich auch gegeben sein, aber ich glaube nicht, dass das hier mit gemeint ist, compromised. Was ich auch interessant finde, ist auf dem ersten Screenshot, da sieht man vielleicht nicht ganz im Video, Perm Suspended und Suspended. Da wird unterschieden zwischen, ich nehme an, permanenter Suspendierung und Suspendierung als solche. Was auch da der Unterschied ist, erschließt sich mir nicht ganz, aber... Doch, das ist... Wenn du suspended bist, gibt ja so Sachen, dass du für 7-14 Tage ins Twitter-Gulag gesteckt wirst, wenn du was Böses gemacht hast. Und permanent suspended bedeutet halt ja Account geschlossen. So okay. Wie Sellner vor 2 Wochen. Ja, also ich bezweifle, dass perm suspended hier heißt, der Account wird direkt geschlossen. Das per einem Klick zu machen wäre, oder dann noch... ich weiß auch gar nicht. Fände ich schon krass. Ich glaube, das würde ich nicht mehr unterstellen. Das hat bestimmt noch eine andere Bedeutung. Aber das ist ja alles noch recht frisch und das ist ja ein Thema, was nicht so ganz genehm ist gewissen medial veranlagten Leuten. Ja. Und deswegen wird es ein bisschen dauern, bis da eine bessere Aufarbeitung kommt. Vielleicht sind das Shadowbanning ist ja, Shadowbanning ist ja an sich ein Wort, was schon politisch in eine gewisse Ecke eingeordnet wird mittlerweile, was ja auch absoluter Blödsinn ist. Aber was hier aber auch, es müssen ja keine Schaltflächen sein. Ne? Also es könnten auch einfach Tags sein, die einem bestimmten Account zugeordnet sind. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Das ist nicht unbedingt, du siehst hier nicht unbedingt eine Schaltfläche, um jemanden abzuschießen, sondern eher, glaube ich, die Tags, die an einem User dranhängen, wenn du ihn auf Twitter auf dem internen Das Ding ist halt, das Styling von den Dingern sind Knopfklassen. Das ist im Endeffekt, Twitter hat Bootstrap gemacht und basiert auf Bootstrap drauf. Also ist so einfach so eine Styling-Sache, damit man schick Sachen machen kann, so CSS, egal. Aber da gibt es eben Styling-Klassen und da gibt es so vordefinierte Farben und Formen davon. Das heißt, es könnte durchaus Tags sein, sieht nicht nach Buttons aus, aber könnten auch Buttons sein. Vor allem steht da ja auch nicht Bounce, sondern Bounced und nicht ja, also protect, die Erklärung, sondern Protected. Also ja, die Erklärung für die Sachen auf der rechten Seite stehen, wenn man weiter runterscrollt. Aber also in den Kommentaren, was es bedeutet. Aber Perm Suspended stand da trotzdem nicht. Ich habe nochmal geguckt. Mhm. Moment mal, Bounced bedeutet, ich lese es jetzt einfach mal vor. Bounce is the soft throttling system they use, so your tweets are screened in responses. Basically means you're not a good boy, but you cannot be banned yet. It's a way Twitter uses to reduce your reach in replies and interactions. No reply boosting. Ja, also es betrifft auch Accounts, die beispielsweise Werbung geschaltet haben. Das ist interessant, weil das ist ja an sich... Okay, also... Ich denke mal, wenn man gethrottelt wird, wird man erst demonetarisiert. Ansonsten wäre das auch interessant. Ja, wenn man beispielsweise Werbung schaltet, um seinen Tweet zu bewerben, aber dann ist man intern auf einer Trends-Blacklist oder auf einer Search-Blacklist. Naja, also wie gesagt, ich bin mal gespannt, was da noch an Aufarbeitung kommt. Aber die medial veranlagten Tech-Leute, die haben irgendwie nicht so viel Interesse daran, leider. Und auch schön, dass Twitter noch vor 2 Wochen gesagt hat, Blacklist ist ein ganz böses Wort, das wir nie wieder verwenden wollen. Es tut uns so leid. We're so sorry. We're sorry. Und dann kommt 2 Wochen später dieser Screenshot raus. Ist doch auch, wenn man sowas sagt, sollte man das auch machen, oder? Nein. Müssen muss man nicht, das ist logozentristisch. Müssen muss man nicht. Es ist Logozentrismus zu sagen, dass wenn ich sage, ich werde jetzt das Wort nicht verwenden, dass ich es auch nicht verwende. Das ist genauso wie Read-Only, das ist ableistisch. Ne? Ja. Wenn man dann Leute nicht sehen können, was machen sie dann? Das hat mich jetzt gerade getriggert, weil du Able gesagt hast. Das könnte doch auch in Brei-Schrift sein. Ja. Konstantin Kuhle auf Twitter schreibt, wenn digitale Plattformen wie Twitter und YouTube endlich von ihrem digitalen Hausrecht Gebrauch machen und rechtsextreme Hassprediger wie Söldner und die IB löschen, dann ist das keine Zensur, sondern ihr gutes Recht und ein Gebot der inneren Sicherheit. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst schon genauso sagen, ja, Bücherverbrennung ist keine Zensur, wir sichern dadurch die Gesellschaft ab. Und ich meine, wer will denn das dann lesen, ja? Es ist doch gut, dass wir die Bücher verbrannt haben. Ist trotzdem Zensur und es ist ein gutes Hausrecht, keine Ahnung, wenn du dich jetzt dazu entscheiden solltest, das zu machen, so, und du besitzt die Bücher, okay, cool. Trotzdem, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, ich finde das auf jeden Fall eher suboptimal, so diesen progressiven Krempel vom Herrn Kuhle zu lesen. Also ich meine, wir wissen ja eigentlich, dass er aus dieser Ecke kommt, aber das da mal so ausformuliert mit so einem Namen drüber da stehen zu haben, fand ich dann doch ein bisschen, naja, weil ich sag mal so, also ich habe mir jetzt zwar nicht alle Videos angeguckt von Martin Söllner, aber wenn man nach dem gehen kann, was irgendwie seine Kritiker da verbreitet haben, dann kann ich mich da nur an irgendwelches Kartoffeln schälen und Blödsinnreden erinnern. Und die Tweets, die ich von ihm gesehen habe, fallen meistens nach auch eher so unter die Kategorie Blödsinnreden. Ein paar von denen haben wir hier ja auch entsprechend kommentiert. Da kann ich mich noch an seinen Freuden über das Sterben der Kulturszene erinnern und solche Dinge. Und ja, also Hasspredigt, keine Ahnung. Also da fallen mir diverse Accounts ein, wo viel schlimmere Sachen gesagt werden von Leuten aus dem linken Lager irgendwie. Ja, aber auch aus dem rechten Lager habe ich Leute gesehen, das, ja, die deutlich weiter ausschlagen. Der Söllner ist halt nicht doof. Der macht es ja genau. Wie die anderen eBay-Accounts, macht er das ja schon so, dass er halt immer schön an der Kante lang gleitet. Ja. Das Interessante ist halt auch, dass hier, wie gesagt, ja, Hass mit als Argument verwendet wird, was im Grunde total nichts aussagt, denn die Leute tun halt das, was sie tun, eher aus, selbst wenn sie Hass tun, ja, tun sie es aus Liebe zu ihrer eigenen In-Group, ja. Also die haben irgendein anderes Ziel. Du kannst genauso gut sagen, die Antifa ist eine Hassgruppe, weil sie nämlich gewaltsam ist, aber die Antifa selbst, ja okay, nee, die macht das aus Liebe. Die macht das aus Liebe zum Frieden und Wohlstand und wollen halt einfach nur die bösen Leute wegwerden. Glaube ich nicht, dass sie das aus Liebe zum Frieden und Wohlstand machen, aber okay. Nee, aber die können sich ja dann so vermarkten, weißt du, das ist, was ich meine. Du kannst dich halt so oder so drehen, ob du Hass zu den Außen, nach Außen oder Liebe nach Innen, das gilt für alle solchen Gruppen. Ja, aber ich finde, weiß nicht, ob wir den Tweet noch kriegen, der später diese Woche gefallen ist mit dem Hitlerjugend-Vergleich mit den Junis. Habe ich nicht dabei, ne. Ah, okay, aber es gab halt einen Tweet, wo jemand gesagt hat, ja, wegen der FDP, wegen dem FDP-Engagement gegen das Paritätsgesetz, unter anderem mit einer Verfassungsklage, wurden die Julis mit der Hitlerjugend verglichen. Und das ist halt das, was mich an dem Konstantin Kuhle-Ding irgendwie so kopftischmäßig reagieren lässt, weil er sieht schon die Ausläufer, die ihn genauso erwischen werden. Ja. Er ist in der FDP, die FDP wird nach der AfD dran sein. Die ist ja jetzt schon, liegt nicht umsonst gibt es dieses AfDP und solche Sachen. Ja, ich glaube, er geht halt einfach davon aus, dass man das alles verhindern kann. Dass man das alles verhindern kann, indem man halt ein guter, vernünftiger, normaler, aufrechter Demokrat ist. Und dann wird es natürlich unmöglich sein, dass irgendwelche Leute da mit falschen, weil sie kleine Kommunisten sind oder so, einen sowieso nicht leiden können, egal was man erzählt. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, dass er so eine staatsmännische Einstellung hat. Weil eine Sache, die mich an der ganzen Sache stört, das ist vielleicht nur eine Feinheit, also viele Sachen stören mich. Und ich bin auch nicht so ein Freund vom Söllner. Aber ich meine, der Söllner ist ein Aktivist in Österreich und der Kuhle ist ein Politiker in Deutschland. Alleine das ist, keine Ahnung. Ja, ist das, glaube ich, eher eine Technikalität, weil... Deswegen, wenn er auch nicht auf solche Feinheiten achtet, glaube ich, der meint es nicht so ernst. Der versucht einfach genauso wie alle anderen, sich irgendwie da durchzuwurschteln. Habt ihr den Stone Toss Comic diese Woche gesehen? Mit dem Mühlrad? Nee. Also, ich finde, Stone Toss, das hat mir zu viel antisemitische Schlagseite, aber ab und zu bringt er mal einen, den ich auch lustig finde. Du hast halt das Mühlrad und hinter dem Mühlrad liegen lauter zerquetschte Gestalten. Und vor dem Mühlrad ist so eine Reihe von weiteren Leuten und der Letzte in der Reihe sagt irgendwie, ja, aber Cancel-Kultur ist nicht gut. Aber erst als ihn das Mühlrad praktisch erreicht hat, und genauso wird es auch dem Kuhle gehen. Ja, der wird dann auch sagen, hey, aber ich bin doch in der FDP, ich bin doch Demo, was? Ja, das war auch eigentlich diese Woche schon, ich weiß gar nicht mehr, ob das auch zu diesem Ding mit der Hitlerjugend war. Auf jeden Fall hat er sich bei einem SWR-Journalisten beschwert. Aber ich glaube, der hatte sich auch lustig gemacht über die beiden von den jungen Liberalen Brandenburg, die da diese Verfassungsbeschwerde da eingereicht hatten. Und hat dann auch gemeint, so, ja, hier Journalisten und Demokraten sind unter Beschuss, so irgendwie war die Formulierung, wo ich mir auch dachte, ja, die sind unter Beschuss vom SWR und von diesen ganzen anderen Heinis, von den komischen Journalisten und hier von dem Miro Dietrich, von dem sind die auch unter Beschuss. Hm. Und von der Amadeo-Antonio-Stiftung, das ist ja da, wo der Herr Dietrich arbeitet, ich fand das ja einfach nur lustig oder bemerkenswert, dass selbst nach so einem Spruch hier, wo halt 100% das progressive Ding von wegen, das ist aber keine Zensur, wenn das die Hausrecht und tralala und die wollen einfach nur diesen furchtbaren Kram nicht bei sich auf ihren Kanälen haben und so, das ist alles. Ja, und sich dann hier über irgendwelche Feinheiten aufregen in diesem Artikel hier wahrscheinlich, der hier verlinkt ist, im Spiegel. Selenas Kanal hat gegen Ende nicht 100.000, sondern 400.000 Subscriber. 140.000. Ja, 140.000 Subscriber. Ja, auch finde ich es etwas schwach, dass die DPA die Tarnung der IB von gegen multikulturelle Gesellschaften übernimmt. Selena ist ein White Nationalist. Mann, das ist doch vollkommen egal. Gegen multikulturelle Gesellschaften, das bedeutet doch quasi das Gleiche, oder gibt es da irgendeinen Unterschied, den ich nicht sehe? Also alle White Nationalists sind gegen multikulturelle Gesellschaften, aber nicht alle, die gegen multikulturelle Gesellschaften sind, sind White Nationalists. Du kannst auch eine andere Position. Nee, ich kann doch auch ein Japaner sein, der gegen multikulturelle. Ja, genau. Ja, gut. Ja, genau, ja. Ja, also alle White Nationalists. Ich kann ein Afrikaner sein, wie in Südafrika momentan, der dagegen ist. Ja, aber genau, ist das nicht das, was Sie mit Ihrem komischen Ethnopluralismus meinen? Also ja, das ist ja genau das, ja. Ja, ja, das ist. Und ich meine, dass diese ganzen Leute, die das meinen, trotzdem der Meinung sind, dass ihre Gruppe die beste Gruppe ist, das wird wahrscheinlich bei den ganzen Genannten auch so sein. Ja. Also. Ja, und dann gibt es halt Leute, die halt sagen, ja, weißt du was, so, außerdem, White Nationalist, so, das bedeutet irgendwo nicht wirklich was, weil ein White Supremacist, das wäre so ein Ding, das weiße Vor, noch ein Tor, okay, da könnte man schon sagen, es ist eindeutig einzuordnen, so, aber ein Nationalist ist ja allein schon genug, um eine Person schon in so eine Nazi-Ecke schon zu stecken, und das ist auch schon ein schiefer Vergleich, aber was der Typ dann da gepostet hat, was der Selner gepostet hat mit diesen zwei Karten, ne, mit weiße Bevölkerung in einem Jahrhundert, vor ein paar Jahrhunderten so, und jetzt, und er hat halt gesagt, hier, das ist der große Bevölkerungsaustausch, Umtausch, so, ne, so, das ist halt schon hart grenzwertig, weil, Junge, das ist. Oh je. Aber ich würde ihn deswegen nicht irgendwie auf Hausrecht plädieren, sagen, ja, hier, entfernt den. Wir haben selbst, eine Jungen. Selbst wenn, ne? Ich meine, das Hauptding ist ja auch noch immer, jetzt müssen wir uns wieder alle drauf verlassen auf Herrn Miro Dietrich und diese ganzen Leute, dass die uns das richtig erklären, was da passiert ist irgendwie und wer diese Leute sind und was die wollen und so. Und dass sie da wieder gewillt noch in der Lage dazu sind, das zu tun, das wissen wir ja wohl alle. Ja. Und selbst wenn wir annehmen würden, dass die maximal der Realität da irgendwie verpflichtet wären, dann wäre es immer noch ein Restproblem und man könnte es nicht mehr selber einordnen. Mhm. Das ist halt eben schlecht. Und also, ich meine, die kommen nicht an und nerven irgendwelche Leute, die machen ihre komischen Videos, wer sich die angucken will, der guckt sich die an. Und jetzt hocken sie in irgendwelchen Kammern, wo halt eben andere Sachen nicht daneben empfohlen werden oder so, irgendwelchen Leuten. Und das ist doch eher die Radikalisierung, dass die Leute dann hocken so auf irgendwelchen Bitshoots oder sonst wie wo Wo sie dann nur noch den Krempel aus dieser Blase da irgendwie zu hören kriegen. Ja, natürlich, ja. Und obendrauf ist ja auch noch diese Position von, gibt den Leuten da keine Plattform, ne? Redet nicht mit denen und kein Fußball den Faschisten, kein Pixel den Faschisten, was weiß ich, was die dann noch erfinden werden. In dem Moment, wo du darüber redest, was da drüben der böse, böse Typ gemacht hat, gibst du ihm eine Plattform. Du gibst dem Typen eine Plattform. Du müsstest im Endeffekt Martin Sellner komplett ignorieren und seine Suspension komplett ignorieren. Wollen sie die ja auch. Da wollen sie ja sicherlich hin. Also, dass sie dann möglichst bald das Thema halt beenden können. Ja, klar, weißt du, super. Das ist aber, so wird es nicht funktionieren. Und es hat auch so nicht funktionieren in einer freien Gesellschaft. Was willst du denn mehr? Willst du eine freie Gesellschaft haben, in der Leute sich ausdrücken können? Oder willst du Hausrecht? Weil so, dann entstehen halt ganz viele Häuser und es ist de facto genau exakt dasselbe, was halt eben Rechte haben wollen mit verschiedenen Ethnien, die alle ihre Ghettos haben und die Weißen sollen das beste Ghetto haben, also Segregation nach ja, Ethnie. Ja, es ist einfach ein Gewinn. Es ist ein Gewinn für die Leute, weil damit sagt man halt eben so, nee, die sind zu gefährlich geworden irgendwie, die können wir jetzt hier nicht mehr dulden und populär bzw. bekannt und so sind die Leute halt trotzdem und da wird es genug Leute geben, die sich dann da suchen, die neuen Kanäle von denen, ne, wie ich gerade gemeint habe, wo dann halt eben nichts anderes mehr irgendwie stattfindet, wo man nicht irgendwo noch mal was anderes empfohlen bekommt oder irgendwelche anderen Sachen halt nur wenige Klicks davon entfernt sind. Und da können sie dann halt sagen, so, ja, ich bin da so, so gefährlich hier, meine ganzen Sachen von wegen und die ganzen Leute hier, die irgendwelche Mist verzapfen, die finden mich gefährlich und das ist dann instant glaubwürdig, weil die haben es ja gemacht, die wollten, dass die Leute weg sind. Da fängst du halt schon mal an. Dann können sie dann auch jede Menge Bullshit erzählen, aber erstmal haben sie einen enormen Vertrauensvorschuss jetzt, weil sie da jetzt berechtigt halt sagen können, irgendwie, wir wurden hier weggekickt und was Besseres kann eigentlich gar nicht passieren, an dem Punkt jetzt zumindest. Ja, wenn es zu früh passiert ist, bevor die Leute bekannt werden, dann vielleicht nicht, aber an so einem Punkt ist es halt richtig bescheuert. Also. Vor allem ist es noch so, dass es die eigene Position davon, dass Liberalismus und Meinungsfreiheit und Demokratie wirklich stark und funktionieren und allein das schon reicht, um böse Ideologien, die man nicht mag, in Schach zu halten. Das ist halt einfach dann selbst noch halt geschwächt halt präsentiert und heißt dann ja, wie gesagt, ja, Demokratie und Liberalismus ist stark gegen Faschismus, es sei denn, der ist da auf Twitter und dann machen wir Hausrecht. Das ist okay. Weißt du, sobald du dann dieses Hausrecht-Argument verwendest, kannst du eben nicht sagen, nee, Moment, Meinungsfreiheit regelt. Dann musst du sagen, ja, okay, nee, wir brauchen Autoritarismus, um Autoritarismus zu kontrollieren, was an sich kein so ein kontroverses Ding ist. Du kannst trotzdem libertär sein und liberal sein und Autoritarismus durchsetzen, so. Also halt generell regeln, ne? Aber doch nicht irgendwie meinen, dass das in allen Maßen immer funktioniert, nur weil es die Richtigen trifft. Das ist doch, oh. Kommen wir zu was vollkommen anderem. Ja. Hier haben wir eine Dame namens Angela Jarosch, die sagt, excuse me, let me be very clear, this is not okay. This is Sparta. Ja, worum geht's? Was hat die junge Dame gesehen, was sie so erschreckt hat? Ein Tweet. Und zwar hat jemand ein Jobboard, also ein Jobbörse praktisch programmiert. Und die speziell für Unternehmen, die Leute anstellen wollen, die einfach nur arbeiten wollen und keine Aktivisten sind. Ein Jobboard for Conservative and Libertarian Thinkers. Unwoke Jobboard. Und wenn du jetzt mal ein bisschen weiter scrollst, siehst du, wie die Damen und Herren es einfach nicht. So people are just going to let this happen? That's what we're doing now? It might be a joke, so it's okay. It might just be a troll, so it's okay. Or do you just not care? Die machen also eine Jobbörse auf, wo Leute einfach sagen, nee, bei uns gilt die Cancel Culture nicht. Und diese Leute benehmen sich, als wäre das, keine Ahnung, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was da passiert. Ja. Und auch da wiederum, wenn sie da keine Plattform denen geben wollte, hätte sie es nicht tweeten sollen. Aber Internet-Fame. Jemand, der sie kritisiert, also der sagt, was heißt kritisiert? Der sagt, dass einige Leute wollen einfach nur ihren Lebensunterhalt verdienen und sich keine Gedanken über Politik am Arbeitsplatz machen. Wo ist das Problem? Und die Antwort von ihr ist, zeig dein Gesicht, benutz deinen Namen, steh für deine Aussagen ein, du feige Sockenpuppe. Ja, und dann postet er, was ich nur vermuten kann, seinen Facebook-Account, so. Hier ist jemand, not looking for a job. Also er sucht keinen Job. Ich habe mich einfach nur in der Jobbörse eingetragen, um zu sagen, scheiß auf die Wokeness. Scheiß auf die Wokeness. Und unten drunter wieder, don't care, sock puppet. Also immer der Vorwurf Sockenpuppe. Nimm deine Feigheit so irgendwo anders hin mit und bla bla bla. You have proven nothing, you will get nothing. Und sie reizt ihn so lange, bis er sie dann mit einigen nicht so schönen Schimpfworten belegt und Was ich interessant finde, ist, dass wenn sie wirklich davon ausgeht, dass das Sockpuppets sind, dann unterhält sie sich mit Sockpuppets und regt sich über sie auf. Also ich weiß. Ich mute euch jetzt. Habt Spaß daran, in die Leere zu brüllen, ihr feigen Sockenpuppen. Ja, komm, Alter, du kotzt erstmal was ins Internet, Leute nehmen das ernst, Leute haben eine andere Position dazu, Leute widersprechen dir und dann heißt es, wie kannst du nur? Aber gleichzeitig sagen, ja, Gegenrede ist sehr wichtig und ist Teil der Demokratie und das brauchen wir. Ja gut, okay, dann kriegst du doch welche, dann ist doch das doch Demokratie, bitteschön. Und Angela beschwert sich auch noch drüber, dass sie hat sich das angeguckt und da gibt es wirklich Jobs. Das ist klasse, super. This is not okay. Ja. Cancel Culture existiert nicht und wenn sie doch existiert, trifft es immer nur die Richtigen, oder wie war das? Ja. Web-Developer in Chicago. Ja. Fuck, genau. Verwende deinen Namen, zeige dein Gesicht. Ja, klasse, Alter. Das würde sie niemals in irgendwelchen islamischen Ländern sagen, wo es dann heißt hier Islamkritik von Ex-Muslimen. Da wird sie niemals sagen, ja, zeig dein Gesicht, los. Steh zu deinem Wort, los, traust dich nicht, haha. Da wird sie auch das lesen und sagen, wie behindert sind die von ihren Argumenten so. Aber selbst macht es. Klasse. YouTube permanently disables independent journalism channel Press for Truth. So, aha. Einen Moment, darf ich kurz die Bremse ziehen, weil ich wollte noch was zum Unwoke HR sagen, weil da sind noch zwei Sachen passiert, die doch bemerkenswert waren. Zum einen gab es natürlich einen riesigen verbalen Backlash da drauf, aber die medial verankerte Netz-Community, die technisch versiert ist, hat sich halt darauf gestürzt, die ganze Seite erstmal auseinanderzunehmen und sie wurde erstmal direkt gehackt. Ja, und was nicht so lustig war, ist, die haben quasi die Sachen so kompromittiert, dass sie herausgefunden haben, dass man quasi die E-Mail-Adressen von den Leuten, die anonym dort ihre Lebensläufe hinterlegt hätten oder ihre Angebote hinterlegt haben, dass man die auslesen konnte und haben sie natürlich direkt veröffentlicht und haben natürlich auch erstmal alle Leute, die an der Webseite gearbeitet haben, sei es im Unternehmen oder auf technischer Ebene, quasi herausgesucht und gedoxt und so Listen erstellt mit hier, teilt das in euren HR-Departments, dass diese Leute auf die permanente Blacklist kommen und nie mehr irgendwo anders einen Job bekommen und sowas. Ja, toll, sehr, sehr gute Reaktion darauf, ne? Zwei Daumen hoch. Und dann die andere Sache mit dem Hack, da wurde quasi die Seite einerseits geflutet mit falschen Jobangeboten einerseits und falschen Belebenslaufen andererseits. Mit so lustigen Sachen wie Customer Service searching for a dick sucker to 200,000 a year, dick sucking incorporated, nut eater oder fuckface, schöne Jobbezeichnung oder professional racist, 100,000 pro Jahr, mindestens 14 Jahre Erfahrung, ne? Und halt solche ganzen Sachen. Da haben sich bestimmt ganz viele Leute gemeldet, weil es richtig cool klingt. So professionell Rassismus machen, ja, Mann. Ja, also da, das ist ganz lustig, da können wir mal gucken. Ja. Einfach mal Unwoke HR Memes eingeben bei Google. Da findet man ganz viele lustige Sachen, die da gemacht wurden. Wie gesagt, das ist die lustige Seite, aber die Kehrseite der Medaille war halt, dass halt die einfach alles auseinandergenommen haben von der technischen Seite her und alle Leute, die damit irgendwas zu tun haben, gedoxt haben. Ja, aber weißt du, das ist halt recht traurig, wenn deine Ideologie dich so weit degenerieren lässt, dass der Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, dich ins Schwitzen bringt. Also wenn das so ist, dann hast du dich eindeutig falsch entwickelt. So, es kann doch nicht sein, dass die Leute glauben, dass so etwas überhaupt was bringt und so etwas überhaupt nicht auf sie zurückkommen kann. Alter, meine Güte, ey. Uff, uff, uff. Ja. Und hier, ja, YouTube permanently disables independent journalism channel Press for Truth. Da wurde ein Kanal, der Journalismuskanal, Journalistenkanal, genau. Da wurde gesperrt. Genau, da hat ein Amerikaner mit dem, einem der amerikanischsten Namen, die ich je gesehen habe, nämlich Dan Dix, der hat einen Channel, der heißt Press for Truth. Ich muss sagen, ich habe den Mann noch nie wahrgenommen, aber fast 300.000 Abonnenten, 35 Millionen Video-Views, also auch kein kleiner auf jeden Fall. Der ist ohne weitere Angabe von Gründen, ohne einen Strike, ohne Copyright-Probleme, ohne alles, von einem Tag auf den anderen von YouTube gekillt worden. Wenn du mal ein bisschen genau, kurz davor hat er halt einen Copyright-Claim bekommen auf eins der ein Video, das 10 Jahre alt ist. Und hat gesagt, also keinen Strike, sondern er hat einen Hinweis bekommen. In der Mail stand extra noch drin, es ist kein Copyright-Strike und das betrifft den Status seines Accounts nicht weiter. Er hat kurz davor Videos gemacht. Zum Beispiel hat er sich mit einer Verschwörungstheorie, die wohl in Amerika kursiert, beschäftigt, dass die Möbelfirma Wayfair bei ihren Lieferungen Kinder für, was weiß ich, hier Epstein oder so transportiert und sagt, das ist halt ein roter Hering, der wird extra ausgeworfen, solche Geschichten sollen ablenken von den Sachen, die im Hintergrund vorgehen. Also hier und da schon, ich denke mal, der hat sicher auch ab und zu einen Aluhut getragen, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass er sich hinstellt und sagt, diese Verschwörungsgeschichte ist Blödsinn und sie lenkt von wichtigen Dingen ab. Ja. Außerdem haben sie ein Video von ihm zensiert. Ich weiß jetzt nicht, was das genau bedeutet, ob sie es rausgenommen haben oder was genau zensiert, vielleicht irgendwelche Bilder zensiert. Es ging da um eine Lieferung von Spritzen für Impfungen in Kanada, die halt massenweise zurückgerufen wurden wegen Qualitätsmängeln. Also so, er hat sich schon mit ernsthaften Themen beschäftigt. Ja, und jetzt ist er weg. Einfach von einem Tag auf den anderen. Chris, du hast jetzt dann vorbeigescrollt. Da hat YouTube auf Twitter was geantwortet, dem Typen. Was stand da? Wir haben ihren Kanal überprüft und es ist wegen Verstoßes gegen unsere Geschäftsgrundlagen. Ja. Ja, okay, ja, cool. Okay, gut, ich... Ja, selbst wenn es stimmt, es geht einfach nur darum, dass YouTube besser werden könnte, wenn sie transparenter sind, wenn sie dir mit mehr Worten genauer erklären, was du falsch gemacht hast, dann statt zu sagen, ja, Hausrecht. Halt Automatismus ist und so, und dann hat ja auch Sonderfoot irgendwie letzte Woche oder vor 2 Wochen oder so so eins von seinen Debunking-Videos gemacht über so ein, ich glaube, so ein Politiker auf jeden Fall aus Amerika, der irgendwas mit Masken gemeint hat, dass man da nicht atmen könnte und so. Mhm. Und das haben sie ihm auch weggesperrt und nach mehrfachem Appeal nicht wieder freigeschaltet. Und ja, aber weißt du, so, das ist ein sehr komplexes System. Natürlich hat es sehr viele Fehler, aber dann verbessert man diese Fehler und verbessert das eigene Produkt, anstatt dann zu sagen, ja, unser Hausrecht und so. Weil so cool, ja, aber dein Hausrecht ist halt irgendwo ein Dreck wert. So. Die Leute gehen woanders hin. Du musst jetzt einfach nur mal zusammenzählen, was in den Twitter-Screenshots von vorhin war, plus YouTube. Also ich kann mir schon vorstellen, dass YouTube sagt, wir sind attraktiver, wenn wir diese kontroversen Sachen rausnehmen. Der Dan Dix sagt ja auch, YouTube wird immer mehr wie Fernsehen. Ne? Also es ist nicht mehr YouTube, es ist jetzt YouTube. Advertiser-friendly, brand-friendly, wie Fernsehen. Fernsehen im amerikanischen Sinne. Fernsehen, nicht Cable-TV. Also auch keine Profanität, keine Nacktheit, Gewalt und ganze anderen Sachen. Und das sagt YouTube ja auch. Aber da liegt doch Gold auf der Straße für jeden, der jetzt es irgendwie schaffen würde, das aufzulesen. Es wird ja auch nur selektiv umgesetzt. Das ist ja die große Kritik auch daran, nicht? Ja, nein, Mammon, wir hören dich nicht. Ja, fucking YouTube, Mann. So, So, und die meisten Leute bekommen davon ja auch gar nichts mit. Es ist ja nicht so, dass dann YouTube so auf ihrer Startseite gleichzeitig so eine Liste hat von Kanälen, die gesperrt werden ohne Warnung. Weißt du? Die sind da auch nicht transparent damit, wenn sie das machen. Ich will einfach nur mehr Transparenz und mehr Klarheit und nicht mal unbedingt weniger Automatismus. Ich will einfach nur, dass Leute wissen, wieso sie gesperrt werden. Denn das ist auch gut für YouTube, wenn Leute das nachvollziehen können. Ja, das sagen ja viele Leute. Wenn wir klare Leitlinien hätten, würden wir uns dran halten. Nur es wird absichtlich schwammig gehalten und halt selektiv durchgesetzt. Das ist ja, das, was man beobachtet. So, Identitätspolitik, die digitalen linken Spieße. Die heutige Linke wacht mit polizeilichem Blick über Diskurschecks, Diskurshacken. So, und leugnet die eigene Macht, um ungestört moralisieren zu können. Das hilft weder ihr noch anderen. Ja, genau, das ist ein sehr guter Artikel hier, ist zwar aus der Zeit, aber sie haben wieder was Vernünftiges geschrieben, nach langer Zeit, mal wieder. Nee, das sieht aus wie Spiegel, aber es ist Zeit. Nach langer Zeit? Genau, nach langer Zeit hat die Zeit mal wieder was Vernünftiges geschrieben. Ja, und es fing hier, glaube ich, an mit diesem, da hattet ihr, glaube ich, auch drüber gesprochen, ne, mit diesem offenen Brief hier von den diversen Leuten. Und da geht er hier nochmal drauf ein und meint halt eben auch das, was wir eben schon gehört haben mit der Macht, dass ja eigentlich diese Leute, die sich jetzt hier anschicken, irgendwie zu sagen, so, ja, das ist okay, das ist nicht okay und so, und dann irgendwie mit Macht argumentieren, sich halt eingestehen müssen, dass sie diese Macht halt haben, ne? Weil ansonsten würden wir uns da jetzt ja nicht drüber unterhalten über diesen ganzen Kram. Da würde einfach jeder weitermachen und fertig, ne? Ja, aber dann irgendwie meinen so von wegen, ja, die anderen haben ja die Macht und wir müssen dann irgendwie die Macht festigen, und dann wird hier noch irgendwie Adorno zitiert, aber durchaus vernünftig, also ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber auf jeden Fall so weit, dass man, dass der Adorno halt auch nicht auf der Seite von den Leuten wäre, meint er hier, der Autor. Chaka, chaka. Hört ihr mich jetzt? Jetzt höre ich. Unglaublich, ey. Ich hätte auch gerne über den Artikel geredet. Ich fand den auch gut. Er hat ja nicht nur Adorno angesprochen, sondern vor allen Dingen diese Moral, diese angeblich moralische Überlegenheit oder die sie eben gerne spielen da. Ja. Dass wir damit eben auch nicht, auf Dauer nicht weiterkommen. Und das, Ronny hat ja auch angesprochen, dass sie über die Witze so herfallen, dass sie über irgendwelche Witzchen von Leuten sich recht so pikiert zeigen, etc., etc. Da kann man mal reinscrollen in den Artikel, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, was ich eben im Vorbeiscrollen gelesen habe mit Slavoj Žižek, mit dem gesagt wurde, er habe so einen Mitte-Rechts-Humor. Und er war so ein Fassungslos und sagte, nee, als ich jung war, war das ein linker Humor. Das geht mir ja auch so. Also ich habe ja meinen Humor nicht sehr geändert und ich war früher sehr links und bin es heute nicht mehr. Und trotzdem ist mein Humor ist der gleiche geblieben. Er wird aber heute von Menschen anders gesehen, weil er halt auch mal schwarz ist oder auch mal abgründig. So ja, er hat dann auch die Geschichtsvergessenheit praktisch der Leute so ein bisschen angeprangert. Und das sieht man ja auch daran, dass sie eben diese ganzen Statuen runterreißen zur Zeit und so, ne? Ja, zu dem Ding, ich meine, das steht zwar hier nicht in dem Artikel drin, aber was du gerade gesagt hast, Mars, ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal von diesem Konzept der Kulturapprobation irgendwie gehört habe, da habe ich mir auch gedacht, hä? Weil ich hatte das halt immer so verstanden, dass es ja bei diesem Kram gerade um so einen Selbstbedienungsladen halt geht, ne? So, du pickst ja einfach das raus, was dich interessiert, ne? Wenn du irgendwelchen Japan-Kram magst, dann guckst du dir halt den Japan-Kram an. Und wenn du irgendwo wie Amerika-Kram magst, dann guckst du dir Amerika-Kram an. Und jeder halt so, wie er möchte, ne? Und dass sie dann da plötzlich so ein Ding einfügen von wegen so, nee, das ist aber schon so, das gehört denen und das gehört denen. Das war auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, ihr habt irgendwie eine Macke, das kann das sein. Und seid ihr nicht so ganz konsistent mit dem, was ihr hier irgendwie erzählt und so. Und ich meine, dieses Ganze, da kommen wir auch gleich noch zu, mit diesem Rassismus-Gedöns und so. Oh, da hast du jetzt mal was gesagt. Da, ich kennzeichne sie dich nicht. Da sind sie, jetzt habe ich ja meinen Shitstorm hinter mir. Jetzt bin ich getauft quasi. Ja, auf jeden Fall. Was soll ich erzählen? Ach ja, dieses ganze Ding von wegen so, ach, wir fühlen uns ja so unwohl bei unserer Hautfarbe und so und wir passen ja hier nicht hin und so. Das habe ich auch in früheren Streams schon gesagt. Das ist eigentlich diese IB-Position. Dieses Ding von wegen, ja, das wird nichts werden und so und ihr seid hier halt fremd oder so. Das ist ja genau das, was die sagen. Und dieses ganze Rassismusgerede ist halt eben das Gleiche, nur dass die dann halt irgendwie nur das quasi das, was man da rausliest, dann was anderes ist. Bei der IB ist es dann irgendwie, ja, wir brauchen, jeder muss sich hier wieder rausfiltern und dahin gehen, wo seine Leute irgendwie sind. Und bei den Linken ist es, keine Ahnung, Umerziehung oder so, dass man nichts mehr, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das Ziel ist, aber auf jeden Fall irgendwie, wir brauchen neuen Menschen und es ist alles sowieso irgendwie falsch und keine Ahnung. Kommunismus. Könnte der Papst nicht wieder so eine Volkszählung machen, wo jeder in das Dorf seiner Geburt zurückkehren muss, um sich zählen zu lassen? Das hat vor 2000 Jahren ganz gut geklappt. Ja, bevor wir zum Rassismus kommen, das hier ist ein Gastbeitrag von, wie heißt der, Ferhat Azi. Und das ist ein junger Typ von Jungliberalen, von Jungliberalen Niedersachsen, der mir auch schon mal begegnet ist. Also nur kurz, ich kenne ihn jetzt nicht gut oder so, aber ist mir auf jeden Fall schon mal über den Weg gelaufen, da ist der gute Herr. Und in diesem Artikel geht es halt irgendwie so darum, FDP-Aufsteiger-Partei und er ist von der Hauptschule aufs Gymnasium und so weiter und so fort. Also hat neben der Ausbildung sein Abitur gemacht und Aufstieg und FDP und so weiter. Was ja auch alles richtig ist und so, aber worauf ich damit hinaus will, warum ich das eingereicht habe, ist halt eben dieses Ding, dass er meint so, ja, man braucht halt verschiedene parallele Sachen irgendwie in der FDP und er zählt sich halt zu diesem sozialliberalen Bereich dazu, wo ich mir dann aber schon wieder so denke, das ist halt so ein bisschen diese Wahrnehmungssache, ne? Der Mann ist irgendwie ein Migrant und deswegen, ja, deswegen ist diese Aufstiegsgeschichte dann plötzlich valide, aber irgendwelche anderen Leute, bei denen ist es dann, keine Ahnung, weiße Vorherrschaft auf Erhaltung der Hegemonie oder irgend so ein Kram. Also ich finde einfach dieses Ding von wegen, wir lassen einfach mal diese Strömung zu, nach dem Motto so, Kumbaya hier und die machen ja nichts und so, ne? Aber in der Realität, und das habe ich ja bei der Piratenpartei damals schon erlebt, dieses Ding, und das sieht man ja auch in diesem Juli-Twitter halt eben, die kommen ja alle nicht klar mit den anderen, ne? Dieser sozialliberale Flügel. Das sind ja die Leute, die alle meinen, sie hätten alles schon komplett verstanden und sie wüssten genau und da geht einer mit den falschen Leuten essen und sofort ist Scheiße ohne Ende da am Kochen und alle regen sich auf. Und dann so daherzukommen, dass man so, ja, wir wollen doch einfach nur akzeptiert werden als eine von mehreren. Ja, das wäre schön, wenn das so wäre, aber so ist es halt in der Realität nie. Ne? Und Und ich verstehe aber, warum er diese Ansicht hat, weil so ein Konstantin Kuhle ist natürlich ein Fan von so jemandem wie ihm, ne? Und jetzt, ich will auch gar nicht sagen, dass das zu Unrecht ist oder so, er ist sicherlich ein prima Kerl und alles. Aber ich will, die Leute müssen sich einfach mal vor Augen halten, dass dieses Ding mit dem Aufstieg und diese Sachen, dass das nicht beschränkt ist auf Migranten oder so oder auf Frauen oder was weiß ich nicht was. Aber das ist halt eben so ein Ding, wo jetzt irgendwie dieser Fokus drauf gelegt wird und dann kommt dieses ganze sozialliberale Ding mit diesen ganzen linken Theorien, wo man sich dann plötzlich irgendwie einbildet, dass es irgendwie diese identitätspolitische Realität irgendwie gibt, wo irgendwie die ganzen Männer alle keinen Aufstieg mehr brauchen, weil die ja schon ganz oben sind und bla bla bla. Nee, willst du etwa behaupten, weiße Männer müssten sich nicht anstrengen? Ja, also ja, das ist ja ein bisschen so. Weißt du, und das ist halt auch der Grund, warum, wenn Leute hier jetzt mir was von unterdrückendes System erzählen wollen, ich einfach nur schaue, okay, wenn ich denen hier ein klares System von Bevorzugung und Benachteiligung aufgrund von äußeren Faktoren zeige, wie reagieren die darauf? Wenn die dann nicht sagen, ja, das ist ein Beispiel für so ein System, was Leute einfach aus äußeren Merkmalen eben deswegen besser oder politisiert und deswegen dann besser oder schlechter bewertet. Wenn die mir da nicht sagen, ja, das ist genau so ein System, was ich meine, dann ist deren Systemradar irgendwo kaputt, weißt du, dann sind die blind, wenn es halt um ihren eigenen Krams geht, also sind sie nicht weit genug trainiert und entwickelt. Das heißt, dem werde ich dann nicht weiter groß vertrauen, sondern mir Statistiken anschauen, wenn ich das will. Und ja, Statistiken zeigen halt ganz klar, wir haben Mobilität durch alle Schichten, egal, unabhängig davon, schwarz, weiß, Mann, Frau, woher du kommst, bitteschön, da keiner wird unterdrückt. Was willst du denn? Du kannst dich auch nicht da ernsthaft dadurch profilieren, dass du einen kurdischstämmigen Deutschen bei dir in der Partei hast. Also, das. Was soll das? Was ist das überhaupt für eine Nachricht? Das ist überhaupt keine Nachricht. Nichts ist passiert. Kurdischstämmiger Deutscher tritt ein. Niemand regt sich auf. Was ist da los? Was ist die Nachricht? Ja, das ist ja auch nur, das ist hier die Bildunterschrift quasi, die erweiterte. Das ist ja nicht die Nachricht. Ja klar, ja. Ja, guter Punkt. Ja, aber ich meine, das lässt sich schon darauf runterbrechen, weil niemand regt sich auf darüber. Niemand, das sowieso nicht, aber es ist auch so eine Herausstellung davon, dass er jetzt irgendwie Ausländer ist oder Zugewanderter, wie auch immer, und ja, Mitglied der FDP ist vielleicht kein Herausstellungsmerkmal, aber das ist natürlich schon, ne, und das ist so nach dem Motto, guck mal, hier ist einer, der kann trotzdem Deutsch schreiben, obwohl er nicht von da ist, ne. Ja, ich denke mal, das will einfach nur so dieses, dass halt eben die FDP für solche Leute halt auch attraktiv ist, und es ist ja schon so, dass ja, die Grünen oder die SPD mehr als Migrantenparteien gelten als die CDU oder die FDP, wobei ja lustigerweise die AfD im Bundestag, zumindest in der Bundestagsfraktion, glaube ich, den höchsten Anteil von Leuten hat, die nicht in Deutschland geboren worden sind, von allen von diesen Fraktionen. Also, ja. Aber es ist auch so ein bisschen die Antithese, auf wo kommst du her? Also hier ist jemand, der sagt einfach schon in seiner Selbstbeschreibung, wo er herkommt oder wo sein kultureller. Ja, das ist halt Teil von dem, was er hier sagt. Also das ist jetzt wirklich nicht so, das wollte ich halt nur mal so anmerken, das ist mir halt eingefallen, als ich mir das durchgelesen habe, und das ist halt ein Aspekt, was ich diesen Leuten einfach mal vor Augen führen möchte, weil diese ganzen Sachen werden ja immer nur so geframed, ne, und das ist ja dieses ganze Gelaber von Macht und diesem ganzen Kram und von Hegemonie und was da irgendwie ist und was man aufbrechen muss und Stereotyp und leck mich am Arsch. So als ob diese ganzen Männer aus Deutschland alle irgendwie da geboren werden in diesen Zustand irgendwie, den irgendwelche Leute sich nach Jahrzehnten da irgendwie erarbeitet haben. Und und als ob dieses Ding mit dem Aufstieg oder irgendwelche Teile von der Macht oder politischen Einfluss oder was weiß ich nicht was, nur noch Sachen sind, die irgendwie Frauen und Minderheiten und Migranten und Schwule oder was weiß ich nicht was irgendwie für die irgendwie relevant wären und für alle anderen Leute irgendwie nicht. Das finde ich halt so irre. Und wie gesagt, das ist jetzt kein Diss gegen den jungen Mann hier. Es ist mir nur einfach beim Lesen von diesem Artikel halt ziemlich aufgefallen, ne, so diese Sache halt, ne, und da würde sich jetzt keiner hinstellen und sagen, hier, das ist der Torben, und der Torben ist übrigens auch in der FDP, und der Torben war erst auf der Hauptschule und hat jetzt sein Abitur gemacht, obwohl das im Prinzip der gleiche Artikel wäre, ne, also, aber ja. Das ist ja genau, was ich meine. Bei dem Torben würde sich da keiner drum scheren, weil, okay, hier, was soll's. Da sollte sich bei anderen Leuten auch keiner drum kümmern, weil faire Gesellschaft, und das ist das, was wir anstreben. Aber scheinbar ist es nicht der Fall, denn das ist so, wenn in den anderen der Texte, die geschrieben werden, eben zu sehen. So, es ist toll, dass der aufsteigt. Freut mich für ihn. Es ist sehr gut. Ja, hier haben wir einen Brief, der ziemlich hohe Wellen geschlagen hat in der letzten Woche. Der ist von einer Journalistin geschrieben worden. Journalistin bei der New York Times. Ehemalige Journalistin bei der New York Times, muss man sagen. Denn das ist ihr Kündigungsschreiben. Ja, und das ist ja die Dame, die diese viel, viel beachteten Serie da über das Intellectual Dark Web damals gebracht hat in der New York Times. Mit, was war es, Sam Harris, Peterson, Joe Rogan, wer war noch dabei? Alex Jones. Alex Jones doch nicht. Nein, weil ich kenne mich da nicht so aus. Wer? Nee, das waren halt so, ich glaube, dieser eine von den... Ach ja, das eher im positiven Sinne gesehen. Ja, total, ja. Dieser eine von den Weinstein-Brüdern war, glaube ich, noch mit bei. Weinstein oder nee, jetzt nicht der Filmproduzent, gibt doch noch diese anderen beiden da. Nicht der mit den Yucca-Palmen. Nee, nee. Ja, und sie gibt halt hier ziemlich offen ihre Gründe an. Also sie hat sich da nicht besonders wohl gefühlt, einfach weil sie eine, sozusagen die einzige oder eine der wenigen konservativen Journalisten in dem Stab war. Man hat hinter ihrem Rücken über sie geredet, man hat ihr Spitznamen gegeben, man hat sie auf den internen Tools irgendwie gemobbt. Also viele Sachen, die man auch immer hört, wenn es um angeblich rechte Hassbewegungen zum Beispiel aus dem Spielesektor geht. Also all diese Sachen haben dort stattgefunden. Sie haben stattgefunden von den Leuten, die auf der progressiven Seite stehen, die für das Gute stehen. Und es war halt auch so, dass ihre Vorgesetzten gesagt haben, nee, mach mal, das ist eine gute Sache. Du bringst da mal eine andere Sicht rein und so. Und sobald dann halt der Rest der Belegschaft praktisch vor den Vorgesetzten stand und gesagt hat, hier, wie kannst du sie das machen lassen, haben diese Leute halt zurückgezogen und haben ihr die netten, die Probleme. Es gab Leute, die gesagt haben, sie müsste rausfliegen, damit die New York Times wirklich inklusiv sein kann. Also die letzte verbliebene, halbwegs liberale Autorin müsste rausfliegen, damit das ein inklusiver Ort sein kann. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind die Sprachregeln, ne? Die Fiesen, die sich die Linken, die hatte eine Artikel ja auch so geschrieben, ne? Also, dann war der Hinweis auf den Artikel, der war echt gut. Sehr treffend. Ja, also es geht halt auch darum, dass sie ihre Identität als Jüdin wurde genauso angegriffen. Ja. Ihre Artikel wurden besonders praktisch unter die Lupe genommen, immer wieder gekürzt oder es wurden Sachen rausgeschnitten halt, die entsprechend halt nicht dann doch zu gewagt waren oder was auch immer. Also sie sagt, sie wusste, dass sie halt sich eine Zielscheibe auf den Rücken malt mit der Aktion. Aber sie hat halt, wie das ein echter Journalist sein sollte, einfach ihre journalistische Tätigkeit vor ihre eigene Karriere gesetzt. So. Ja. Wenn du halt, es gibt noch drei Ratschläge, wenn du es halt schaffen willst, so ungefähr, Regel 1 ist, sprich nur aus, was du denkst, auf eigene Gefahr. Riskiere es niemals, eine Story vorzuschlagen, die gegen das Narrativ geht. Und niemals soll man irgendeinem Editor oder Publisher glauben, der einem sagt, man soll mal gegen den Strom schwimmen. Ja. Ganz schön traurige Geschichte, finde ich, dass so jemand dann freiwillig irgendwann geht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Druck da auch extrem hoch war. Ja, schade, dass es jetzt praktisch irgendwie vorbei ist bei der New York Times, ne? Die New York Times ist jetzt sowas wie Gawker, glaube ich, ja. Die New York Times ist jetzt komplett auf ein politisches Lager gebürstet. Ich muss mal so ein bisschen... Vielleicht das mal mit einer Zeitung, die man kennt. Ich finde es nicht schade um sie selber, weil sie selber die ganze Sache mit der Israel-Kritik ist, die wird da halt aus dem Boykott, Divest... GDS-Movement wird sie halt angegriffen, weil sie als Jüdin nicht Israel-kritisch genug ist und nicht pro-Palästina genug. Das ist wohl die ganze Sache, das ist mir an sich ziemlich egal, aber sie ist selber halt an sich, sie wird zwar so als Zentristin in Anführungszeichen gehandelt, aber sie ist an sich auch Teil von diesem progressiven Lager, hat selber auch aktiv an dieser ganzen Cancel-Culture mitgewirkt und ist ja im Endeffekt zur New York Times nur gekommen als quasi Feigenblatt. Jetzt haben wir jemanden aus der Mitte, damit es nicht so aussieht, als ob wir nur ganz links wären. Ich will nur daran erinnern an die Kontroverse, die ausgelöst wurde, wo ein amerikanischer Senator, glaube ich, ein Republikaner, einen Gastbeitrag schreiben durfte. Ja, und das hat ja wie eine Welle bei der New York Times eingeschlagen und ja, zu sagen, dass die New York Times auf Gawker-Niveau wäre, das wäre ein bisschen übertrieben. Ja, das ist nochmal etwas, was man auf jeden Fall post halt. Aber ich meine, ich hatte es ja schon mal gesagt, die New York Times war mal Paper of Record, das ist schon lange vorüber. Und ich meine jetzt auch nicht, dass sie das Niveau von Gawker annehmen, aber sie sind so besetzt, weißt du? Von oben bis unten mit Leuten, die im Gleichschritt marschieren. Das meine ich. In einer politischen, einem bestimmten politischen Lager. Du weißt, dass du immer einen Drall finden wirst. Ich erinnere nochmal an die ganze Israel-BDS-Palästina-Sache. Ja, also da gibt es auch Infights. Kann man aber vielleicht auch dann davon ausgehen, dass du mit dem anderen Kollegen, der da gekündigt hat, ein bisschen halt mehr. Diese Infights jetzt schon ausreichen, um die Leute quasi zu canceln. Ja, eine andere Sache interessant bei diesem Brief gegen die Cancel Culture, den sie ja auch mit endorsed hat. Da habe ich ein Interview gesehen mit einem der Initiatoren von denen, ein Wissenschaftler, aber eher ein etwas unbekannterer, der halt quasi so die ganze Aktion organisiert hat und der ein bisschen erzählt hat, wie das zustande gekommen ist und wie der halt bekanntere Persönlichkeiten angesprochen hat, um mehr Publicity zu bekommen. Und ja, also diesen Brief würde ich, nachdem ich dieses Interview gehört habe, auch nicht mehr so überbewerten. Ja, dass da wirklich, war ich etwas enttäuscht. Ich habe nämlich auch, wo ich den Brief gesehen habe, gedacht, ach, das ist aber schön. Aber hinterher, nachdem mir das alles geschildert wurde, das war wohl auch, Schuss in den Ofen, sage ich einfach mal. Und ist sogar nach hinten losgegangen für einige Leute. Ich habe das Interview gesehen bei beim Rolling Stone Podcast mit Matt Taibbi. Wenn das interessiert, werde ich das angucken will. Einer der letzten. Ja, hier haben wir jemanden aus der Black Community in Amerika, der mir überhaupt nicht bekannt war, aber ich gucke auch kein amerikanisches Trash-Fernsehen, der ist irgendwie Moderator bei The Masked Singer und früher bei America's Got Talent und außerdem ist er Rapper und der hat halt einige Dinge gesagt, die, also er geht davon aus, dass die Semiten im biblischen Sinne, dass das die Schwarzen sind und dass die Juden praktisch den Antisemitismus gekapert haben, um die Schwarzen zu entmachten. Ist der jetzt ein Black Hebrew Israelite? Genau, er sagt von der Neigung, ja. We are the true Hebrews. Ja. Und es ist nie Hasssprache. Du kannst nicht antisemitisch sein, wenn du selber Semit bist. Ich glaube, das hat man in Israel auch schon anders definiert. Oder sein willst, ne? Ob er einer ist, ist ja noch eine andere Frage. Ja, der hat darüber wohl einige Sachen verloren, die er gemacht hat. Und ich weiß, wie verbreitet ist denn diese Black Hebrew Bewegung inzwischen in Amerika? Weiß das jemand? Das ist nicht so. Also es ist ein bisschen schwierig, das so zu vermischen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Louis Farrakhan auch was mit denen zu tun hat. Ist sie sehr weit verbreitet. Wenn nicht, dann ist sie sehr, sehr fringe. Nee, Farrakhan ist ja eine islamische Geschichte, oder? Ja, wie gesagt, wenn die irgendwie zusammenarbeiten, dann ist es weit verbreitet. Ansonsten ist es, aber sie poppen halt seltsamerweise sehr oft auf. Ja, sie sind zumindest medial präsent in verschiedenen Sachen. Beispielsweise, wenn man sich an diese ganze Smirk-Angelegenheit erinnert, mit dem Nick Clegg, ja, wo es war eine Schülergruppe, die Magerhüte aufhatte und dann ging das durch die Presse, dass die so einen alten Indianer belästigt hätten. Und tatsächlich war die Situation ja, dass sie auf den Bus gewartet haben und da war eine Gruppe von diesen Black Hebrew Israelites, die ganze Zeit beleidigt haben, auch mit extremen rassistischen Sprüchen. Und dieser Indianer ist da einfach nur mit seiner Trommel vorbeigelaufen. Und ja, ne? So, das waren auch die Black Hebrew Israelites. Die poppen oft auf. Also die genau, sind Nation of Islam. Vielen Dank, Tannhäuser Gate im Chat. Nation of Islam, genau. Okay, aber ich meine, haben die was miteinander zu tun? Sind die befreundet oder sind die bekriegen die sich? Das würde mich eher nicht. Indianer mit der Trommel. Wann hat man das schon mal, dass ein Indianer mit der Trommel vorbeikommt? Einfach so, ne? Also bei uns nicht so, ich weiß nicht. Früher hatten wir das an Fasching öfter, aber darf man heute nicht mehr. Ja. Ach ja, das ist auch eine Sache, die hochgepoppt ist jetzt in letzter Zeit. Wir haben hier das Smithsonian Museum und das hat ein National Museum of African American History and Culture. Und die haben quasi eine Lerngrundlage online bereitgestellt, wo es in der Themenreihe Talking About Race, da werden online Lernmaterialien zur Verfügung gestellt. Da geht es um, also es geht halt, gibt Text, Videos, Arbeitsaufträge, halt, dass man seinen Unterricht danach gestalten kann, dass man Homeschooling machen kann oder dass man quasi doing the work, also man kann sich quasi selber educaten, indem man das macht. Und das hat halt für sehr hohe Wellen gesorgt, weil hier eine ziemliche Fringe-Angelegenheit aus den 1990ern 1:1 übernommen wurde. Das ist eine etwas ältere Version, die archiviert wurde. Mittlerweile wurde das rausgenommen. Wenn du ein bisschen runterscrollst auf ein Drittel oder zwei Drittel, ich bin mir nicht ganz sicher, da sieht man das Bild. Ja, also man sieht hier verschiedene Sachen und Arbeitsanweisungen, Videos. Wie gesagt, das ist eine Arbeitsunterlage. Es geht noch ein bisschen weiter. Du siehst es, du wirst das es direkt. Das ist doch die D'Angelo, ja, genau. Die kommen viele. Fragility. Ja, nicht nur das. Also das Ganze strotzt quasi voller Sachen, die wir auch immer wieder hier in unserem Stream hatten. Aber genau, hier, da sehen wir, das ist das Poster, wo diese ganzen Sachen zusammengefasst sind. Und das ist halt durch die Medien gegangen im amerikanischen Raum, hat für sehr viel Aufsehen gesorgt und hat dazu geführt, dass dieses Museum diese Grafik auch entfernt hat. Ja. Oh, kann man die anklicken, das ist cool. Das ja. Aspects and Assumptions of White Culture. Also wie gesagt, das ist im Endeffekt von 1990, ja, von einer Unternehmensberatung in Anführungszeichen, die damals schon so Lernkonzepte für Unternehmen erstellt hat, um den Leuten ihre White Fragility beizubringen. Ja, und ich glaube, alles, was hier drin ist, hatten wir irgendwann mal im Stream, aber gucken wir uns doch mal an, was schlimm ist an Whiteness und White Culture. White Dominant Culture or Whiteness refers to the ways white people and their traditions, attitudes and ways of life have been normalized over time and are now considered standard practices in the United States. And since white people still hold most of the institutional power in America, we have all internalized some aspects of white culture, including people of color. So, das bezieht sich nicht nur auf Amerika, das wird ja hier mittlerweile auch schon unterstellt, ne? Und ja, schauen wir uns doch mal die paar Punkte an. Rugged Individualism, also quasi irgendwie selbstständige Individualität, ist eine schlechte weiße Eigenschaft. Ja. The individual is the primary unit. Self-reliance, independence and autonomy, highly valued and rewarded. Individuals assume to be in control of their environment. You get what you deserve. Das ist ganz schlecht, ne? Weil you deserve what you get ist ja eigentlich das, was richtig ist, ne? Oder Family Structure, the nuclear family, also die Kernfamilie, Vater, Mutter, 2,3 Kinder ist ideal, das ist schlecht. Husband is breadwinner and head of household ist schlecht. Wife is homemaker and subordinate to the husband. Children should have their own rooms. Be independent. Ja, okay. Emphasis on scientific method, finde ich auch super. Objective, rational, linear thinking. Cause and Effect Relationships, Quantitative Emphasis. Das ist alles schlecht. Also wenn ihr das internalisiert habt. Cause and Effect Relationship. Was? Ne, Cause and Effect. Es gibt nur Correlation ist Causation, wisst ihr ja. Ne? Wenn ich einen Gummiball gegen die Wand werfe. Geschichte, ganz schlecht, weil sie basiert auf der nordeuropäischen Einfach hier. Religion, Christianity is the norm. Anything other than Judeo-Christian tradition is foreign. Ja, per Definition, wenn du halt hingehst und dir nur westliche Länder anschaust, die halt eben judeo-christliche Traditionen haben, ist alles andere, was nicht dem ist, nicht dem und demnach per Definition halt eben fremd. Wow, big deal. Ja, das ist internalisierte Whiteness. Das ist ganz schlecht. Nein, Price, so funktioniert das nicht. Das ist fürchterliche, unwissenschaftliche Arbeit, die hier erledigt wurde. Du hast das internalisiert. Digga, wenn ich mir Afrika anschaue, dann gibt es da auch sehr viele Schwarze. Das ist die Mehrheit schwarz. Da werde ich auch nicht hingehen und sagen, da braucht ihr jetzt mal weiße Leute und das ist voll gut und ihr müsst euch mal zu mir ändern. Also, wir machen hier gerade live Doing the Work. Wer nicht weiß, was das ist, der kann ja White Fragility lesen von Robin DiAngelo. Ich empfehle es niemandem. Sich das bewusst machen. Deine Vorfahren haben kolonialisiert. Genau das, was wir gerade sagen. Hier, zum Beispiel die Protestant Work Ethic, also dass man hart arbeitet, ist erstmal ein westliches Attribut, keine Asiaten, keine Afrikaner, niemand hat irgendeine Work Ethic außer Weiße. Nein, du verstehst nicht. Die Argumentation ist eigentlich anders. Das war gerade ein Strohmann von dir. Der Grund, warum Asiaten und Afrikaner und alle anderen auf der Welt diese Work Ethic haben, ist, weil Kolonialismus stattgefunden hat und Weiße ihnen das erst gebracht haben. Davor hatten die keine Hard Working Ethic gehabt, weil sie nicht protestantisch waren. So, das ist eigentlich das hier. Hate Speech. Genau, Hard Work is the key to success. Das ist ganz schlimm. Und das haben sich. Aber die Folge daraus ist doch damit alle geknechtet werden. Das hat der ganze Zeit ganz gut dargestellt. Die Folge daraus ist doch, dass irgendwie so ein Michael Jordan oder so, wenn er morgens zum Training geht und fleißig ist und gut trainiert, damit er irgendwie gut im Spiel ist und so, dass das dann seine Whiteness ist, die ihn dazu treibt. Und natürlich ist das absurd. Ja, Status, Power and Authority. Dann könntest du eigentlich, wenn du weit genug denkst, wenn du weit genug denkst, könntest du auch sagen, dass die Befreiung der Sklaven war im Endeffekt ja auch von den Schwarzen so verlangt und Segregation wurde auch aufgehoben, weil Schwarze es verlangt haben. Naja, so Dinge wie halt ja rationales Denken ist ein weißes Ding, also ist es kulturelle Aneignung. Also müssen im Endeffekt Schwarze halt ja in diesem stereotypischen Sumpf leben, aus dem halt diese Linken da meinen, Schwarze gekommen sind. Also das ist doch unmöglich. Jeder Punkt ist hier einfach schlimm. Ja, Zeit, ich meine, wir hatten auch irgendwann mal einen Artikel, Zeit ist rassistisch. Ja, und everything is racist, everything is sexist. Weil das ist ganz schlimm. Ja. Dass wir für Zukunft planen. Die Zukunft zu planen ist ganz schlimm, müsst ihr wissen, ja, weil wenn man nicht sofort seine Bedürfnisse befriedigt, sondern diese aufschiebt, ja, das ist internalisierte Whiteness, ja, das hat sich auch der weiße Mann nur ausgedacht, um alle Leute auszubauen. Das gesamte Ding mit Future Orientation, der gesamte Teil dort, auch die ganze harte Arbeitsethik, könnte man genauso 1:1 auf die Sowjetunion übernehmen oder auf China, kommunistisches Land, wie es ist. Und da bitteschön, dann bist du jetzt im Endeffekt gegen Sowjetunion und gegen China. Super, sehr gut. Bist du es? Nein, bist du nicht, weil das ist wichtig und richtig. Die sind anti-imperialistisch, die sind antikolonialistisch, die sind nicht westlich, die sind nicht kapitalistisch, sind wichtig und richtig. Das zeigt halt einfach, wo die Werte bei den Leuten liegen. Das ist alles absolut an den Haaren herbeigezogen. Das ist totaler Stuss. Ja, tomorrow will be better ist ganz schlimm. Also wenn die Zukunft besser ist als die Vergangenheit, das ist auch ganz schlecht, ja, und deswegen sind die kommunistischen Länder ja so. Ja, aber dann sind sämtliche Proteste von Black Lives Matter und Feminismus alle absolut genau eben White Fragility. Dann ist Black Lives Matter im Endeffekt White Fragility, ist im Endeffekt so dieses White Privilege von Black Lives Matter, ist, dass die sagen, ja, morgen wird's besser und lass uns für eine bessere Zukunft kämpfen. Lass uns hier Plan for the Future machen. No? Also, ich meine, du kannst doch nicht einfach hingehen und Rationalität und Logik nach Ethnie zubinden. Das ist genau der Scheiß, der halt niemals funktionieren kann. Egal, ob es jetzt die Rechten sagen mit meine Überrasse oder halt die Linken sagen mit Hauptsache nicht weiß sein. So, weil das bedeutet logisch sein. Sei doch still, Alter, meine Fresse. Junge. Ästhetik, Steak and Potatoes, also quasi einfach ist so einfache Gerichte. Das ist Whiteness. Also nicht alles mit Soße und Gewürzen vollklatschen, oder wie? Was soll das überhaupt bedeuten? Da hat, glaube ich, auch noch was zu. Culinary Whiteness oder irgendwie. Verstehen die Leute nicht, dass Gewürze abhängig sind von so Geografie? Du kannst nicht einfach alle Gewürze überall anbauen. Es ist nicht so, dass Weiße sich entschieden haben, keine Gewürze zu haben. Es hat eher damit zu tun, welches Klima wir hier haben, welche Gewürze überhaupt angebaut werden können, weil wir die Samen dazu haben. Und ja, halt einfach. Ja, das auch. Und hier wird einfach alles über einen Kamm geschoren. Alles ist irgendwie weiß. Und egal, ob das gut oder schlecht ist, oder das ist ja auch. Ja, das Interessante ist ja genau das. Ich kann ja jetzt eigentlich nach der Argumentation von kultureller Aneignung ist verboten, sagen die Linken, so kann ich genauso hingehen und sagen: Ja, okay, hier, alle Punkte, die hier stehen, habt ihr euch kulturell angeeignet. Ja, genau, alle schwarzen Blüten sind, haben sich was angeeignet oder so. Nein, das ist Michael Jordan, der eben trainiert oder so. Du verstehst das einfach nicht. Die meisten sind schuld. Holidays based on Christian religions. Da könnte man genauso gut sagen, work-free weekends based on Christian religions. Da könnte man auch abschaffen. Ja, das ist auch so kurz gedacht. Nein, doing the work. Oh, ganz schlimm. Insgesamt lässt sich alles so zusammenfassen, dass wenn du hingehst und sagst, ja, hier im Westen, das wird von Weißen halt regiert und alle Probleme im Westen kommen deshalb von Weißen, hast du genauso auch zu sagen, dass alles Gute, was Weiße aufgebaut haben, von Weißen kommt und du dich dem nicht zu bedienen hast, denn dadurch arbeitest du ja mit den weißen Teufel zusammen. Das wäre Karl Uncle Tomism. Ja, klar. Sehr gut finde ich auch Gerechtigkeit oder Justice oder Rechtssystem. Hier, okay, based on English common law, protect property and entitlements. Okay, das sind ja die üblichen Sachen, die mit den Kommunisten Probleme haben. Aber hier, intent counts. Aber auch intent counts. Das ist whiteness, also Absicht. Absicht bei einem Verbrechen ist Whiteness. Also wenn du denkst, dass ein Verbrechen Absicht voraussetzt, dann ja, hast du einen riesigen Denkknick. Ja. Und hier wird Vermutung, weil das gibt's gar nicht. Aber warte kurz. Aber Intent Counts bedeutet doch im Endeffekt, wenn das hier kritisch dargestellt wird, wenn Intent Counts halt eben schlecht ist, dann sind sämtliche Formen von M-Patriarchat, M-Rassismus, M-Struktur, M-System alle absolut abzulehnen von diesen Leuten, die das schreiben. Damit haben sie sich selbst widerlegt. Und nee, das haben sie leider nicht, OPEX, weil die ja gleichzeitig auch der Meinung sind, dass das eigentlich egal ist, was du meinst. Also, ob du jetzt wirklich rassistisch sein wolltest, das ist denen ja Schnuppe. Ja, okay, ja gut, nee, dem kann ich ja auch schon teilweise zustimmen. Ich meine, es ist mir doch vollkommen egal, warum jemand auf die Fahrbahn vor ein fahrendes Auto gestoßen wird. So, okay, aber lustig. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass die aber auch mit ihren historischen Herleitungen völlig daneben sind. Ja? Based on English Common Law, das stimmt nicht. Wir sehen eine viel längere europäische Rechtstradition mit den Römern, mit den Griechen, Demokratie von Athen. Wir sehen, das ist nicht based on English Common Law. English Common Law ist ein Zweig, der aus diesem riesigen Stamm gewachsen ist. Aber und auch based on Holidays, based on Christian Religions ist auch falsch. Weil alle christlichen Feste im Endeffekt umgewidmete andere Feste sind. Das ist so, irgendwie fängt für uns die Geschichte mit dem 17. Jahrhundert an oder so. So habe ich das Gefühl. Ja, ja, 1690 Project habe ich nur. Aber das ist so. Bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber so Konstrukte, Gesellschaftskonstrukte wie Menschenrechte wurden vom Westen erstellt. So, davor gab es die geschichtlich nicht in dieser Form, wenn überhaupt. Sklavenbefreiung. Ja. Genau, denk mal drüber nach. Es findet Sklaverei aktuell heutzutage immer noch statt, aber nicht in westlichen Ländern. Wenn du natürlich Kapitalismus als Sklaverei darstellst, natürlich, dann ist Sklaverei niemals vorbei. Und dann ist die einzige Lösung, ja, Kapitalismus aufzulösen. Das Ding ist nur, danach wird sich trotzdem nicht dein wunderschöner Sozialismus ergeben und du wirst nicht an der Spitze stehen, sondern an der Wand, Alter. Es ist doch unmöglich. Was wollen die von mir? Wollen die mein Geld? Wollen sie meine Aufmerksamkeit? Nein, die wollen. Hier, written history ist auch Whiteness, also nur mündliche Überlieferung geht. Und das. Oder Höhlenverbindung vielleicht auch. Das passt doch dazu. Über afrikanische Appropriation oder wie Afrika kolonisiert wurde, dadurch, dass sie jetzt halt auch ihre Geschichte aufschreiben und solche Sachen. Das passt ja auch zu den ständigen Aufforderungen, die Curricula an den Universitäten zu säubern von zu vielen weißen Personen und so. Das ist ja fast alles zusammen ineinander wie ein schönes Uhrwerk. Also natürlich ist das jetzt nicht alles doing the work gewesen. Ne? Sowas durchzuarbeiten ist nur ein Teil der Selbstreflexion und so weiter und so fort. Ja, um euren inneren Weißen zu überwinden. So. Spendet vielleicht noch ein paar Euro an irgendeinen POC-Influencer eurer Wahl, damit euer Ablass dann auch funktioniert. Ja, das ist exakt genau das, weißt du, weil hier wird eben einfach eine Ursünde vorausgenommen. Die Ursünde in dem Fall ist nicht der Fall vom Himmel von Adam und Eva, so im Christentum oder irgendwelche andere Quatsch von anderen Religionen, sondern so ein Ding von, ja, Kapitalismus und Kolonialismus und sonst wie alles so ganz schlimm. Und wenn du weiß bist, ja, hast eine Ursünde. Und wenn du im Westen lebst, hast eine Ursünde. So, ja, geil. Wenn du, zumindest kannst du hier leben, weißt du? Zumindest hast du hier höhere Standards und niedrigere Fälle von Kindersterblichkeit. So, wie schlimm kann denn unser Regime sein, wenn es so eine niedrige Kindersterblichkeit hat, eine Transparenz, eine Möglichkeit, dass Leute aufsteigen zwischen den einzelnen Bereichen und dass wir solchen Leuten mit ihren radikalen Ideologien auch noch Platz geben? Also jeder andere autoritäre, totalitäre Regime würde sich das nicht gefallen lassen. Moment. Ah, okay, dann sage ich jetzt noch ganz schnell was dazu. Oh, habe ich den auch eingereicht? Das ist an sich gar nicht so wichtig. War das denn nicht eben die gleiche Liste, die wir gerade in Groß hatten? Genau, das war die gleiche Liste, die wir gerade in Groß hatten. Und da bei dieser ganzen Sache ist mir halt eine Sache aufgefallen, und zwar diese Unternehmensberatung, die seit den 90er Jahren in Unternehmen diese Reflexionsseminare quasi anbietet. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir haben immer wieder irgendwelche Artikel oder irgendwelche Sachen. Jeden Punkt, den wir vorhin vorgelesen hatten, hatten wir schon mal in der Sendung in irgendeinem Artikel oder sonst was verarbeitet, in einer Studie oder sonst irgendwas. Und ich finde es einfach nur interessant. 1990 wurde diese Liste erstellt. Da muss ich den Abel nochmal drauf fragen, danach fragen, ob seine Lektüre so weit in die Vergangenheit reicht, dass er vielleicht da noch ein bisschen mehr Hintergrund hat. Weil es ist einfach frappierend. 1990, vor 30 Jahren, wurde das ideologische Fundament dafür schon von der Unternehmensberatung gegründet. Und jetzt poppt das alles wieder hoch als Lernunterlage, die für Kinder bereitgestellt wird. Ja, wie gesagt, das nennt man auch unter anderem kritisch. Also es ist de facto ist links radikal und linksextremistisch nur auf einer Ebene minimal besser als rechtsextremistisch. Rechtsradikal sagt, du hast dich ideologisch und ethnisch mit mir anzupassen, geht es den Linken zu sagen, ja okay, ethnisch ist mir egal, da könnte es gern bunt sein, in Klammern, Hauptsache nicht weiß, aber ideologisch hast du exakt das zu denken, was ich von dir verlange. So, das ist doch genauso pervers, weil es halt ja minimal besser ist, aber trotzdem immer noch menschenverachtend. Ja, also die Judith Katz, das ist ja eine Dame, die wir schon kennen, die hat ja diese Übersicht quasi erstellt in den 90er Jahren, in 1990. Aber diese Khalil Jamieson Consulting Group, das war für mich neu und da werde ich mich noch mal ein bisschen mit beschäftigen, weil, wie gesagt, das ist einfach wirklich frappierend. Vor 30 Jahren 1:1 das Gleiche. Ja, du hast ja gesagt, das ist das in den 90ern oder was? Ja, und die haben das halt als Quelle auch angegeben für diese Grafik, aber diese Grafik gibt im Endeffekt auch nur das wieder, was im ganzen Text und den Videos etwas ausgeführt wird. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und hier die Reaktion war halt, dass sie die Grafik weggenommen haben, aber die ganze Lernunterlage ist natürlich weiterhin verfügbar. Und der Kommentar fand ich interessant. Die ganze Idee hinter dem Portal ist, dass wir Werkzeuge zur Verfügung stellen, um Konversationen zu ermöglichen. Ja, es ist nämlich wichtig, über Rassen zu reden. Wir sind der Meinung, es ist besonders wichtig, über Rassen zu reden, und wir entschuldigen uns für alle Leute, die das falsch verstanden haben. Tolle Begründung, aber der Rest ist immer noch da. Ja, zurück nach Deutschland, wo man da auch so ein bisschen Probleme mit hat, dass sich Leute drüber aufregen, über identitätspolitische Krempel. Hier hat die Junge Union Chemnitz dieses Sharepic hier rausgehauen. Mama, macht nicht meine weiße Hautfarbe böse, fragt sich hier der Junge. Gegen identitätspolitischen Unsinn von links, Ausführungszeichen, sage ich mal, Hut ab an die Junge Union Chemnitz. Gerne mehr aus dieser Richtung. Aber es hat nicht allen gefallen. Zum Beispiel hier dem Herrn Brinkmann. Und der schreibt, liebe Parteifreunde in Chemnitz, habt ihr eigentlich noch alle Gurken im Glas? ? Wenn ihr euch so für die Ansichten der nur AfD erwärmt, dann wechselt auch gefälligst dorthin, ? Ich schäme mich, dass so etwas im Namen der Union publiziert wird, ? Tja, ja, die Union in Erfurt, die wird ja wahrscheinlich entsprechende Konkurrenz drumherum haben, ne? Das heißt, Chemnitz. Vor allem die Beschreibung von dem Typen, die er sich selbst auf Twitter gibt, da steht drin Diversität, Freiheit und so weiter Zeugs. Ja, das ist doch divers. Das ist doch eine Position, die wenig vertreten ist. Das ist generell eine Position, die zu vertreten ja, ist. Ja, aber du musst dich doch schämen für deine Weisheit, sonst ist es doch nicht divers. Ja, nee, ich glaube, das ist nicht das, was er sagt. Was er sagt, ist halt, dass er selbst nicht weiß, was er sagt. Der ist selbst weiß und hat dann wahrscheinlich deswegen sich auch was einreden lassen von irgendwelchen Leuten. Und jetzt sieht er das und dann heißt es, Moment, ich habe mein ganzes Leben lang mit diesem Gedankengut gelebt, habe mir Freunde angeschafft, das bedeutet, ich müsste sie alle loswerden und der Stress, den will ich mir nicht erlauben. Nee, deswegen ist das Plakat böse. Genau, das Plakat ist böse. Die Welt ist falsch, ja. Nicht ich mit meiner Anschauung. Nein, nein, nein. Die anderen. So fucking Skinner einfach. Haben die Kinder recht oder ich? Nee, ich. So, Kinderbücher mit Botschaft, die Welt, wie sie den Erwachsenen gefällt. Pippi Langstrumpf als Bild. Was ist da los? Ja, sehr interessant. Es gibt eine neue Bücherliste zum Thema Rassismus und zwar für Kinderbücher. Und der Autor hier argumentiert dagegen und argumentiert da auf Basis von Hannah Arendt. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Jetzt kannst du mal gucken. Genau. Von Hannah Arendt gibt es den Hinweis, dass die Gesellschaft verändern zu wollen, müsste bei den Erwachsenen, also in den politischen und anderen Organisationen ansetzen und nicht bei den Kindern, also nicht in der Erziehung. Es sei nach gerade gefährlich, den Schutzraum der Familie früh gegenüber den Konflikten zu öffnen, mit denen die Erwachsenen selbst nicht so richtig zurande kommen. Die Stiftung Lesen folgt wie viele pädagogisch Bemühte der entgegengesetzten Vorstellung. Ja, und das nimmt das so ein bisschen auseinander und legt da, warum das eben nicht unbedingt sinnvoll ist, da so eine Bücherliste rauszugeben, ja, über Texte, die Sechsjährige dazu bringen sollen, genau, Stellung zu beziehen und Verantwortung zu übernehmen. Ja, und Kinder sollen lieber mal, das soll nicht so eindeutig unbedingt auch sein, sag ich mal, die sollen ja auch was draus lernen und sich Gedanken darüber machen und wenn das alles irgendwie so geradeaus ist und der Gute ist. Ja, das haben sie ja irgendwie in ihren komischen Spielen da drin, ne? Also dass man da dann lernen soll, dass die Leute immer die Guten sind oder so. Dass man ja, vielleicht politische Gewalt von allen Seiten in allen Formen ablehnen soll. Aber diese Stellung beziehen und so weiter und so fort, das ist ja gerade das Teil halt eben. Ne? Was soll denn die Stellung beziehen? Auf jeden Fall Ansprüche von Erwachsenen. Irgendwas und ja, also und ich meine, im Endeffekt, was ist denn dann erst mit solchen Leuten, wenn die mal auf irgendjemanden treffen, der sie scheiße behandelt aus so einer Gruppe von Leuten? Nehmen wir mal an, die treffen irgendeinen Schwarzen und der klaut denen das Fahrrad oder was weiß ich nicht was. Und dann haben die diesen ganzen Krempel da drauf, das muss denen doch dann total zynisch vorkommen. Dann sind die doch erst recht, fühlen die sich doch dann verarscht. Chris, du sagst, du rufst ihm hinterher viel Glück und dann gehst du dank deines Privilegs in den nächsten Fahrradladen und kaufst dir ein neues. Ja, aber auch da, das ist interessant. Wir finden auch die Schlüssel fürs Schloss hinterher. Hier wird ja mit so einem bestimmten politischen Kamm durchgegangen, das kann man feststellen, indem man diesen Artikel einfach nimmt und sagt, okay, es geht nicht mehr um Bücher, die halt so gegen Rassismus sind, ne? Sondern sagen wir nicht, die Linken entscheiden, was jetzt diese Bücher sind, sondern die Rechten entscheiden das. Und dann heißt es auf einmal, ja, okay, also Kinder müssen ja lernen, so Stellung zu beziehen und Verantwortung zu übernehmen, ja, hier, ja, fürs Christentum, ja. Ja, fürs Christentum, fürs Weißsein. Oder für die Höcke-Jugend. Ja, bitteschön. Da, das ist exakt dasselbe Narrativ. Aber wenn es von rechts kommt, verstehen es die Leute, weil es eindeutig ist. Wenn sie es selbst schreiben, ja, ist es aber so. Aber das ist ja auch, die machen ja auch keine Identitätspolitik, die Linken. Das ist ja nur Kämpfe für Gleichheit und Gleichberechtigung und so. Ja, und genau. Vor allem ist es auch gut gemeint, dass man die Kinder schon so früh also dass die das schon lesen. Wie gesagt, den Rechten geht es exakt um dasselbe, nur von der anderen Seite mit der Gegengruppe. Die Linken haben nichts weiter gemacht, um ihre neuen Theorien zu begründen, als gesagt, okay, weißt du was, die Rechten, Nazis, Rechte halt alles, was rechts ist, ist weiß, männlich, kapitalistisch da und deswegen werden wir einfach alles das und hetero und christlich und alles das, all die ganzen Dimensionen, ne, das ist das, was der Westen verteidigen will, das ist, was die weißen Leute beschützen wollen. Da gehen wir jetzt hin und machen einfach unser System auf, wo es heißt, da haben sie die meisten Privilegien. Das heißt, der beste Mensch wäre einfach nur die Kehrseite. Aber die Mittel sind exakt dieselben. Das heißt, du hast einfach die Ideologie, die Farbe von den Leuten, die alles kannst du gerne ändern, wie du willst. Aber solange du auf der Parteilinie bleibst. Und das ist das Unmenschliche daran. Dass es eine Parteilinie gibt und du musst dran bleiben. Wenn du nicht dran bist, dann bist du weg vom Fenster. Das ist so fürchterlich, Mann. Oh, Oh, fuck, Mann. Rassismus im Urlaub, Stadtland Angst, Seite 2 von 2. Schwarz sein bedeutet, recherchieren zu müssen. Was heißt das? Bitte erklär mir das. Ja, hier ist eine junge Frau, glaube ich, die geschrieben hat, dass sie eben Angst hat, in Deutschland irgendwo Urlaub zu machen. Und zwar irgendwie scheinbar egal wo. Sie hat irgendwie dann gefragt, ob es irgendjemand kennt, der sichere Orte empfehlen könnte oder so. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ja. Aber das ist hier der Wunsch. Ne? Die Orte sollen sicher für People of Color sein. Digga, haben People of Color eine andere Genetik? Brauchen die besseren Schutz, weil sie schwarz sind? Willst du mir das sagen? Nee, aber wenn du dann, wenn du so als Schwarzer unbeleckt durch den Osten läufst, dann kann es dir sicher mal passieren, dass es nicht so spaßig ist. Ne? Ja, klar. Ja, das will ich auch nicht. Aber ich meine, wenn sie jetzt da irgendwo Urlaub machen will, die will ja wahrscheinlich nicht in, keine Ahnung, irgendeiner Stadt da irgendwie Urlaub machen. Die will doch, also, da will ich doch dann irgendwo aufs Land fahren oder so oder an die Küste oder irgendwas. Ja, aber gerade auch ein Städtetrip. Ein Städtetrip. Weder das eine noch das andere. Ein Städtetrip in jede Großstadt Deutschlands kannst du machen. Mein Punkt war ja auch was anderes bezogen. Ich widerspreche euch ja nicht. Ihr habt ja schon recht. Was ich meine, ist halt, die Lösung ist zu sagen, dieser Ort sollte sicher für Menschen sein und nicht für Schwarze explizit. Das ist doch genau. Ja, gut, aber es gibt sicherlich Orte, die in Deutschland halt besser oder weniger gut geeignet sind. Also das will ich nicht abstreiten. Ja. Und, okay. Das hat sich hier irgendwie überall als Exotin oder so. Ihr Anblick ist normal. Eine Daseinsberechtigung habe, meinte sie, sei normal und mein Anblick auch sei auch normal. Es ist mir auch egal, ob die Blicke freundlich interessiert oder hasserfüllt sind. Ich kann auf sie alle verzichten. Also sie fühlt sich irgendwie angestarrt oder so. Beobachtet. Ja, cool. Ja, wenn ich sage, ich fühle mich beobachtet, dann bin ich seltsam. Das passiert ja in Berlin nicht, oder wie? Keine Ahnung. Ja, sieht man ja hier. Aus diesem Grund werde ich diesen Sommer voraussichtlich keinen Urlaub an der Ostsee, in der Sächsischen Schweiz oder an der Mecklenburgischen Seeplatte machen. Also, weder an der Küste noch auf dem Land ist Option. Oh. Ja gut, die Nordsee bleibt. Bayern. Die Ostsee ist ja voller Vibrionen sowieso im Moment. Ja, ich finde, das ist ein riesiger Skandal. Black Travel Lives Matter. Wenn Fernreisen trotz Corona wieder da sind, werde ich nach Mosambik fahren. Ja, viel Spaß dabei. Standard A, In-Game Representations, Themes and Narratives. Eine wissenschaftliche Ausarbeitung über ein freizeitliches Thema? Nein. Das ist von der BAFTA. Das, meine Damen und Herren, sind die neuen Regeln der BAFTA. Das ist die britische Hilf mir jemand, Film-Dingsbums, also gut, ja, einmal mit. Die vergeben Kultur Awards. Das ist quasi sowas wie die Oscars, nur in offiziell und großbritannisch. Ja, und hier haben wir es zu tun mit dem Ableger für Videospiele, weil da gibt es auch einen Preis, nicht nur für Filme. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was, also es gibt so verschiedene Standards wohl, mit denen man einreichen kann. Um zu erfüllen oder was? Und am besten, die beste Note ist irgendwie. Achso. Warte mal, Standard A, genau. Wenn du also Standard A erreichen willst mit deinem Spiel, also die beste Qualifikation für einen eventuell zu vergebenen monetarisierten Award, solltest du bitte drei der unten stehenden Kriterien erfüllen. Mindestens einer der Hauptcharaktere kommt aus einer unterrepräsentierten Gruppe. Ist eine Möglichkeit. Für Spiele ohne Narrativ, wo die Besetzung ein Ensemble ist, muss halt die Gruppe der spielbaren Charaktere eines oder mehrere der unten genannten Ziele erreichen. Eine 50-50 Gender Balance, 20%, die zu einer unterrepräsentierten ethnischen Gruppe gehören, 10% LGBTQ+, 7% taub und behindert. Ein signifikanter Anteil der Charaktere hat regionale Diversität. Oder eine signifikante Anzahl der Charaktere kommen aus einer niedrigeren sozioökonomischen Schicht. Also du solltest darlegen können, wo es in deinem Spiel Charaktere gibt, die sonst nicht regelmäßig in Videospielen abgebildet werden und wie dein Spiel nicht stereotypische Repräsentationen zustande bringt. Da eins, du musst da also mehrere von diesen Punkten kannst du dir aussuchen. Ja, du musst halt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele du erfüllen musst, 3, glaube ich. Ja, was? Also das waren die Hauptcharaktere. Jetzt geht es um die anderen Charaktere. Da haben wir wieder halt die Gender Balance. Das ist im Endeffekt nochmal das Gleiche. Und du sollst halt erklären, ja, wieder, wie steht es drum, dass deine Charaktere, wie werden die dargestellt und hast du Stereotypen oder machst du das nicht? Okay, Chat, macht ein Videospiel, was der Klasse A1 entspricht von all diesen Sachen, die man da haben muss. Aber das Thema davon ist, dass all diese Leute trotz ihrer Unterschiede einig sind, dass Hitler recht hatte. Los, ab geht's. So. Dann können wir weiter. Fröhlich weiter zu den, weil das ist ja nicht alles. Also du hast dein Spiel jetzt auf Vordermann gebracht und so. Ah, na komm, da kommen noch so ein paar Sachen über die Storyline. Ach, muss man also, sich jetzt ideologisch auch noch anpassen? Die Storyline sollte unterrepräsentierte Gruppen betreffen. Ja, Weiße. Das Spiel sollte Diversität über den größten Teil der Spielzeit her abbilden. Nicht nur in einer Sektion oder einem Element. Ja klar, ja, Europa ist groß, ja. Gibt es andere Elemente außerhalb der Hauptstoryline, also zum Beispiel Ingame-Charakter-Geschichten oder ähnliches, die über unterrepräsentierte Gruppen sind? Ja, über Juden. Ah, ich habe einen trockenen Hals. Sinti und Roma und Schwarze und Schwule, ja, ja, das ist die Story um die, ja, ja, genau. Machen wir mal weiter. Wir mal schauen, ob das wirklich möglich ist, ein Pro-Hitler-Spiel zu machen, das all diesen Kriterien gerecht wird. Das ist bestimmt möglich. Schwierig. Ist auf jeden Fall möglich. A setting is solely or partially in an underrepresented region or community. If the game takes place in an imaginated or fantastical setting, please detail how this relates to real world underrepresented regions or communities. Fucking Hobbits. Fucking ja, Harry Potter. Ja, du machst ein Hobbitdorf und du musst hinterher erklären, wie dieses Hobbitdorf sich auf... Ja. Unterrepräsentierte Regionen in der realen Welt. Oder Communities. Du kannst einfach Animal Farm machen, dann fallen die Regeln schon sowieso weg, weil es um Tiere geht. Ja, aber die Tiere müssen dann trotzdem einen Bezug haben. Ah, ja, die Pferde müssen für eine bestimmte unterrepräsentierte Gruppe stehen, die Hühner. Ja, okay, ja gut. Na gut, okay, dann habe ich Schweine auf der Farm der Tiere und die repräsentieren halt Mohammed. So, das ist gut, oder? Das ist doch genau das, oder? Das ist eine Minderheit und Repräsentation, das ist doch gut. Das ist jetzt aber nur, um einen Award zu gewinnen, oder wie? Oder? Ja, es geht nur um die Regeln, um deine Chance. Was mehr einbringt, ne? Wenn man A1 Award kriegt oder wenn man A6 Spiel rausbringt. Nee, ich glaube, dass das, die Awards sind schon wichtig. Die ganze, also die geben dir einfach Publicity, die du anders nicht kriegst, aber den Witz finde ich halt, das ist nicht wirklich nötig, aber du verbesserst deine Chancen für einen Award, wenn du diese Sachen tust. You should explain. Also wir zwingen niemanden, seine Spiele zu ändern. Wir zwingen die Leute, die denn die Wurst an dem Faden hinhängen. Also, wir haben unser Hausrecht aktualisiert. Ja, unser Hausrecht ist jetzt anders. Ja, halt dich dran oder flieg. Ja, ist ein bisschen wie der Filmförderung, ne? Ja, genau, hatten wir ja letztens, die Filmförderung, war ähnlich. You should explain where there are settings, communities that are not frequently portrayed on screen and how the game is offering non-stereotypical representation. Ja, okay, cool, kann ich trotzdem mit meiner Spielidee machen. Dann habe ich ja meine wunderschönen multiethnischen Gruppen da, die alle gleichzeitig meinen, sie seien die Besten und löschen alle anderen aus auf ihrem Land. Das ist absolut möglich. Da hat man auch noch nie gesehen. Könnte man ein Real-Time-Strategy-Game drauf. Machen. Ja, genau, ja, es ist genau das Spiel, was wir hier gerade zusammenwerfen. Weißt du, ein Genocide Simulator. So, und da kannst du es dir zusammenbasteln. Kannst du sagen, du hättest gerne einen nicht-kapitalistischen, nicht-weißen, nicht-christlichen, nicht-männlichen, nicht-heterosexuellen, nicht-cisgender Genozid gestartet, bitte. Das würde ja funktionieren. nach diesen Regelungen. Da würde ich ja eine A1 hier bekommen. Dann kriege ich für meinen Genocide Simulator den besten Award. Ja, klasse. Sehen Sie die NPCs im Hintergrund, wo die Atomexplosion stattfindet? Die sind sehr divers. Ja, und dieses Dorf da hinten, was gerade ausgelöscht wurde, ja, das waren eingebogen. Das hat eine unterrepräsentierte Community symbolisiert. Ja. Und das ist nicht stereotypisch, denn sie ist ja jetzt heutzutage auch schon ausgestorben. Also machen wir im Endeffekt historischen Angleich. Es ist sehr historisch akkurat. Sie wurde ausgelöscht, also löschen wir sie auch aus. Mandatorisch. Jeder muss die auslöschen. Ja, und du musst dich danach schlecht fühlen. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, und dann gibt es so einen White Guild Perk für deine Community und die kannst du dann, musst du akzeptieren. Weil, ja, bitteschön. So, Casting Decisions Background. Je länger du spielst, umso schlechter werden deine Truppen dann im Endeffekt, weil du immer mehr Privilegien anhäufst. Ja, du hast... Ich sehe ein Spiel. Lass uns trotzdem weiter mal scrollen, sonst werden wir damit nie fertig. Casting Choices and Voices of Artists and Address Underrepresentation and Challenge Tropes of Stereotypes. Ja, okay, cool, nee. Hintergrund soll auch. Ja. Genau, und dann kommt nämlich der nächste Teil. Nicht nur, wie du dein Spiel machst, wovon es handelt, Und wie das zu interpretieren ist, wird festgelegt, sondern auch, wie sieht es aus mit deiner Firma? Ist die divers genug? Aha. Um Standard B zu erhalten, musst du zwei der folgenden Kriterien erfüllen. Okay. Ja. Schauen wir doch mal. Also wenn du Autos herstellst, dann musst du dafür sicher gehen, dass du auch Autos einstellst. Ne? Ja, genau, ja. Was soll das heißen? Wieso? Was ist das für ein Non-Sequitur? Dann kommt eine lange Liste mit Posten, Art Director, Audio Director, Creative Director und so weiter und so fort. Da musst du haben entweder 50-50 Gender Balance oder 20% als Zielsumme für Menschen, die einer unterrepräsentierten Ethnie angehören. Aber es wird doch möglich sein, für einen Genozid-Simulator diese Leute zusammenzuwürfeln. Das wird schon 10% klappen. Quote für die sich als LGBTQ verstehen oder 7% Quote für die sich als behindert oder taub verstehen. Auf jeden Fall, weil die sind ja bei jedem Genozid immer die Ersten, die gehen müssen. Haha, gehen müssen. Ha, im Fall von Behinderten können die nicht gehen, aber ja, du verstehst ja. Das Ding ist halt, ja, die würden wir auf jeden Fall reinholen, damit sie ihre Stimmen den Opfern des Genozid-Simulators geben können, damit wir halt ja genauer gelebte Erfahrungen haben, ja, die wir mit einbauen können. Das ist doch wichtig und richtig. Weiter geht's mit den Other Key Roles. Also da sind wieder jede Menge Bereiche auch aufgezählt, von HR, Legal, Marketing, Operations, überall 50-50 Gender Balance oder was vorhin auch schon galt. Mhm. Dann wird dir vorgeschrieben, wie bei Development Team und Support die Zahlen sein müssen, damit du die höchstmögliche Gewinnchance bei dem Award hast. Yep. Sorry, ich kann mir das nicht verkneifen. Du musst also quasi ein Audio, du musst sicherstellen, dass in deinem Audio-Department 7% Taubstumme sind. Nein, das musst du nicht. Oder anderweitig. Du musst ja zwei von den vier Punkten musst du. Ja, aber das ist trotzdem dieselbe Idealbesetzung dann, oder? Ja. Dann zeigt man, dass man besonders progressiv ist, indem man ein neues Territorium betritt. Ja, nie dagewesenes Audio-Experience. Weißt du was? Taubstumm, Blinde, Behinderte machen ein Videospiel. Genau, Blinde im Grafikdepartment natürlich. Ja, Blinde im Grafikdepartment, ja, Leute, die nicht schauspielen können im Schauspieldepartment. Stumme im HR-Department? Nee, das wäre doof. Leute, jetzt fang ich schon wieder mit der 12. Staffel Dr. Who an, ja. Jetzt spul mal vor zum letzten, also Page 6, da ist nochmal. Es gibt davor noch einen Bereich über Industry Access und Opportunities, den sparen wir uns jetzt. Also das geht darum, wie sollte man halt Leute in Brot und Arbeit bringen und denen die Gewerkschaftsbildung erlauben und solche Sachen. Und dann gibt es noch Standard D und das ist Player-Based Development. Also da geht es darum, dass man seine Spieler auch in die richtige Richtung nudgt. Da wird natürlich als erstes die Accessibility, also die Erleichterung des Zugangs auch für Menschen mit Behinderungen zum Beispiel oder taub oder was auch immer. Boah. Das wird vorgeschoben. Dann kommt aber gleich schon Social Justice hinterher. Das Spiel, also die Zielgruppe des Spiels ist eine bisher unterversorgte Gruppe. Ja. Mit einer klaren Strategie, diese zu erreichen. Ja, das ist kein Problem. Für den Genozidsimulator ist ja so, das ist generisch. Du suchst dir irgendeine Opfer- und eine Tätergruppe aus, irgendein Land, und dann machst du einfach. Weil, ja, bitteschön, da kannst du auch verschiedene Arten von Genozid auswählen. Da kannst du dir selbst zurechtlegen, wen du vernichten willst, von welcher Seite, wie. Das ist doch super, das passt doch zu all diesen Kriterien. Lass uns das machen, lass uns einen BAFTA holen, ab geht's. Online Community Management, Policies to Tackle Toxicity. Protect staff and community members from harassment. Natürlich auch hier. Ist auch normalerweise nie Standard, ne? Die unterrepräsentierten Gruppen müssen auch wieder in den Communities besonders gepflegt werden, weil die ja noch mehr und extremeres Harassment erfahren können. Ja, klar, auf jeden Fall. Engagement with grassroots organizations. Schön Geld geben für irgendwelche politischen Organisationen, die ihren Camper da dranhängen wollen. Zum Beispiel AA-Stiftungen oder so. The game is designed to encourage healthy engagement with the title and its systems, alongside healthy engagement with other players and then community members. Ja, natürlich, klar. Du willst für dein eigenes Land, willst du den größtmöglichen Lebensraum. Das ist doch super. Das ist doch genau das, was mein Genozidsimulator macht. Das ist doch klasse. So. Hey, das klingt, also dieser Satz ist für mich schon echt pures 1984 und ich weiß, Orwell wird zu oft aus der Kiste geholt und alles, aber dieses healthy engagement ist für mich, wir sind endgültig da angelangt, wo solche Worte entstehen, wie bei Orwell. Fast natürlich entstehen sie, nennt sich dann healthy engagement und alles, was halt nicht healthy ist, Weißt du, dann sitzt dann so, das ist doch, ich meine, was soll das? Es gab doch schon Regelungen, was war mit den alten Regelungen falsch? Waren die 2010? Sind jetzt 10 Jahre vergangen, wir müssen updaten? Nein, Mann. Ja, und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass man sich Experten-Knowledge holen soll, damit man zum Beispiel vielleicht jemand, könnte ich mir vorstellen, dass du dir jemanden dann besorgst, der sich auskennt mit so hat Design für Blinde sozusagen, also ein Spiel besonders umzusetzen für jemand, der das ist wiederum, ob das ein Kriterium für einen Preis sein sollte oder auch nur das Züngeln an der Waage, weiß ich nicht. Der ganze Unsinn hier ist grotesk, wirklich. Ich dachte für einen Moment, du würdest aufgreifen und sagen, ja, dann solltest du dir Experten holen im Bereich von meinem Beispiel auf Genozid bezogen. Weißt du, so Genozidexperten, die wir gefragt haben, so, wie würde das denn aussehen? Ja. Ich meine, es ist doch wirklich lächerlich. Ich meine, ich werde jetzt nicht so ein Spiel rausgehen und machen, vermute ich mal, hoffentlich. Haha, mal schauen. Aber so ein BAFTA zu bekommen, sollte doch möglich sein, eben ohne diese ganzen Kriterien. Mittlerweile ist es aber nicht mehr der Fall. Und damit ist Kunstfreiheit enorm eingeschränkt. Nicht gedacht. Also es werden sicherlich auch, die können sich das nicht leisten, nur Sachen in den Pool zu lassen, sozusagen für die letzte Abstimmung, die in ihre Richtung gehen, weil dann sind sie raus, dann werden sie irgendwie all diese Sachen verschwinden. Aber sie werden halt einen Haufen anderer Sachen auch in ihrem Pool haben, aber es werden am Ende wahrscheinlich diese Spiele gewinnen. Ja, aber das ist genau, was ich meine. Wie gesagt, ein rein hypothetischer hier Genozid-Simulator, ne, der wäre legitimer da für einen BAFTA-Award, und zwar von der höchsten Stufe. Und damit sind die Regeln im Endeffekt, ich meine, sind ganz gut gewählt, sind eigentlich nicht gut gewählt, sorry. Die beeinflussen gar nichts. Du kannst irgendein Spiel machen, kannst einfach nur Reskins machen für die Charaktere, schon hast du die Story fertig. Das ändert überhaupt nichts daran. Es schließt nur Sachen aus, die du vielleicht alternativ machen wollen würdest, weil du halt nicht einen 60-40 Character-Sex-Gender-Dings Balance machen darfst. Dir ist aber auch schon klar, dass du, um diesen BAFTA Award zu bekommen, irgendwie nach England musst. Also ja, klar. Ja, ich weiß. All diese ganzen Sachen sind ja klar. Das ist auch nicht der einzige Award, den es gibt. Aber es ist halt so, dass dadurch ja Kunstfreiheit extrem eingeschränkt wird. Fang doch mal mit einer Game Jam an, vielleicht. So was Kleines, weißt du, wo du dann sagst, okay, ich arbeite mich langsam hoch. Ja, aber wie gesagt, ja, Kunstfreiheit wird dadurch enorm eingeschränkt, denn wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Schwarzen wo denn? Was denn? Die sagen ja nur, du hast bessere Chancen, wenn du es so machst, wie wir es wollen. Das ist ja nicht einfach. Du kannst doch weiter Ja, nee, Shoot Simulator 2020 machen. Ja, wir geben dir halt nur nicht die volle Punktzahl dafür. Nee, ich meine halt genau das, weißt du, so, du könntest all diese Kriterien erfüllen und wenn es aber dann ideologisch nicht passt zu den Leuten, ich würde sogar unterstellen, das unterstelle ich jetzt mal dem BAFTA, also tut mir leid, BAFTA, aber du hast wahrscheinlich Leute, die auch ideologisch schauen, ob das Spiel halt, ja, PC, also nicht für Computer ist, sondern Political Correct ist. Und das tust du bestimmt, BAFTA. Du würdest niemals ein Spiel zulassen, was, keine Ahnung, irgendwas zeigt, was dir ideologisch nicht passt. Da würden Leute niemals diesen Preis gewinnen. Egal, es gab doch diese Mini-Kontroverse, als Anno den deutschen Preis gewonnen hat. Kolonialismus. Ja, genau, Imperialismus. Also es gibt ja die Stimmen auch in Deutschland. Also eben, du kannst auch hier mit Genozid-Simulator wahrscheinlich einen Hit landen. Ja, aber das Ding ist halt, Genozid-Simulator ist offen für alle. Du kannst einstellen, wen du willst. Kannst das erinnert mich an deine Website vom Konzept her. Ja, es ist de facto genau das. Und deswegen werde ich das auch irgendwann mal umsetzen und machen und dann erst recht ins Gefängnis, im Gefängnis kommen. So, Greetings and Salutations, sagt der gute Arch immer. Arch ist ein YouTuber. Früher hieß er Arch Warhammer oder Arch Warhammer. Bis die Firma Games Workshop ihm gesagt hat, dass er das Wort Warhammer nicht mehr in seinem Profil benutzen darf, dass er das Wort Warhammer nicht mehr in seinen Videotexten benutzen darf und so weiter und so fort, weil die Firma Games Workshop ein Trademark auf das Wort Warhammer hat. Weiß nicht, es werden sicher einige von euch kennen, sind ja genug Nerds wahrscheinlich hier, das sind so, angefangen hat das mit Tabletop-Figuren im 30mm Maßstab, die man selber bemalt, dann stellt man sich Armeen zusammen, wahlweise Fantasy oder Science-Fiction, hier oben sehen wir Space Marines, Dawn of War und so weiter und so fort. Ja, also eine Firma, die längste Zeit ihrer Existenz ein Nischending für Nerds war und dann aber durch die Videospiele und so in einem immer breiteren Publikum bekannt wurde. Inzwischen ist das halt eine, glaube ich, auf dem Computer noch deutlich einträglichere Marke als die Figuren selber. Aber auch die Figuren selber haben schon immer sehr viel Geld gekostet, haben schon immer eine hohe Marge für das Unternehmen abgeworfen. Ja, und die haben sich jetzt überlegt, sie haben sich so ein Community-Team zugelegt. man kann nur mutmaßen, aus was für Leuten das besteht, aber wenn du mal runterscrollst, kommt da gleich ein Tweet vom Community-Team zu der Warhammer-Community, genau. Dieses Ding haben sie hier gepostet. Warhammer ist für jeden, heißt die Überschrift. Eine der großen Kräfte unseres Hobbys ist es, die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen für eine gemeinsame Sache, um Verbindungen und Freundschaften aufzubauen, die auch Verwerfungen überqueren. Wir glauben an und unterstützen eine Community vereint durch geteilte Werte, gegenseitiger Freundlichkeit und des Respekts. Unsere Fantasy-Settings sind dunkel und grimmig, aber das ist keine Reflexion dessen, wer wir sind oder wie wir uns die echte Welt vorstellen. Wir werden nicht akzeptieren oder unterstützen irgendwelche Formen von Vorurteilen, Hass oder Missbrauch in unserer Firma oder im Hobby. Wir werden daran arbeiten, die Charaktere, die wir porträtieren, zu diversifizieren in den Miniaturen, in den Artworks oder auch im Narrativ, sodass jeder seine Repräsentation und die Helden, mit denen er irgendwie einen Kontakt aufbauen kann, einen innerlichen, dass alle die finden. And if you feel the same way, also wenn ihr euch genauso fühlt, wer oder auch wo immer du bist, wir sind sehr froh, dass du Teil der Warhammer Community bist. If not, you will not be missed. Also solltest du gegen unsere Code of Conduct oder was auch immer da kommen wird sein, dann verpiss dich, du wirst nicht vermisst werden. Ja, aber es klingt halt wirklich wie eine Drohung, weißt du, du wirst, niemand wird dich vermissen. Man wird deinen Körper nicht auffinden. Nee, also man muss sich halt auch vorstellen, Warhammer, also eine Geschichte, die rein auf Krieg beruht, also wo schon immer Totenköpfe und diese ganzen, es gibt die Dark Elder, die ganze Völker versklaven, ne? Und mit diesen Sklaven dann ihre Kräfte, das ist ich weiß gar nicht, wie man das sanitizen, also wie man das SJW sicher machen könnte. Das ist, glaube ich, gar nicht möglich, außer ja, du hast dann halt wahrscheinlich in Zukunft schwarze Zwerginnen im Rollstuhl. Ja, und im Gegensatz zu dem, wie sie hier freundlich rumlallern, haben sie dem Typen ja dann irgendwie auch so vor seinem Projekt unterm Arsch weggezogen, damit dass sie den haben. Ja, der hatte eine Sponsorship mit World of Warships und die wiederum hatten irgendwie ein Crossover mit Warhammer gemacht und er hatte da halt irgendwie noch einen Deal drin, weil er hat schon einige hunderttausend Abonnenten. Okay, aber ist auch, wenn man das Thema mag, ist der Mann, der ist sehr unterhaltsam. Der weiß, er ist so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen immer das Gefühl, dass er so versucht, wie Total Biscuit zu klingen. Mhm. Aber man kann ihm gut zuhören. Und er hat jetzt eine Geschichte gestartet, die, und jetzt kommen wir zum Punkt, eine E-Mail-Kampagne, bei der ich auch eine E-Mail geschrieben habe an den Kundenservice von Warhammer. Und ich habe gesagt, hier, ich... Hab 1991 damit angefangen und habe sehr viel Geld reingestopft. Irgendwann habe ich es aufgehört, nachdem ich auch aus den Fantasy-Läden, aus dem Business raus war. Aber ich habe das immer verfolgt und spiele auch die Computerspiele gerne. Und Warhammer ist für alle und nein, es gibt keine Bedingungen. Es ist, und das Lustige ist, viele Leute sprechen davon, das ist mein Rückzug, das ist mein Eskapismus. Lasst doch bitte die Politik, die Tagespolitik aus meinem Eskapismus raus. Ihr wisst, wo das hinführt, nämlich Gamergate, ist klar. Mhm. Also es passiert gerade wieder. Und auch wieder, die wehren sich auch. Und es gibt gute Anzeichen dafür, dass das auch wahrgenommen wird. Weil diese Leute, die in dieser Community, in diesem Community Council sind, von denen diese beschissene Nachricht hier ist, if not, you will not be missed, diese Leute sind ziemlich, da fließt sehr viel Salz darüber, dass es so viel Zustimmung zu diesem Arch gibt und ich bin gespannt, wie Games Workshop das macht, weil das ist wirklich auch so eine Sache, Games Workshop kann sich eigentlich nicht leisten, all die alten Säcke zu verlieren, weil das ist so ein bisschen auch wie mit diesen Free-to-Play-Spielen, mit den Walen und den kleinen Fischen. Mit den Walen? Ja, ich hatte im Spieleladen 2-3 Wale, die wirklich auch mal gerne 400 Euro im Monat in GW gesteckt haben. Ja gut, ja. Das ist für so einen Laden überlebenswichtig, dass du so Leute hast. Okay, und das sind sicher nicht die Leute, die schwarzen Zwerginnen im Rollstuhl spielen wollen. Ja, ja. Chris, könntest du da, es gibt ja bei diesem Tweet da unter dem Bild in der Ecke rechts so ein Zeichen für Tweets, die nicht gezeigt werden. Im Archiv kannst du wahrscheinlich nicht draufklicken, ne? Kannst du den Tweet mal ganz normal aufmachen und schauen, welche Kommentare da nicht gezeigt werden. Ah ne, ja genau, ja. Aber es ist ein Archive. Ja genau, aber der Tweet sollte doch auch. Es ist nur ein Bild in einem Archive. Es ist ein Bild in einem Archive, ja geil, okay. Aber es wäre trotzdem interessant, sich das mal anzuschauen, denn welche potenziellen Texte könnte denn Warhammer da bitteschön unterdrücken wollen? Und ist das denn nicht exklusiv? Nee, es geht gegen diesen Typen. Der ist ja auch, der wird auch schon als rechts bezeichnet, was ich nicht glaube. Also einfach von seiner Art, wie er spricht und seiner Inklusivität, dieses Warhammer is for everyone, das ist niemand. Das ist wie mit GW. Das sind Leute, die sagen, hey, ich möchte, dass jeder Videospiele genießen kann und ich möchte es ohne diesen beschissenen Lärm. Und das sind die Schlimmsten vor allem. Guckt euch an, wie sie damals Total Biscuit angegriffen haben, nur weil der sowas Ähnliches gesagt hat. Obwohl er sich 100-mal von Gamergate distanziert hat, hat er es gewagt, ähnliche Standpunkte zu äußern. Oder Rainer Schauder, wenn man ein deutsches Beispiel haben will. Wie meinst du das, Chris? Ja, so wie ich es gesagt habe, es war doch so. Rainer Schauder war der deutsche Total Biscuit, muss man ganz klar so sagen. War? Auch so ein alter Zaunkönig. Ja. Ja, vor allem, es ist halt lustig, dass die in dem Text das Wort Diversity so haben, aber dann gleichzeitig sagen, hier mit Drohung, wenn du nicht mitmachst, bist du unser Feind. Es ist klasse, es ist sehr gut. Es, get woke, go broke, ja. Ja, es passiert jeden Tag wieder, ist die, also egal wo, es wird immer wieder versucht, diese Subkulturen in Richtung Progressivismus zu pressen. Weißt du, ja, mir tut es halt einfach leid für Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit, weil anstatt dass die Leute einen genau exakten Weg gehen und sagen, weißt du was, ich werde mein eigenes Warhammer aufmachen mit behinderten ja. Blackjack und Nutten, so, dann, okay, dann mach, schau, was drum passiert, ich wünsche dir viel Erfolg, wenn das erfolgreich ist, dann mach, so. Es gab ja auch Firmen, die sind in dem Schatten erfolgreich geworden, wie Privateer Press oder so, die durchaus kleine Systeme dann dagegen gesetzt haben. Ja. Da bin ich voll dafür. Einfach wegen dem Underdog-Ding gefolgt sind. Aber ja. Ich habe diese Woche auch einen Artikel, den habe ich nicht eingereicht, über vier Fantasy-Rollenspiele, die man spielen kann, wenn man schwarz ist. Erstens mal, man kann alle Fantasy-Rollenspiele spielen, wenn man schwarz ist. Und zweitens, halt, das waren dann Sachen, wo irgendwie dann wirklich auch wieder Safe Spaces schon in die Weltbeschreibung eingebaut waren. Ja, Kopf nicht aus. Und das Interessante ist halt, die Leute würden doch irgendwann mal merken, die Social Justice Warrior müssten doch irgendwann mal merken, dass ihre Taktik von ich erzwinge dir das jetzt drauf, ich unterwandere dich und komme da in deinen Kreis rein und dann ändere ich dich von innen heraus, dass das viel schädlicher ist für die Community im Endeffekt dann long-term, als wenn sie einfach sagen würden, weißt du was, ich zeige dir, was besser ist, indem ich mein eigenes Ding aufbaue und es erfolgreicher wird. So, das ist doch ja, genau aber du weißt doch, dass das nicht funktioniert. Du weißt, da kommt am Ende Depression Quest raus. Ja, aber die haben kein Talent, die haben keine Kreativität und die haben vor allem nicht die Puste, um sowas zu machen. Was glaubst du, warum diese Scheiße immer wieder halt, das ist... Ja, dann funktionieren halt... Die haben keinen Anspruch, die haben keinen Anspruch an sich selber, aber sie wollen mit den höchsten Ehren vom Publikum belohnt werden. Ja, aber dann funktionieren halt... Ich habe auch keine Ahnung, wie die überhaupt immer drauf kommen, dass... Das, ich meine, was sich vorstellen, warum diese Sachen so erfolgreich sind. Also wahrscheinlich so wie hier die Filmanalyse, setzen sich hin und sagen, oh, hier hat einer den Heroes in 1000 Gestalten gelesen, so und die, keine Ahnung, die Gesellschaft, die da drauf getrimmt ist, von oben das dann gut zu finden, die ist so und jetzt gehen wir da einfach rein und wir müssen das halt mal dekonstruieren und umwandeln, ja, damit die Leute dann merken, wie es wirklich richtig ist, nämlich nicht liberal und viel Spaß bei den ganzen Kaisern und Orkbossen und Zwergenkönigen und weißt du, ich würde einfach dieses ganze Social Justice Gedöns nehmen und sagen, das ist halt wie so eine Heuschreckenplage, so biblischen Ausmaßes. Ja. Die ziehen einfach wild umher, ernähren sich davon, dass es etwas Nahrhaftes gibt, worauf sie sich stürzen können und ihr Leben um ein paar Jahre verlängern. Und wenn das dann aufgeweicht ist und vernichtet ist, die ernähren sich ja noch nicht mal gut davon. Also das ist auch dazu. Hättest du mal letzte Woche aufgepasst, hatte ich einen Artikel zu genau dem Ding. Heuschrecken und biblischen Plagen? Zu diesem Eindringen in Subkulturen, das war dieser Artikel, der Tod der Subkulturen, so ungefähr, dass die halt nichts mehr machen seit 2000 ungefähr, weil sie halt zerstört werden, regelmäßig und immer wieder. Ja, und diesmal ist halt Warhammer dran. Dungeons and Dragons gibt es ja genauso einen Schub momentan. Ja, ich meine, das ist ja, du musst ja das noch nicht mehr auf diese, also scheiß verdammte Star Wars, also. Das ist ja nicht so, dass das jetzt nur so ein Nischenphänomen wäre. Also eigentlich müsste es mittlerweile jedem aufgefallen sein, was da los ist. Also ich finde die neuen Filme besser als die Original Trilogy. So. Tötet den. Das ist nur meine Meinung, ihr inklusiven Gamer. Ja, ich ändere deinen Namen jetzt gleich in Troll-Packsop, wenn du so weitermachst. Popkultur, more like Poop-Kultur hier. Jetzt geht's aber rund. Ja, jetzt zerstreiten wir uns hier. Ja, die werden aber mach mal weiter. Ja, ich meine, also, das sollte ja mittlerweile wirklich jeder gemerkt haben, dass dieses Ding da in der Mache ist. Und es ist halt eben. Ja, alle möglichen Leute es ist so verführerisch, ne? Also da kommt einer um die Ecke und sagt so, ja, aber was ist denn eigentlich mit den Frauen und was ist denn eigentlich mit den ganzen unterdrückten Minderheiten? Hey. Ja, und es gibt irgendwie immer Leute, die das dann fressen. Also es gibt immer Leute, die das dann ja ernst nehmen, weil ich meine, so ist das halt, wenn dir einer erzählt irgendwie so, ja, diesen hier Leuten, die geht es schlecht, die Leute sind nun mal so und das ist ja auch eigentlich gut, dass sie das dann nicht einfach ignorieren, ne? Aber das ist ja gerade das Perfide an dieser Scheiße, dass sie sich das, die machen sich das zu nutzen, die nutzen das einfach eiskalt aus, um ihren Krempel da irgendwie zu pushen. Das sagt der Artikel vom letzten Mal ja auch, also so wie wir es bisher machen, funktioniert es nicht und es funktioniert nicht ohne ja, Evil zu sein, sozusagen. Mhm. Das ist ja die Quintessenz von dem Artikel. Wenn man versucht, mit rechtmäßigen Mitteln gegen diese Leute zu gewinnen, das wissen wir ja aus Gamergate auch, ne? Obwohl wir einen moralischen Sieg davon getragen haben, sind wir die Verlierer in den Medien. Ja, ja. Ja, erinnere mich wieder an einen anderen Artikel, der... Ist halt mehr. Egal, ja. Ja, was haben wir denn hier? Gamergrill. Ja, das ist das neue Spiel für Xbox, soweit ich weiß. Oh. Und das ist irgendwie so ein Ding, wo man immer irgendwie eine Entscheidung treffen kann und dann geht halt irgendwie das Narrativ weiter. Also. Schön, dass du das aufgreifst, weil das Erste, was ich gedacht habe, weil sie zeigen auch noch so ein Baumdiagramm in dem Teaser-Trailer, den ich mir angesehen habe. Ja, ich habe es getan. Und in diesem Baumdiagramm sieht man, dass das wirklich auch nur wieder die Struktur von Depression Quest ist. Ne? Okay. Also du kriegst eine Situation gestellt und dann hast du zwei Möglichkeiten. Was weiß ich, geh ans Telefon oder geh an die Klingel, an die Tür, es hat geklingelt. Schalt die Xbox aus. Der nächste Videoschnipsel und am Ende kommt dann, was weiß ich, nimm das Paket vom Postboten entgegen oder nimm das Paket vom Postboten nicht entgegen. Das ist also im Endeffekt, ist auch dieses Spiel nichts weiter als die laziest Form of Video Game. Das sogenannte Dings, wie heißt das hier? Play Your Own Adventures, so ungefähr. Ja, das waren diese Bücher adventure. Damals. Choose Your Own Adventure. Choose Your Own Adventures, genau. Mhm. Wo man dann irgendwie auch bei Seite 13 weiterlesen musste, wenn man das Schwert aus dem Stein gezogen hatte, so ungefähr. Und das ist nichts anderes. Ja. Nichts technisch. Aber das Interessante ist, ja, technisch gesehen ist es exakt das, aber das ist noch nicht alles, was das hier ist. Das hier ist nämlich auf der Ebene von christliche Videospiele, die den Kindern, den Christen irgendwo die Idee des Christentums näher bringen sollen. Das ist exakt dasselbe, nur nicht mit Christentum, sondern mit Feminismus und Social Justice. Das ist exakt dasselbe. Es ist nichts weiter als ein Vesikel, um in Ideologie in die Leute reinzubringen. Es geht ihnen nicht darum, ein Videospiel zu machen oder darum, dass es Spaß macht. Spaß ist kritisch zu hinterfragen. Und das ist das, was die hier machen. Das ist ein Stahlbart, ja. Ja, und es geht wohl irgendwie darum, dass man der Moderator von dieser Dame da ist, die man da so angeschnitten sieht. Und was halt eben auch unglaublich lustig ist in so einem Trailer, man sieht die eigentlich gar nicht spielen. Also das sieht so aus, als würde die da irgendwie einfach nur ihr komisches Leben irgendwie verstreamen mit Ausschnitt. Und keine Ahnung, da gibt es irgendwie so eine Stalker-Geschichte da drin. Ich weiß nicht, ob man das selber die dann irgendwie stalkt oder ob die gestalkt wird oder so oder ob das irgendwie verschwimmt oder irgendwie so. Ja, auf jeden Fall ist das scheinbar das, was die Leute meinen, wie sie sich das vorstellen. Und da gibt es ja so viele Beispiele dafür von diesen komischen Mädchen da irgendwie, die da Sachen streamen, wo so in den normalen Medien überhaupt nicht drüber berichtet wird, so wie diese eine, die da irgendwie ihrer Katze Wodka zu trinken gegeben hat und die irgendwie so über ihre Schulter geworfen hat und dort da solche Dinge oder diese andere, die irgendwie meint, es wäre, wenn ihr bei mir zugucken könnt, dann könnt ihr mir auch 5 Euro geben oder irgendwie so. Ja. Wenn ihr die Zeit habt, hier das zu gucken, warum habt ihr nicht $10 im Monat? Ja, genau. Man kriegt auch noch in dem, also ich habe aus dem Subtext noch herausgelesen, dass sie so eine abusive Relationship, also eine missbräuchliche Beziehung hat, weil es mehrmals darum geht, dass der Typ sie irgendwie schlecht behandelt. Mann. Der Typ. Achso, ich habe schon gesehen, dass er nicht will, dass sie streamt. Würde ich an seiner Stelle auch sagen. Also, ja, immer schon auch wieder das feministische Ding auf jeden Fall. Wenn da sowas bei rauskommt, dann würde ich das auch eher raten. Ja, aber weißt du, das ist halt, was ich meine. Das ist nichts weiter als ein Vesikel, um Ideologie reinzutransportieren. Wenn es ihnen um Feminismus geht und sie wollen so ein Spiel machen, können sie gern machen. Aber dann sollen sie da auch progressiv reingehen und ein progressives Feindbild reinstellen, nämlich eine Frau. Aber nein, das wird nicht passieren, denn der Mann ist nur gut als Feindbild. Das ist genau das, was hier eben das so richtig cringy macht. Warum kann ich da eigentlich nicht das Geschlecht des Streamers wählen? Ja, das ist auch genauso das Ding. Warum kann ich nicht die sexuelle Orientierung der Person wählen? Warum kann ich nicht die Hautfarbe auswählen? Was ich mir anschauen würde, unironisch, es ist für dieses Spiel ein Let's Play, so ein Playthrough ohne Kommentare, einfach von allen falschen Entscheidungen. Denn auch in solchen Spielen sind immer die falschen Entscheidungen entweder überhaupt nicht vorhanden und du hast nur einen ganz klar vordefinierten Pfad, egal was du tust, es gibt keine Wahl. Oder du hast einfach negative Entscheidungen, die dann lustige Folgen haben, und das will ich sehen. Ich will mir anschauen, wie Leute alle falschen Entscheidungen treffen. Das ist eindeutig dann, klar. Ich habe inzwischen so durch diverse Giveaways und Bundles und so ein paar Social Justice Spiele. Ich habe auch schon überlegt, da vielleicht mal Playthroughs oder sowas. Könnte man eigentlich mal zusammen machen. Ja, können wir das mal so als Sonderstream irgendwann machen, so mehrere. Ich meine, wir werden jetzt nicht in einem Sitting ein ganzes Spiel durchspielen. Ich glaube, das ist dann aber eher ein Suffer-Through und kein Playthrough. Ich glaube schon, dass man es in einem Sitting machen kann, weil du glaubst doch wohl, dass da viel Fleisch dran ist, Opex. Nein, in einem Sitting kann man das eben nicht machen, lieber Chris, denn da lieber erschießen wir uns alle, bevor das passiert. Es ist so Social Justice Warrior Roulette, ja. Ja, Opex, du musst einfach das Pflaster in einem Rutsch abziehen. Dann tut es zwar einmal weh, aber ist besser als. Ja. Ich mit meiner weißen Privileg, da mit dem kann ich das verkraften. Alter, ich hasse das so sehr. Wieso ist die Welt wie so ein Witz? Warum? Wieso? Geschlechtergerechte Sprache in den Nachrichten, wieso? Kann ich bitte richtige Nachrichten haben? Kann ich bitte, wenn ich mir Nachrichten anschaue, nicht überlegen, ist das jetzt wirklich so oder ist im Internet irgendwie mehr? Weißt du, was ja, da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen reinlesen in das Ding, weil ich habe es mir vorhin auf jeden Fall angelesen und es gibt einiges her. Ja, ich glaube, Müller begründet das doch vor allen Dingen mit Wahrhaftigkeit. Ja, genau. Also es ist unglaublich, wie sie sich das hindrehen. Ja. Und ja, Deutschlandfunk auf jeden Fall, die haben da ja jetzt so eine Order rausgegeben, dass man in irgendeiner Art und Weise geschlechtergerechte Sprache machen muss. Es gab da auch ein sehr interessantes, habt ihr, glaube ich, weiß nicht, hat das drin? Auf jeden Fall, es gab da auch so eine Art Streitgespräch zwischen dem Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic, dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt, haben wir vor ein paar Jahren uns so wie das letzte Mal beschäftigt mit dem Herrn, und der ist ja so einer der bekanntesten, was diesen Gender-Krempel angeht, den ich auch schon ewig kenne, auf der Republika schon Reden gehalten hat vor etlichen Jahren, lange bevor das Thema so in den Vordergrund gerückt ist. Und hier der Judith Bassat, der Journalistin und halt der Dame vom Deutschlandfunk, die das dann moderiert hat. Und da hat die Judith natürlich einen kritischen Blick darauf geworfen und wenigstens mal das einzige Kritische, was, glaube ich, zu diesem Thema passiert ist, weil wenn man sich auch dieses hier so durchliest, dann klingt das halt so nach, das wird halt einfach absolut gesetzt und es geht nur noch um die Frage, wie. Ne, es geht nicht mehr um die Frage, ob das Sinn macht oder so, sondern Sprache konstruiert Wirklichkeit. Ist ja, aber du einfach eine Annahme, die hier getroffen wird, und das ist ja, Sozialkonstruktivismus, was diese Leute hier verfolgen, und das ist nicht unumstritten, das ist keine Tatsache, lieber Deutschlandfunk, auch wenn ihr das meint, auch wenn ihr das gerne so hättet, dass ihr mit euren Reden da im... Die Vorstellung von Wirklichkeit, das ist vielleicht noch richtig, aber es ist nicht die Wirklichkeit, die man so... Ja, das Ding ist halt, also ich habe das auch eben im Sprachwissenschaftsding-Bereich auch genauso gehört, dass es dann heißt, ja, hier Sprache und wie wir Sprache verwenden und welche Worte wir verwenden, das lenkt unsere Gedanken kognitiv in eine Richtung. Und mir so, ja, das stimmt, aber das ist erstens nicht ein Effekt, der stark genug ist, um ihn nicht genauso auch zu verlieren. Also du beschäftigst dich einfach mehr mit Worten und dann merkst du, okay, Bedeutung ist anders als Wortform, so. Und konstruiert ist deine Realität ja schon, aber nur dann, wenn sie ein geschlossenes System ist. Wenn deine Realität ein offenes System ist, bei dem du dich ständig mit Sachen bewegst und interagierst und keine Filterblasen um dich herum entstehen lässt, keine Blocklisten hast, keine Leute ausschließt aus dem Diskurs, dann entsteht ja deine Opex, Realität, ich glaub, nicht. Wir kommen wieder ein bisschen zu weit vom Thema ab. Auf jeden Fall. Ja, okay, ja. Geschlechtergerechte Sprache, das alleine ist ja schon wieder, ne, Wirklichkeit konstruieren. Wir nennen das einfach mal geschlechtergerecht und damit ist es dann Realität, dass das jetzt Gerechtigkeit einfach nur ist. Das ist einfach Gerechtigkeit. Das ist Gerechtigkeit, so zu reden. Das ist einfach eine Tatsache laut diesen Leuten hier. Ja. Das wird einfach vorausgesetzt, dass das gleichbedeutend mit Gerechtigkeit ist. Aber es tut mir leid, liebe Frau Köhler, das ist keine Tatsache. Das ist Ihre Ansicht dazu. Das ist aber nicht dadurch schon eine Tatsache. Und das braucht man nicht dann so tun, als wäre jetzt alles weitere gerechtfertigt, weil es ja nur um Gerechtigkeit geht. Und das wäre ja damit erwiesen, nein, überhaupt nicht. Und vielleicht solltet ihr euch mal angewöhnen, darüber überhaupt noch mal wieder zu argumentieren, warum das Gerechtigkeit ausmacht und es nicht einfach so voraussetzen. Und dann haben sie irgendwelche Beispiele, meines Erachtens nach vollkommen lächerliche Beispiele, wo sie dann hier meinen, halt irgendwelche Doppelnennungen. Und an der einen Stelle sagt die Dame dann so, wenn wir jetzt über irgendwelche Erzieher reden, dann wäre das ja falsch, weil die ja mehrheitlich weiblich sind. Wo ich mir dann wieder so denke, ja, dann ist das also jetzt falsch, wenn man bei Berufen, wo mehrheitlich Männer da sind, dann irgendwelche Doppelnennungen macht, oder wie? Ja, Managerinnen. Nee, da kommt ihr ja auch nicht auf die Idee zu sagen, das wäre falsch. Da sagt ihr dann wieder so, nee, wir müssen das aber jetzt machen, damit die Leute das merken, dass das auch geht. Mhm. Und das wäre ja sonst Ausblendung und so weiter und so fort. Mhm. Du hast ja auch genau ganz richtig das analysiert und den Widerspruch gezeigt und deswegen ja die paradoxe Absurdität von so Gesetzen und Regelungen gezeigt. Aber ich würde sogar noch sagen, wenn ich Interesse habe, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, wenn das für mich ein Begriff ist und der ist nicht politisch aufgeladen, gibt es da schon eine Formulierung, nennt sich der generische Maskulin. Das ist genau das. Es bevorzugt nicht und benachteiligt nicht nach Geschlecht. Es ist einfach nur ein Teil des Sprachmodells des Deutschen. So, und den einfach auszuhebeln, weil man eben kein Deutsch kann oder kein Deutsch können will, weil man sagt, ja, Politik ist mir wichtiger als Sprache, dann kann man auch nicht sagen, dass Sprache die Welt konstruiert. Ich meine, so, du hast dich selbst schon in so eine Fehlentscheidung halt entwickelt. Verwende doch, wenn du geschlechterneutrales Zeug haben willst, um genau die Widersprüche, die du erwähnt hast, eben nicht zu machen, ja, den generischen Maskulin. Verwende den doch. Dann hast du doch trotzdem die Möglichkeit zu sagen, ja, du bist eine Managerin. Kannst du gerne zu einer Einzelperson sagen. Das ist auch natürlicher. Aber über Gruppen so zu reden mit Doppelnennung und diesen Sternchen und all dem ganzen Kram, das ist dämlich. Das ist buchstäblich Wortklauberei. So literally. Ich finde Berufsbezeichnungen eh nicht sonderlich geschlechtlich. Habt ihr eigentlich irgendeine Ahnung von diesen Protesten im Sudan, von denen sie hier redet? Weil sie behauptet hier nämlich, die wären mehrheitlich weiblich gewesen und dann sagt sie irgendwie, dass im Sudan ja die Frauen keine Rechte hätten. Also jetzt immer noch nicht, oder was? Also dann verstehe ich nicht. Ich weiß nichts von, halte ich aber auch für möglich. Sagen wir so. Also, ja, aber mir kommt das irgendwie komisch vor. Das eben anders. Ich hätte ja noch so einen Artikel von Abu Dhabi oder was das war, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber das ist auch ein Fehlschluss, weil nur weil 70% der Frauen dabei beteiligt waren, heißt es nicht, dass sie 70% der Veränderung bewirkt haben. Sie waren nur dabei. Es ist toll, aber Veränderung und dabei sein ist Verschiedenes. Mit den Erziehern auf jeden Fall. Ja, und sie hat dann noch berichtet, dass sie irgendwie mit 5 Leuten so ein Gremium gemacht haben, glaube ich, in ihrer Redaktion. Und so genau darüber, wie lesbar das alles ist und so. Und ja, die 5 Leute haben dann... die haben gesagt, es ist alles prima, ja. Gesagt, alles prima, genau. Genau, das tut überhaupt nichts, das ist alles prima, ja. In der Analyse, wenn das, ja. Ja, und irgend so eine Frage wurde da gestellt, auch die sie dann irgendwie nicht beantwortet hat mit Gendergerechte Formulierung immer länger in der Sprache geht. Wenn es nicht schwerer wäre, wir hatten ja letzte Woche schon diese Problematik mit den Behinderten, wie erwähnt, mit der einfachen Sprache. Warte, wir haben... Für diese Leute mindestens, ne? Wir haben anfangs in unserer Redaktion auch getestet. Wir haben einen Workshop aufgesetzt und 5 Mitarbeitende gesagt, wir schreiben jetzt einmal unsere Meldungen, die in der rein männlichen Form geschrieben wurden, in geschlechtergerechter Sprache um und schauen anschließend, ob Meldungen tatsächlich unverständlich werden. Das Ergebnis war nein. Wenn wir Variationen von geschlechtergerechten Formulierungen benutzen, dann gibt es keine Unterschiede in der Verständlichkeit zwischen Nachrichten. Ja, dann ist buchstäblich vollkommen egal. Dann ist der Status quo, das, wonach du regieren solltest. Nee, laut denen, die sagen das halt, ne? Also. Ja, ich weiß, aber selbst wenn wir das. Ja, annehmen, genau, das war dieses Ding. Ja. Und es gab auch keinen Unterschied in der Länge der Nachricht, Fragezeichen. Die Herausforderung für unsere Reaktion täglich liegt da drin, Hörfunknachricht nicht zu lang werden darf. Mit anderen Worten, ja, es gab einen Unterschied. Aber das sagt die Dame natürlich nicht. Ja, nee, sie sagt es schon, sie sagt es nur nicht direkt. Apropos Sprache konstruiert Realität, da bitteschön, da hast du doch deine Sprache, die Realität konstruiert und deine Folge müsste sein, ja okay, das ist halt gammelig, weil was soll das, okay, dann ja, halt dann eben keine Gelächter auch davon, dass irgendwer sich darüber aufgeregt hat, dass er keine gendergerechte Form gefunden hat für irgendwie die nigerianische oder was das da war, Präsidentin, Kandidatin, weil man ja nicht wüsste, ob das eine wird. Ob es da eine gibt, wäre das irgendwie nicht gegangen oder so. Ich denke, wo ihr euch scheiße Gedanken drüber macht. Weißt du, dieser ganze Deutschlandfunk besteht nur aus, ja, hier habe ich meinen Experten. Mein Experte sagt mir jetzt die fragile die fragile Weisheit, die fragile Männlichkeit, bla bla bla, was wir hier gerade wieder irgendwie für ein Krempel haben. Das ist aber interessant, lieber Experte. Dankeschön. Deutschlandfunk aus. So. Ja, aber ja, hier dann irgendwelche Scheiße reden von wegen, das muss alles faktisch richtig sein. Und ja. Alles voraussetzen so und dann von Fakten reden. Ich meine, man kann das ja mal sprachlich so betrachten, wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Gruppe von Männern nur betrachtet haben möchte, dann kann ich natürlich das innen weglassen, aber wie oft wird das gemacht, ne? Ja, und ich meine, das ist ja gerade dieses Ding, diese weibliche Form, die benutzt man ja gerade nur, wenn es nur Frauen sind. Ansonsten benutzt man ja. Ja, was ich dann sagen will, ist, dass im Prinzip diese Innen auch immer mitgenannt sind und dann die Gruppe der Männer eigentlich so ein bisschen darin verschwindet, in der Gruppe der Frauen. Ja, finde ich jedenfalls. Und das wird dann, werden die im Prinzip marginalisiert auf die Art oder so. Ja, weil die sind immer wieder dabei. So wie, also ja, und das machen sie ja auch bei anderen Sachen, immer mit diesem Ding mit von wegen Menschen, Personen und so, ne? Wenn es nur Männer betrifft, dann sind es dann auch teilweise Menschen und Personen. Ja. Und genau wegen den Sachen, die wir gerade erwähnt haben, würde ich noch hinzufügen, dass schon ganz a priori, wenn ein Sprachwissenschaftler da hinkommt und sagt, ja, guck mal hier, ich werde jetzt Sprache vorschreiben den Leuten, also präskriptiv handeln, ja, und nicht deskriptiv, wie eigentlich Wissenschaft funktioniert, also Sprachwissenschaft halt, ne? So, dann ist das kein Sprachwissenschaftler. Der geht dann einfach hin und ist halt eher so Propagandamacher, ist halt politisch aktiver Typ, der da schon den Raum der Wissenschaft verlässt, weil es da um Machteinhabe und Politikeinflussnahme geht. Ja, von der Sprachentwicklung her funktioniert das sowieso auch anders. Das ist eher so. Ja. Studium, dass man Sachen weglässt oder so und vereinfacht. Und nicht irgendwie nochmal verkompliziert. Ja, vor allem, das ist ja genau der natürliche Prozess, den man ja messen kann, wenn man nur aus dem Fenster schaut. Wenn du sagst, ja, das aus dem Fenster ist nicht die Realität, die ich haben will, also sage ich, ja, ich mache die mir, wie sie mir gefällt und du hast mitzumachen, ist das halt eben von Grund auf nicht wissenschaftlich. Ja, Professor Dr. Maria Wersing auf Twitter schreibt, es ist bedauerlich, dass heute in Thüringen die Chance verpasst wurde, eines der ersten #Paritätsgesetze ausgerechnet gegen Angriffe der #NoAfD zu verteidigen. Die verfassungsgerichtliche Debatte ist damit nicht beendet. Politisch bleibt der Handlungsbedarf für gleiche Teilhabe. Und James Sabel darauf, haben Sie echt gerade als Juristin gesagt, dass es bedauerlich ist, dass ein verfassungswidriges Gesetz gekippt wurde? Ja, das wird die Dame natürlich haben. Und was da auch bemerkenswert ist, ist halt eben ihr Twitter-Handle, nämlich Präsidentin DJB. Und das ist der Deutsche Juristinnenbund. Ne? Also das ist die Dame von dem wunderbaren Deutschen Juristinnenbund, der schon einige Male bei uns aufgetaucht ist. Auch federführend ist sie nicht auch für den Gender Pay Gap, diese Veranstaltung und so weiter. Ich weiß nicht, auch jetzt irgendwie Geld für. Kann gut sein, ja, will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber wüsste ich jetzt auch nicht. Also, weiß ich nicht. Naja, jedenfalls, also dieses Paritätsgesetz, das für die Leute, die es nicht wissen, es ist halt auch wieder da, ne? Diese Grundannahme ist halt eben. Also, ihr schöner Talking Point Teilhabe, ne? Man sagt von wegen so, ja, wenn man nicht 50% Frauen in irgendwelchen Parlamenten sitzen hat, dann wird die Gesellschaft nicht richtig abgebildet und deswegen ist das dann haram und pfui und das muss sich dann unbedingt ändern und deswegen braucht man jetzt ein Gesetz, weil das ja von alleine nicht geht, ne? Mit Freiwilligkeit kommen wir nicht weiter, Zitat von irgendeiner von diesen Feministinnen da von irgendeinem Verband. Vor ein paar Jahren hatten wir es ja mal in der Sendung, klingelt bei mir immer noch im Ohr, mit Freiwilligkeit kommen wir ja nicht weiter. Und ja, deswegen muss man es natürlich per Gesetz machen und da gibt es so viele Dinge dazu zu sagen, also zum Beispiel halt eben, dass ja Frauen nicht 50% in den Parteien überhaupt sind, sondern 30% so in dem Dreh meistens. Und ja, also wenn du natürlich 30% der Leute 50% der Posten gibst, was hast du dann? Hast du dann Gleichberechtigung? Nein, da hast du überhaupt nicht Gleichberechtigung. Da hast du Übervorteilung von den 30% von den Leuten, die da in diesen Parteien sind. Und das hätten sie dann auch gerne und dann meinen sie dann auch, dass es dann mehr Frauen dazu anregen würde oder so, dann reinzugehen. Aber das ist einfach de facto, ist es nur eine Behauptung, eine Annahme von den Leuten. Und meines Erachtens nach wird es nicht passieren, weil warum sollte das so sein? Die könnten das jetzt auch tun und sich da einen Wettbewerb stellen, aber Wettbewerb ist ja eh falsch und so, ne, haben wir ja gelernt. Und ja, und das Hauptargument, was die dann halt eben haben, jetzt aus verfassungsrechtlicher Sicht, ist natürlich der wunderbare Artikel 3 Grundgesetz, wo halt eben steht, dass der Staat darauf hinwirkt, dass die Gleichberechtigung, die tatsächliche Gleichberechtigung halt eben Realität wird. Und das ist ja eben das, was sie dann gerne als Gleichstellung lesen, was da aber nicht steht, sondern Gleichberechtigung. Und Verfassung steht es aber schon drin, da ist ja reingeschrieben. Und sie drehen es auf jeden Fall so hin, dass sie dann sagen, so ja, die Gleichberechtigung ist nicht gegeben, weil wir haben nicht 50% der Leute da. Und jetzt war das so in diesem Urteil, dass jetzt aber die Mehrheit der Leute da in diesem Verfassungsgericht, wohlgemerkt die Männer in diesem Verfassungsgericht, sich halt eben dieser Leseart von Artikel 3 Grundgesetz vollkommen nachvollziehbarerweise aus meiner Sicht, weil es einfach eindeutig ist, dass Gleichberechtigung gegeben ist in diesem Fall, weil können Frauen Mitglied in Parteien werden? Ja, das können sie. Können Frauen sich aufstellen lassen zu irgendwelchen Wahlen? Ja, das können sie. Können sie gewählt werden? Ja, das können sie. Können sie wählen, wen sie wollen? Ja, das können sie. Das können sie alles tun. Genauso wie das die Männer tun können. Mit anderen Worten, die Gleichberechtigung ist in diesem Fall vollkommen gegeben. So. Ja, aber ja. Die Damen da an diesem Verfassungsgericht, die haben sich halt eben der Leseart von Frau Professor Doktor, ne, das ist eine Dame, die wahrscheinlich auch Juristen ausbildet in Deutschland. Und ja, ich meine, wir haben das ja schon seit einiger Zeit auf unserem Radar, wie das so ist mit der Rechtsauffassung von wie die Progressiven sich da schon reingefressen haben in dieses deutsche Rechtssystem. Mit ihrer Leseart und ich denke mal auch diese Sache, das wird jetzt einfach auf Zeit gespielt. Und das sagen so Leute wie die Frau Professor ja hier auch, Professor Doktor, ne, das ist einfach nur, ja, dann geht's halt weiter. Dann haben wir halt noch 2-3 Linksextreme mehr, die wir da ins Verfassungsgericht schicken und irgendwann sagen die dann halt schon, ja, das ist doch gar nicht gleichberechtigt hier. Das geht ja gar nicht, weil ich habe die gezählt hier und das ist ja nicht 50%. Weißt du, ich würde außerdem könnte man dazu halt auch noch sagen, wenn sie das haben wollen, dass diese Leute, dass genau die Leute anteilig in der Gesellschaft, so wie sie das entscheiden, das ist ja in anderen Fällen auch überhaupt nicht gegeben. Also ihr habt im Bundestag auch nicht so viele Hauptschüler, wie es in Wahrheit gibt. Und ihr habt im Bundestag auch nicht so viele, keine Ahnung, Rettungsassistenten oder was weiß ich nicht was, wie es in der Gesellschaft normalerweise gibt. Sondern ihr habt da viel mehr Lehrer und viel mehr Juristen, als es in der Gesellschaft normalerweise gibt. Weil das halt eben irgendwie so Berufsfelder sind, die für diese Politik irgendwie prädestiniert sind. Und das ändert sich auch nicht und da sagt auch keiner, das müssen wir jetzt per Gesetz ändern oder irgend so ein Kram. Aber auf jeden Fall, wenn man das haben möchte eigentlich, wenn man das haben will, dass die Leute genau in dem Maße da vertreten sind, wie sie in der Gesellschaft vorkommen, dann muss man einfach direkte Demokratie machen und dann ist das so, dann kann jeder zu jedem Krempel da irgendwie sein Kreuz machen und dann habt ihr genauso viele Kreuze, wie da Leute repräsentiert sind und wollen und wie weiß ich nicht was. Aber das wollen sie natürlich auch nicht. Sondern die wissen natürlich ganz genau, dass die Leute, die sie da haben in ihren Parteien, dass das prima ist, die zu übervorteilen bei solchen Sachen, weil die machen nämlich genau die Politik, die der Jurist im Bund gerne haben möchte. Und deswegen ist das super und deswegen wollen wir das haben und deswegen wollen wir da mehr von haben. Und deswegen wollen wir denen die Macht geben. Und da reden sie ja immer viel von, da beschäftigen sie sich ja viel mit dem Thema Macht, weil das ist ja das vorderste Ding in ihrem kleinen Gehirn, diese Sachen. Und deswegen ist das halt eben auch klar, dass das ein Machtspiel ist, was die Leute da betreiben. So, als nächstes steht wohl an die Entscheidung in Brandenburg und dann soll es wohl auch vor das Bundesverfassungsgericht gehen. So ist dann der nächste Werdegang wahrscheinlich. Ja, also ich habe Artikel gelesen, da stand hauptsächlich, dass es eben hier ja, in diesem zum Beispiel, ja. Dass auch beim Bundesverfassungsgericht und auch in Brandenburg ziemlich sicher nicht durchkommt. Aber vielleicht ändern sie dann doch mal was an ihren Paragraphen und schreiben sich noch was rein, dann müssen sie es neu verhandeln. Nö, das wird schwierig auf jeden Fall. Das wird ziemlich schwierig, weil wie gesagt, solange wie sie sich auf ihren Artikel 3 beziehen und das ist das Einzige, was sie können, weil alles andere ist sowieso klar, also dass wir freie, gleiche, geheime Wahlen und sowas haben, das wollen sie ja gerade umkippen Aber da können sie sich ja nicht drauf berufen, weil das ist ja ganz klar ihnen entgegengesetzt. Das Einzige, was sie machen können, ist immer wieder sagen, aber im Artikel 3 steht doch drin, tatsächliche Gleichberechtigung. Ja, dass die Richter auch noch angemerkt haben in dem Urteil, dass das doch ein bisschen schwierig vereinbar wäre mit dem dritten Geschlecht, dass man jetzt die, dass man die Parlamente 50-50 aufteilen würde. Chris, Chris, ja. das war, was du noch nicht erwähnt hast, ist, dass so ein Paritätsgesetz im Grunde absolut antifeministisch ist, weil es nämlich zeigt, dass Frauen nicht alles exakt so erreichen können wie Männer auch, ohne zusätzliche Schongesetze. Also ich meine, das ist doch genau, das ist so fucking lustig, Alter. Ich würde lieben gern sehen, wenn das dann geschichtlich dann sich so ergibt, dass die Frauen dann auf einmal sagen, okay, dieses Gesetz ist halt sexistisch, weil es das ja auch ist, ne? So, und heben es dann aus. Und dass dann Feministen dann die überall im ganzen Land ganz laut machen, weil es heißt, dass Frauen jetzt einfach 50-50 reingekommen sind und das Gesetz abgewählt haben, weil es halt Müll ist, so. Das will ich sehen. Das ist bestimmt irgendwo in so einer Parallelwelt dann der Fall. Da, in der will ich leben. Ach, Mann. Und dieser Artikel ist im Grunde genau dasselbe nochmal, ne, gewesen. Ne? Ja, ist eigentlich das, was wir gerade erzählt haben. Ja. Okay, verstehe, ja. Deutschland, Kühnes ja, betrachtet. Gewesen, dass es doch den Parteien wahrscheinlich darum ging, die AfD klein zu halten, dadurch, dass sie denen eben Schwierigkeiten machen, Leute aufzustellen, Kandidaten aufzustellen, wenn sie da solche Regeln eben einführen. Ah, das beschleunigt. Ja. Das ist das Frage, ob das nicht auch eben ein Stück der Motivation da dabei. Ey, das gibt es ja auch noch, stimmt ja. Zumindest, oh. Zumindest, dass die Leute sich da jetzt, dass das jetzt so Fahrt aufgenommen hat. Ne? Aber, ja, das ist halt eine von diesen berühmten Sachen, aber was seit Jahren schon irgendwie lodert. Und sie probieren es halt immer wieder und sie werden es auch immer wieder versuchen. Und es wird auch, am Ende wird das auch kommen, weil ich meine, wir sind ja in Deutschland. Also, also wenn irgend so ein progressiver Bullshit hier in Deutschland nicht mehr durchkommt, also ich glaube, dann ist aber wirklich. Ja. Und weißt du, wer noch in Deutschland ist, außer uns? Ja, die Kühnerst. Und die betrachtet NSU 2.0 Drohmails als große Gefahr für Frauen und das ganze Land. Ja, und so, ich muss halt erstmal sagen, irgendwie, es ist natürlich, also bevor ich jetzt darüber abrente, für die Leute, die es halt irgendwie falsch auslegen wollen oder so, ich sage natürlich nicht, dass das mit diesen Drohmails jetzt irgendwie prima ist oder so, aber wo ich mich auf jeden Fall riesig drüber aufrege, was auf jeden Fall überhaupt nicht geht, das ist dieses beschissene, was ist mit den Frauen? Also tut mir leid, Frau Kühnerst, entweder das ist falsch oder es ist richtig oder es ist man muss es aushalten oder weiß ich nicht was, aber es ist eine Gefahr für Frauen, tut mir leid, also das ist einfach... Das ist einfach furchtbar. Also das ist wieder scheiß Ideologie und da irgendwie rumzuwursteln und dann wieder irgendwie zu sagen, so ja, wir brauchen jetzt auch meine anderen 50.000 Dinge, die ich mir irgendwie überlegt habe. Nein, Frau Kühnerst, entweder das ist verkehrt oder es ist richtig, aber es ist nicht für Frauen richtig und ansonsten ist es verkehrt oder weiß ich nicht. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so absolut nicht. Ja, ich fand den Schlusssatz also sehr bemerkenswert. Es gebe inzwischen Hinweise, dass eine Mehrheit der Frauen ihre Meinung im Internet nicht äußere, weil sie Reaktionen fürchte. Ja, das alleine finde ich schon äußerst fragwürdig, ja. Das ist überall so. Das dürfte also man nicht zulassen. Das müsste auch in der Rechtsprechung eine große Rolle spielen. Ja, das finde ich irgendwie absolut nicht. Ne? Und ich meine, bei vielen von diesen Sachen. Dass irgendwelche Kommunalpolitiker und sowas angegangen werden und so, wovon sie ja auch viel reden, das ist ja auch alles, das stimmt ja auch, das passiert ja auch. Aber ich würde schon anzweifeln, dass es wirklich neue Dimensionen oder keine Ahnung wie was hat, da bin ich mir einfach nicht so sicher, weil dafür habe ich im politischen Bereich als Nicht-Mandatsträger schon genug Scheiße irgendwie erlebt, dass man irgendwo umgeschubst wird und irgendwelche Leute sagen, man soll sich beim Plakate hängen, gleich daneben hängen oder irgend so ein Krempel. Und das gibt es, glaube ich, schon länger. Und Der skandalträchtigste Fakt aus dieser Geschichte ist, glaube ich, dass er im Vorfeld von einem Polizeicomputer in Hessen irgendwie die Daten einiger Opfer abgefragt. Ja, aber auch an der Stelle wieder, was hat das verfickte Geschlecht damit zu tun? Mit hoheitlichen Daten, das ist der eigentliche Skandal und nicht, dass es nur um die Frauen ging. Ja, die sind jetzt, die Frage ist, wenn das passiert, was passiert denn beim nächsten Mal? Wer ist das nächste Mal das Ziel? Ja, ich meine, aber also, über sowas reden sie dann wieder und es ist ja auch richtig, darüber zu reden, aber ich meine, es gibt auch genügend ich sag nur diese linke Veranstaltung da von, wie ist das nochmal, diese Strategiekonferenz, wo sie dann meinen, ja, wir müssen beim Start alles abgreifen und an die Bewegung weiterleiten und so. Also an der Stelle passiert bestimmt auch genug Aufdecken von irgendwelchen Adressen, von irgendwelchen Leuten, die man nicht mag. Damit ja, auch so wie gerufen für die Agentur. Dann habe ich auch gedacht. Ich war mir aber nicht sicher, ob er gesagt hat, auch Informationen raustragen. Auf jeden Fall Kohle abgreifen. Das ist hängen geblieben, ja. Nee, Informationen, soweit ich weiß, auch. Aber hat das explizit gesagt? Ja, ich glaube schon eigentlich, ne? Also ich mich richtig erinnere. Ich dachte auch, aber es fällt mir nicht mehr ein. Ich will ihm jetzt nichts Falsches unterstellen. Nee, ich meine aber auch, dass er gesagt hat, Informationen abgreifen und an die richtigen Stellen leiten. Sowas in der Richtung. Bewegung zu spielen, ja. Ich meine, dass sowas passiert, ist ja klar, aber sollte nicht passieren. An dieser Stelle nur ein Nebensatz. Meldeämter verkaufen ihre Daten immer noch an Werbemärkte. Also was ist da los? Es gibt einfache Wege, an solche Daten zu kommen, aber das ist nur so. Ja, aber was ist hier gerade passiert? Kulturtheoretiker zu rechten Drohmails. Weiblichkeit, die Gleichheitsansprüche stellt, steht unter ständiger Todesdrohung von rechter Männlichkeit. Ja. Wahrscheinlich hat ihn keiner gefragt, dann musste er mal von sich aus einen Brief schreiben an den Deutschlandfunk oder der ist ganz unten noch aufgeführt im Wortlaut. Junge. Ist auch ein Typ, der hier am Tisch sitzt mit Leuten und sagt, ja, ganz Deutschland ist doch rechts, das weiß man doch. Wir sind alles Nazis hier hinten bei uns. Das ist praktisch aber vor allen Dingen die Männer halt. Ne? Also das ist ja auch das Ding, es ist widerwärtig. Und das ist schon wieder dieser Deutschlandfunk halt. Ne? Das ist die Scheiße, die sie da publizieren einfach so. Und also, ja, und den lässt man dann da reden und der philosophiert dann da über den Begriff der Frauenfeindlichkeit, dass der irgendwie nicht weit genug ginge oder so, um das ganze Spektrum irgendwie abzudecken, der Widerwärtigkeit, was die Männer da irgendwie machen. Und das ist natürlich auch alles rechts, es ist rechts. Ja, die haben die und die fühlen sich so bedroht und bla bla bla. Und das ist halt genau dieser Scheiß. Alt, ja. Jesus Christ, Alter. Es ist doch so überholt vor allen Dingen. Das ist so unmöglich. Weißt du, es gibt Rechtsextreme, die irgendwo in ihren Bunkern hocken und dann wirklich sich freuen würden, weil hier diese Position ist exakt die sie vertreten. Und der Typ sagt, sie öffnen. Das ist eigentlich eine Position, die ja nach diesen linken Gutachten so von wegen die Gesellschaft verrohen würde, wenn sie aus der falschen Ecke kommt. Wenn sie aus der richtigen Ecke kommt, für dein Narrativ perfekt gemacht, ist diese Idee, egal ob sie von links oder rechts kommt, genau gleich. Gleichheitsansprüche, das ist ja schon wieder, ne? Also da kannst du ja schon wieder stundenlang, monatelang, wochenlang darüber diskutieren. Also, was ihr als Gleichheitsansprüche anseht, ne? So wie das Thema Paritätsgesetz halt, was ich gerade ausgeführt habe. Na, das ist so ein Ding, wo diese Willis hier meinen, das wäre einfach nur Gleichheit und tut mir furchtbar leid, wenn ich 30% der Leute 50% der Posten gebe und sage so, ja, aber irgendwann treten die dann alle ein und dann sind es doch 50%, die da sind oder weiß ich nicht, was für ein Bullshit man sich da irgendwie zusammenreimt. Das hat mit Gleichheit nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Ja, und es hat auch überhaupt nichts mit Rechts zu tun, das falsch zu finden, sondern das hat was mit normaler, vernünftiger Logik zu tun, mit Augen aufmachen und feststellen, wie die Welt ist und sich die nicht zusammenlügen, so wie man das haben will, nur weil man irgendwie der Meinung ist, dass Männer Abfall sind und Frauen irgendwie die Krone der Schöpfung sind oder was weiß ich nicht was. Ja. Ja, weißt du, wenn ich den Satz einfach mal umdrehe, das ist ja ein guter Stichpunkt Logik, ne? Wenn ich den Satz einfach mal umdrehe und das heißt dann Männlichkeit, die Gleichheitsansprüche stellt, steht unter ständiger Todesdrohung von linker Weiblichkeit. So, wenn der Spruch für dich irgendwie hier Frauenhass ist, wenn das für dich ist so von wegen, wie kannst du sowas nur sagen, dann ist zumindest die Inverse davon, also die Rollen einfach zu vertauschen, exakt genau dasselbe. Und wenn dein Radar nicht darauf anspringt und das heißt nicht so von wegen, das ist beides richtig fucking toxisch, ich sollte mal vielleicht mal überlegen, was ich mit der Position meine. Das passt da schon wieder hin, das ist auf jeden Fall dieses Ding. Ne? Es ist einfach nur die Sachen irgendwie zu einer Krankheit erklären. Alles wird immer nur zu einer Krankheit erklärt, zu irgendwie rumboxen im keine Ahnung, aus irgendeiner dunklen Bedrohung, die es ja überhaupt gar nicht gibt, weil es passiert ja überhaupt nichts, wird ja politisch nichts gemacht. Man probiert ja nicht irgendwie die Polizei zu diskreditieren oder irgendwelche Dinge, kommunistisches Utopia und so. Das macht ja niemand, ne? Also würde ja keinem einfallen, Cancel Culture und so. Ne, es ist ja überhaupt nicht, da gibt es ja gar nichts, worüber man sich eigentlich aufregen sollte. Es ist alles nur im luftleeren Raum rumgeboxen von Leuten, die einfach krank sind und mal ihre Krankheit mal prüfen müssen, um mit so ein bisschen marxistischer Psychoanalyse irgendwie sich zu heilen von, von ihrer Böswilligkeit inhärent ist. Aber obwohl das eine Krankheit ist, können sie natürlich auch was dafür, weil jeder Rechte kann natürlich was dafür. Deswegen ist das ja auch richtig, wenn man die Leute halt richtig fertig macht, weil die ja, obwohl die krank sind, natürlich komplett trotzdem dafür verantwortlich sind. Ja, also nee, ich kann mir auch genau jetzt vorstellen, dass der Typ auch von den Leuten, für die er da gerade simpt, mit Haupt und Haar gefressen wird, weil es heißt, du bist nicht non-binär. Du hast männlich und weiblich gesagt. Das ist schon total überholt. Ja, du hast recht, aber wir müssen dich jetzt canceln, weil du nämlich nicht non-binary inclusive bist. Wie kannst du nur? Weißt du, so, das ist genau dieses Spiel, was diese Leute spielen. Es ist so ekelhaft und nicht irgendwie produktiv. Ah. Es ging einfach weiter. Liebeswahn, Stalkerin 34 küsst Mann nachts im Schlaf, dann erreicht Drama absoluten Höhepunkt. Was passiert da? Kannst du dich noch an die Geschichte erinnern, wo so ein Typ sich irgendwie eine Maske aufgesetzt hat und nachts bei irgendwelchen Kindern im Zimmer war, so plötzlich, dann irgendwie, ja, die eben vergewaltigt hat oder sowas? Meinst du Anonymous? Nee, weiß ich nicht, wer das hieß, was das für ein Typ war, der hat sich doch gar nicht gezeigt. Ja, okay, ja, aber ja, hier, was hat das da? Ja, wie war das hier? So eine Frau irgendwie bei einem Typen ist ihm halt irgendwie ohne Ende hinterhergestalkt. Und am Ende eben in seinem Schlafzimmer gestanden plötzlich und hat sich auf ihn gelegt oder so mitten im Schlaf so. Ja, war dann irgendwie, glaube ich, auch nackt oder sowas, aber ich meine, war einfach der Schock, was für eine Angst man da hat. Ja, noch viel mehr. Das ging irgendwie über Jahre hinweg und die hat sogar Leute angegriffen, also halt eine Freundin von dem Typen oder eine, eine Frau, mit der er auf jeden Fall unterwegs war, so eifersuchtsmäßig auf jeden Fall, obwohl bei denen überhaupt nichts war. Also die hatten nie eine Beziehung oder so. Die hat die irgendwie im Urlaub kennengelernt und die war total besessen von ihm. Und ja, vier Monate Untersuchungshaft hat sie irgendwie schon gehabt und jetzt ist sie irgendwie auf Bewährung quasi, also muss jetzt nicht mehr weiter ins Gefängnis oder so. Angeblich hat sie es jetzt eingesehen und vor allem sie ist schwanger, wo ich mir auch wieder denke, so alter Schwede, ey, die Frauen, die können komplett verrückt sein und wahnsinnig und die pflanzen sich immer noch vor. Das ist unglaublich. Also. Aber ja, dumm, fick, gut und verrückt erst recht. Na gut, das habe ich jetzt nicht gesagt. Und jetzt unbedingt musste sie noch zu Protokoll geben, dass sie jetzt von sich aus dann auch ablässt. Das ist sehr nett. Ja, super. Ja, aber es ist halt richtig gruselig, Alter. Wow. Ich wette, sie wurde radikalisiert vom In der Wohnung stehen oder so plötzlich. Wow. Ich wette, sie wurde radikalisiert vom Spiel Stalker. So. Läuft so durch, denkst du, die lebt so in Tschernobyl, weißt du, so in der Zone, in der radioaktiven. Oh mein Gott, willkommen bei Dickstinction. Hast du ungefragt einen Dickpick bekommen? Dickstinction hilft dir, in unter einer Minute eine Strafanzeige zu erstellen, die Ermittlungsbehörden zur Strafverfolgung zwingen. Los geht's! Du hast noch Fragen? Hier geht's zu unserem Fuck. Ja, bei der Gelegenheit erwähne ich immer gerne, dass ja Mädchen und Jungs sich mal Nacktbilder schicken und die Mädchen das mehr machen als Hier kannst du mit einem Klick der Polizei fremde Penisse schicken. Ja. Leute, das ist ein pädophiles Honeypot. Ich habe keinen Bock drauf, nö. Nee, es ist, glaube ich, schon für Erwachsene gedacht, aber ja. Ich meine, es ist halt einfach dieses Ding, also ich kann es mir gut vorstellen, dass man da keinen Bock drauf hat auf irgendwelche Sachen. Mir hat man den Penis und Drachenlord auch schon geschickt. Jemand hat, glaube ich, den Penis vom Drachenlord schon mal geschickt. Ja, der muss mit seinem Penis leben, also der hat es am schönsten. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, habt ihr echt keine anderen Probleme? Also ich meine, und wenn man das hier dann liest, bist du okay, wenn du Opfer sexueller Gewalt geworden bist, aber dich für eine Anzeige noch nicht bereit fühlst. Kann dir das Hilfeportal sexueller Missbrauch des Bundesfamilienministeriums... Alter Schwede, du hast ein Bild zugeschickt bekommen. Du hast nur ein Bild zugeschickt bekommen. Da wurden keine Tiere drauf gequält oder irgendwas oder irgendwie so. Da war einfach nur der Penis von irgendwem drauf. Das haben bestimmt meine Güte, ey. Mitarbeiter gemacht, die in der Schwesig eingestellt wurden, nachdem mal kurz bevor es abgehauen ist. An der Stelle will ich noch erwähnen, dass hier eben der Begriff sexuelle Gewalt verwendet wird. Und der wird hier zu Recht verwendet, denn das ist derselbe Begriff, der auch bei der Statistik verwendet wird. Und dann betreibt man einfach Äquivokation, verwendet einfach sexuelle Gewalt als einen Begriff. Aber der ist dann so weit aufgespaltet, dass du alles da reinpacken kannst, was du willst, inklusive Nacktbilder. Inklusive, ich wurde beobachtet und angesprochen, wo ich es nicht wollte. Mir wurde ein bisschen hinterhergelaufen, ich hatte Angst. Das ja, ja ich meine, halt bei diesem Kram, ich meine, es ist ja... Es ist nicht okay, das zu machen. Ja. Und es ist nicht moralisch in Ordnung. Und Und ja, die Leute nervt das mehr und wahrscheinlich kann man das auch als Mann nicht nachvollziehen, wie das die Frauen nervt oder weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch als Einschüchterung gemeint. Vielleicht es ist bleibt es auch, aber doch immer noch ein Bild. Ja, genau, vielleicht ist es auch einfach Trollen, ne, um die Leute einfach zu ärgern oder so, dass sie sich drüber aufregen und ja, es ist genau, ist wie Mars halt gerade eben schon gesagt hat, es ist überhaupt nicht, es ist, verdammt nochmal, es ist keine Gewalt. Tut mir leid, Leute, das ist keine Gewalt. Kinderkram bliebe, ne? Chris, an deiner Stelle würde ich aufpassen. Wenn du jetzt sagst, es ist ein opferloses Verbrechen, dann ist wieder Shitstorm los, Alter. Das ist echt einfach nur ein Bild. Das ist nicht, Alter. Ich meine, wenn die Leute damit nicht klarkommen, dann sollen sie sich eben zurückziehen. Aber nee, das sollen die nicht. Nee, OPEX, ich würde sagen, OPEX, die sollen trotzdem auf, nee, weitermachen. Nee, das kommt gleich Frau Kühners und sagt so, ja, habe ich euch erwischt, so, ne? Ihr seid cool dafür, dass die Leute sich zurückziehen. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass die Leute sich zurückziehen. Ich bin nur dafür, dass die Leute, ja, dass die Leute da nicht so durchdrehen bei diesem Krempel, dass sie einfach mal Mitleid haben mit den Spinnern, die so einen Krempel verschicken und fertig. Ne? Ja, man muss sich auch mal überlegen, ob das psychologisch einfach so gut ist. Das ist bei vielen Sachen halt eben auch so. Ne? Das ist ja auch wieder so ein Ding. Klar, diese Sache, die passiert jetzt vielleicht nur Frauen, aber es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwelche Sachen, die man nicht haben will oder so, jetzt nur Frauen passieren. Andere Dinge, die einem unangenehm sind oder so, die gehören einfach zum Leben mit dazu. Und da kann man sich jetzt überlegen, ob man sich da jetzt ewig tierisch drüber aufregt oder ob man sich einfach mal sagt, das ist jetzt halt blöd gewesen, so, es ist vorbei und jetzt lebe ich mein Leben einfach weiter und lass mich davon nicht ärgern und dann ist auch gut so, ne? Ach, also was du mir da gerade beschrieben hast, ist ein sehr schwieriger, kognitiv möglicher und durchaus gesunder und wichtiger Prozess. Aber er dauert einfach länger als eine Sekunde. Hier kannst du in einer Sekunde jemanden einfach das Leben vernichten, potenziell. Bitteschön, da. So, das ist richtig gut. Das sollten wir doch mehr davon haben. Wir sollten doch halt einfach mehr denunzieren. So, Alter, was ist denn da los in diesem Land, bitte? Uns zwei gegenseitig schicken die Dinger. Was ich mich halt auch frage, ist es denn richtig, bestimmte Straftaten per One-Click-Methode sozusagen anzeigen zu können und andere nicht? Oder die theoretische Frage, wie ist es, wenn die AfD sowas einrichten würde für Migrantengewalt? Was wäre dann los? Mhm. Ja. Also da würde man ja auch vorwerfen, sollen Zahlen gepusht werden und so weiter und so fort. Das kann ich ja hier auch sagen. Hier sollen Anzeigen gepusht werden. Und zwar Anzeigen, die ganz gezielt in dieses, wie Christus schon gesagt hat, in diese sexuelle Gewaltgeschichte fallen. Und das kann ja wohl nicht wirklich sein, dass wir jetzt eine Maschine haben, die Dickpick-Anzeigen produziert und in 2 Jahren kriegen wir dann die Zahlen vorgehalten und kriegen gesagt, guck mal, sexuelle Gewalt. Jetzt schon jede zweite Frau. Ja, jede Frau hat einen Penis gesehen. Ups, fertig. Ja, aber das Ding ist halt, weißt du, dann können wir das noch weiter ausweiten. Dann können wir eine künstliche Intelligenz dann an Penisbildern trainieren. Dann können wir Männer in den Penisbildern nach Korrelation zuordnen. Wir hatten doch schon eine künstliche Intelligenz, die versucht hat, Dickpics zu filtern irgendwann. Ja. Aber was ich meine ist, dann können wir eine Korrelation herstellen zwischen Dickpics und Person. Und dann können wir einfach Männer einfach komplett rausschneiden, weil nur Männer haben Dicks. Ja, ich weiß, es ist nicht transinklusiv, aber tut mir leid, ja, ist halt so. Ich habe bei den Männerfotos auch die Penisse einfach rausschneiden. Oder den Penissen, den Männern die Penisse abschneiden. Gegen Genitalverstümmelung bei Männern sagt ja auch keiner was. Sei doch still, alter Gesellschaft, alter Society. Die böse toxische Männlichkeit hat hier auch dazu geführt, dass 10 Männer sich in die Fluten in den Tod gestürzt haben. Ja, nee, da steht auch Menschen. Ja, da haben wir es mal wieder. Diese Unsichtbarmachung machen der Menschen. Ich habe auch extra in den Artikel geguckt, um zu sehen, ob eine Frau dabei war. Aber war natürlich nicht. Ja. Was halt nicht heißt, dass Frauen nicht dasselbe können wie Männer. Sie machen es nur nicht. Krass, ne? Wir hatten doch erst den tragischen Vorfall, dass eine Mutter gestorben ist am Rhein, die versucht hat, ihren Sohn aus den Fluten zu ziehen. Also, da herrscht wohl ziemlich fiese Strömungen, soweit ich das mitbekomme. Haha, meinst du Strömungen in der Medienlandschaft oder in Narrativ? Nee, da an diesem Strand, ja, auf jeden Fall, genau. Also da war halt ein Junge, der da Probleme gekriegt hat mit der Strömung und ja, wie man ihn lesen kann, sind dann da diverse Leute, hat das halt so eine Kette gegeben, die sich dann da probiert haben, den zu retten und dann wiederum den zu retten, der den retten wollte und so weiter und so fort. Oh je. Ja. Oh, und eigentlich Mann, ist der Strandabschnitt wohl auch gesperrt zum Schwimmen. Ja, zumindest gibt es da im Moment keine Rettungsschwimmer wegen Corona, stand in dem Artikel. Ja. Die Nachricht ist übrigens nicht in Deutschland, sondern in Ägypten passiert, aber trotzdem wichtig. Ja. Also einfach nur so als Information zum Erwähnen. Lernt schwimmen und lernt Schilder lesen. Ja. Und apropos jetzt wieder zurück zu Deutschland. Hier Bundesverfassungsgericht, staatlicher Zugriff auf persönliche Daten muss begrenzt werden. Das Verfassungsgericht ist der Meinung, dass das schon zu weit geht bisher. Ja, das ist lustig, weil in dem einen Artikel, den Mammon auch eingereicht hat, den ich jetzt nicht mit reingenommen hatte, was für mich ein bisschen doppelt war, jetzt zu der ganzen NSU 2.0-Geschichte, da haben sie geschrieben, sie bräuchten jetzt wieder dringend Quellen TKÜ und noch mehr Kram irgendwie, den sie noch nie durchgekriegt haben. Aber jetzt meinen sie, das durchkriegen zu können. Und verschlüsseltes Messaging wollten sie mitlesen oder so. Ja, genau, weil sie dann halt, wenn die Verbindung verschlüsselt ist, wollen sie halt auf die Quellcomputer dann halt, wo sie es dann unverschlüsselt lesen können. Das ist halt eben der Trick dann mit Staatstrojaner und so. Und jetzt haben sie hier schon wieder Probleme mit dem, was jetzt schon nachgewässert wurde, müssen jetzt nochmal nachgewässert werden. Und dann haben sie schon wieder neue Ideen, die sie auch nicht durchkriegen. Ja, super Sache auf jeden Fall. Alles prima, ja. Ja, ist ja immer so eine Sache, ob die Richter dann was zurückpfeifen und dann muss das wieder geändert werden. Oder ja, so das läuft das. Auf dem Weg ist oder so, wenn das schon. Nee, so läuft das halt. Nur es wird dann halt gerügt und dann müssen sie was ändern und. Und dann kann das wieder einer rügen. Und was ja auch interessant war, dass seit 2013 hatten sie das wohl schon offen. Also war die Klage eingereicht von. 7 Jahre weiter und die Rüge und die eigentliche Unrechtmäßigkeit, die spielt dann keine Rolle in der Zeit offensichtlich oder so. Ich weiß nicht genau. Eingereicht auf jeden Fall von dem Abgeordneten von der Piratenpartei im Europäischen Gerichtshof. Ja, genau. Damals 2013, nicht Gerichtshof, wie heißt das Ding? Europäischen. Ja, doch, Parlament. Europäisches Parlament. Da ist der Mann. Das hat mit dem Gerichtshof nichts zu tun. Das ist hier Verfassungsgericht. Ja, jetzt habe ich jetzt gerade den Faden verloren, weiß ich nicht. Ja, offensichtlich gibt es wohl eine Reihe von Leuten, die den Verfassungsschutz von sich aus anschreiben oder antexten und denen anbieten, die rechten Säcke in ihrem Ortsverein irgendwie zu outen oder so. So in der Art liest sich das. Das sind eine ganze Menge Leute, die Hetzer verpetzen möchten an den Verfassungsschutz. Also es gibt vielleicht doch ein paar mehr, ja, als man so wahrhaben möchte. Andererseits, ja, hätte man sich das vielleicht auch selber ausrechnen können. Aber wie gesagt, die sind auch bereit, eben zusammenzuarbeiten. Ja, das ist wirklich echt gut und nicht selbstverständlich, aber ich kann es erklären, warum es die da gibt, weil die Ideologie halt selbst so hart isoliert ist aus der Gesellschaft, dass ihre Ideen nicht gelüftet werden. Das heißt, diese Leute, die normalerweise auf natürliche Selektion ihre Position verändern würden oder rausfallen, sind halt mittendrin und jetzt muss halt, ja, AfD-Mitglieder müssen halt mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeiten. Ja, ich sehe vor allen Dingen das Problem, dass sie dann im Nachgang wieder irgendwas mit V-Leuten dann wieder Probleme haben, so dass sie dann niemanden mehr da ranziehen können, um gegen irgendwen auszusagen, weil alle mit dem Verfassungsschutz schon zusammenarbeiten oder weiß ich nicht. Also, okay, das wäre lustig, ja. Das so schlau ist. Du auch eine gewisse Menge an Parteikollegen dahin schicken, damit du ein besseres Bild kann auch abgeben sein, kannst nach außen. Das wäre auch möglich. Also, ich sehe das. Ja, aber es kann natürlich auch, wenn die wirklich knetet. Warum wird das jetzt so explizit herausgezogen? Weil an sich ist das doch schon in den Parteistrukturen verankert, dass solche Sachen an sich gemeldet werden sollten. Allein schon aus institutioneller Ebene. Findet das bei der AfD nicht in dem Maße statt, dass die da jetzt zusätzliche V-Leute brauchen? Haben sie sich auch gemeldet, weil sie glauben, sie kriegen einen Partei dafür oder so. Und das ist ja vielleicht auch, wenn das wirklich so ist, dann ist das vielleicht auch genau die Gefahr, dass man irgendwie dass Leute in die Partei gehen, um Leute anzuscheißen oder so. Alter, ja, das hast du ja sowieso immer. Ich meine, die Gefahr hast du immer. Das passiert ja auch immer. Ja, apropos Gefahr, aber nicht, was immer passiert. Ja, hier massive Randale auf Opernplatz in Frankfurt, Protokoll einer Chaos. Obex, kannst du mal die Klappe halten? Ja, danke. Ja, danke. Ich wollte was über Frankfurt erzählen, den Chris freut es natürlich, aber mir als Hesse blutet das Herz. Ja. Es gab gestern wieder so ein bisschen Stuttgart halt. So, nur halt diesmal in Frankfurt am Opernplatz, alte Oper, wunderschön, da neu aufgebaut nach dem Krieg. Es kam gegen 3 Uhr zu einer großen Schlägerei zwischen 25 bis 30 Personen am Brunnen des Opernplatzes. Circa 500 bis 800 Menschen waren zu diesem Zeitpunkt noch am Opernplatz. Da eine Person verletzt wurde und blutete, entschied die Polizei einzugreifen und den Streit zu schlichten. Etwa 10 Polizisten schalteten sich direkt ein. Und die haben dann nicht gereicht, sondern die mussten sich zurückziehen. Dann hat man... Hat sich da die Partyszene in Größen zwischen 500 und 800 Leuten zusammengerottet und hat die Leute, die in Konflikt mit der Polizei gekommen waren, gefeiert. Und dann wurde angefangen, mit Flaschen zu werfen und allem, was sich wohl finden ließ. Das Ganze ist auf Instagram und den üblichen Kanälen auch schön vermarktet worden von den Trotteln, genau wie nach der Geschichte in Stuttgart. Ja, und am Ende hat die Polizei die Leute unter Kontrolle gekriegt, hat sie in eine Nebenstraße abgedrängt, von hinten zugemacht und 40 Leute festgenommen, wo man ganz klar wusste, dass die sich an gewalttätigen Aktionen beteiligt hatten und wird den Rest halt erkennungsdienstlich behandelt. Finde ich schon mal die bessere Reaktion als in Stuttgart, so, wo man es so halbherzig gemacht hat. Ich hoffe, das bleibt in Frankfurt so. Weil das kann nicht sein. Also das erstmal diese völlig überhaupt keinen Respekt für die Corona-Regeln zeigen und so, wir dürfen nicht in die Clubs, ja, was machen wir? Gehen wir auf den größten Platz der Stadt und machen da halt Club. Das ist, naja, wenn die Leute meinen und wenn die Städte vor allem meinen, sie müssten das tolerieren. Also ich würde es nicht tolerieren, schon mal gar nicht mehr nach dem, was jetzt in Stuttgart und Frankfurt passiert ist. Aber ja gut, gibt natürlich schon wieder die ersten Leute, die nach der ethnischen Zusammensetzung fragen. Da gibt es verschiedene Nachrichten. Manche Leute sagen, es ist ganz klar eine migrantische Mehrheit in der Gruppe gewesen. Kann ich jetzt aber auch nicht. Ich bin ja noch ein paar Kilometer weit weg von Frankfurt. Kann ich von hier nicht sehen. Aber ich finde es eine Schande, dass sowas in deutschen Städten jetzt irgendwie... All Cops are Bastards ist gebrüllt worden und halt so der Umgang ist, ja. Gibt es das bei euch auch so Orte, wo die Leute feiern? Mit dem amerikanischen Leben oder Lebensstil, wie auch immer, das ist, finde ich, ein bisschen komisch. Die Rapper, die tun ja auch immer so, als wenn sie irgendwie aus dem Gosse kommen oder so, ist ja nicht der Fall. Ne? Guck mal, aus dem Quartal oder sowas. So. Das amerikanische Rapperleben oder so, das ist schon alles noch ein bisschen schwieriger als hier. Und wenn die aus der Kosse kommen, dann ist das vielleicht eine Kosse auch gewesen. Irgendwie. Ist nicht, glaube ich jedenfalls. Dass sie es hier eigentlich besser haben. Wenn die nicht so rumheulen müssten. Ja, ich habe mit einem Kollegen aus der Nähe von Frankfurt telefoniert, der mit dem Hausrücken sozusagen zu so einem Platz in der kleinen Stadt steht. Und der sagt, das ist da teilweise schon unerträglich, was da nachts irgendwie Autos aufheulen und Leute halt Musik und tanzen. Und weil halt die Clubs zu haben, wissen wir ja. Puh, völliger Unsinn. Ja, und hier, was passiert, wenn nicht nur der DNS-Server von Cloudflare sich verabschiedet, sondern gleichzeitig auch noch der DNS-Server von Google? Und beide für 25 Minuten, das war mal so ein Blick, was passieren kann, wenn mal wirklich was schief geht. Die haben in irgendeinem Backbone, der hat falsche Routings rausgegeben und deswegen ist ein großer Teil des Internets nicht erreichbar gewesen für 25 Minuten. Die Erklärungen sind eher rar und dünn. Niemand weiß das so genau. Wir müssen das erst testen und so. Und warum das gleichzeitig Google und Cloudflare betroffen hat, weiß auch keiner so genau. 2020 wird noch lustig, ich sag's euch. Man könnte aber schon lustig spekulieren, wenn man davon angeht. Das ist auf jeden Fall hier ein interessantes Urteil vom Oberlandesgericht Braunschweig. Und es geht dabei um Influencer. Influencer auf sozialen Medien, die irgendwelche bezahlten Posts produzieren, und was sie da jetzt entschieden haben, ist, dass diese Influencer im Endeffekt alles, was sie machen, mit einem Werbungstag versehen müssen. Ja, finde ich komisch auf jeden Fall. Weil das ansonsten sowieso irgendwie, wie hier schon steht, lebensfremd und künstlich wäre, da eine, also quasi das, die ganze Präsenz wird als geschäftlich gesehen, laut diesem Urteil. Also wenn die da solche Sachen halt machen mit irgendwelchen bezahlten Postings, dann ist quasi die ganze soziale Medienpräsenz als geschäftliches Unternehmen quasi zu sehen, und dann müssen die quasi auch alles, was sie da tun, auch wenn sie jetzt nur irgendwie, keine Ahnung, ein Bild von ihrem Waldspaziergang posten oder so, müssen sie da im Prinzip Werbung dran schreiben. Ja. Weil ja halt eben das dann als ein Ding anzusehen ist, wo halt eben Werbung geschieht, und deswegen muss man das überall dran schreiben. Das sehe ich nicht so. Also geschäftliche Tätigkeit ist ja keine werbliche Tätigkeit. Selbst wenn man jetzt das Geschäftliche und das Private nicht trennt, das ist ja schon richtig, wenn man sich vermarktet als Person. Aber die Werbung von seinem Geschäft, eben irgendwelche Videos zu machen und eben über irgendwas zu labern oder so, das kann man ja trennen. Es sei denn, er labert nur über Dinge, für die er Werbung machen will. Finde ich. Ja, also das Oberlandesgericht Braunschweig sieht das anders. Aber ja, komisch, ja. Ja, die gehen einfach davon aus, dass halt, dass das eine Kunstfigur ist. Und sobald du unter dem Namen, du kannst ja ein Twitter-Profil, wenn du, was weiß ich, Bibi Blocksberg da bist, machst du ja halt irgendwie unter deinem bürgerlichen Namen Erna Meyer, machst du dir auch noch ein Ding, und da kannst du ja machen, was du willst. Das ist doch keine Werbung. Aber ja, wenn diese Bibi dann da twittert, dann ist das im Endeffekt Werbung. Weil sie macht Werbung für sich und ihre YouTube-Persona. Wenn sie das macht, dann ist das auch Werbung, das stimmt natürlich, ja. Ja, aber ja, die ich denke, die sehen es so, dass das Auftauchen der Persona bereits praktisch Werbung für die Persona ist. Sämtliche Posts in dem Profil sind eine geschäftliche Handlung, und da wird im Zweifel kennzeichnungspflichtige Werbung, haben sie hier gesagt. Im Zweifel, ja. Auf die, ja, Miete. Also, so machen. Genau, und geht auf thatsafespace.net. Das war Werbung. Hirschquelle mit feinstem Uran. Miete pro Kopf. Miete pro Kopf. Miete pro Kopf. Das ist der Titel von Teil 2, ja? Mimimi pro Kopf, ja. Ah, EuGH-Urteil, EuGH, zum Urheberrecht, Lizenz zum Plündern, Frankfurter Allgemeine. Ist das echt so eine Lizenz? Ja, also dieser Artikel, den fand ich sehr schlecht. Also das, was dieser Herr Hahnfeld da schreibt, was jetzt angeblich neu wäre oder irgendwie geurteilt wäre, aber eigentlich jetzt anders oder so, das ist eigentlich seit Jahren schon Usus. Also ich meine, dass ich da, also es geht halt darum, dass ich in einem Urheberrechtsfall YouTube aus diesen Sachen raushält und quasi sagt so, ja, dann regelt ihr das mal, ihr beiden. Und das sollen sie jetzt irgendwie machen mit einer Adresse, die da irgendwie mitgeteilt werden soll von dem, also quasi, dass derjenige, gegen den ein Urheberrecht war, dessen Adresse dann irgendwie festgestellt werden muss oder so. Ja, das ist da im Moment noch nicht drin, aber das könnte man natürlich einführen in irgendwelche Geschichten, wobei das auch überhaupt nicht gut wäre. Also ich meine, dann könnte ja jeder kommen und sagen so, ja, hier mein Urheberrecht. Und dann sagt YouTube so, ja, dann musst du dem jetzt deine Adresse geben oder was, damit ihr das klären könnt oder wie. Also weiß ich nicht. Und es ist geschrieben wie, ja, halt so irgendwie vom Rechteverwerter, was der halt gerne haben möchte, dass das so geschrieben wird. So nach dem Motto, alles ist irgendwie Raub und Diebstahl nur im Internet. Und überall wird nur Urheberrecht verletzt, dass es die Kehrseite davon halt eben auch gibt, von diesen ganzen ewigen Claims für minimalste Sachen, wo man einfach nur drüber redet in einem vollkommen legitimen Kontext, mit vernünftigen Zitat und allem, aber das trotzdem dann geclaimt werden kann wegen irgendeiner Scheiße, und dass das vielleicht sogar noch das größere Problem irgendwie wäre eventuell, da wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Es wird nur gesagt, irgendwie, oh, die Urheberrechtsverwerter, die kriegen ja von YouTube dann nichts, und die sagen, dann regelt das mal, und das ist ja wohl unglaublich, und Lizenz zum Plündern, also. Ja, naja, ich meine, das ist ein Grundsatz, den das EU-Gericht da gesprochen hat, der ist ja schon nicht unerheblich, wenn du zum letzten. Da ist überhaupt nichts Neues dran. Das ist die gängige Praxis schon ewig. Und das ist ein riesen Vorteil gegenüber dem, was sie vorher gehabt haben, wo sie dir halt wirklich dein Video da immer ein bisschen alle Zeiten dann irgendwie gesperrt haben. Und jetzt sagen sie ja halt eben, rege das unter euch und dann schalten sie es wieder frei, wenn da nichts passiert. Vor allen Dingen, dass YouTube ein Vermittler ist. Ein Vermittler von diesen, und deswegen YouTube sich darauf zurückziehen kann, dass es das Urheberrecht nicht verletzt hat, sondern der User. Ja, das ist ja auch so. Zum Ende. Das ist ja auch so, nicht anders. In welchen analogen Steinzeitblase die Generalanwälte und Richter des EuGH erleben vom großen Geschäft. Bla bla bla. Nee, wir brauchen das nicht vorlesen, Mama, und tut mir leid, das ist einfach nur Quatsch, was die da schreiben, weil das ist ja auch so. Der Typ, dieser. Quatsch ist eben, dass sie ganz am Ende darauf hinweisen, dass ja auch die. Oh, das war noch nicht der letzte Satz, sorry. Dass damit mit dieser Vermittlerfunktion von YouTube, dass damit eben auch so Sachen wie Hate Speech und so weiter verbunden sind. Dass damit ja auch gar nicht mehr das verboten werden könnte oder denen aufs Auge gedrückt werden könnte, dass die da was gegen machen müssen. Ja, weil sie ja nur Vermittler sind. Ja, auch das ist aber. Auch das ist aber ja Quatsch. Also ich meine, weil er sagt ja auch vorher, dass sie das dann quasi rauslöschen müssen, wenn es gegen Urheberrecht ist, und genau das anderen Kram müssen sie auch rauslöschen. Also wo ist da der Unterschied? Also ich verstehe das nicht. Also wie gesagt, aus meiner Sicht ist es einfach nur Propaganda für Rechteverwerter, dieser Beitrag hier, und darauf spekulieren, dass die Leute alle keine Ahnung haben und sich nur irgendwie sagen, ja, die werden ja alle betrogen und das ist ja so furchtbar und da müssen wir unbedingt was tun oder so. Ja, wenn es aber so ist, dass das EU-Gericht tatsächlich diese Meinung vertritt, dann befürworte ich das erstmal. Aber sie haben ja jetzt auch gegen den Artikelschreiber hier praktisch entschieden. Deswegen ist das ja auch okay, denke ich. Also das finde ich wirklich einen wichtigen Punkt. Ne? Der stimmt aber auch nicht. Genauso wie der andere Kram, den er schreibt, auch nicht. Also tut mir leid. Weiß ich nicht. Das ist einer der bescheuertsten Artikel, die ich überhaupt, seitdem wir das hier machen, gelesen habe, auf jeden Fall. Okay. Ich würde auch nicht sagen, dass das so schwer wiegt, vor allem, weil es ja an sich schon gängige Praxis ist, dass so umgegangen wird. Der aktuelle Vorgang ist doch so, wenn du einen Urheberrechtsstreik bekommst, dann kannst du dich dazu äußern. Wenn du dich dazu geäußert hast, dann ist eben die Frage, ob der andere den Urheberrechtsstreik aufrechterhält. Und wenn er den aufrechterhält, dann muss er dich verklagen und dann fordert YouTube dich auch auf, deine Adresse rauszugeben, weil sonst wird das Video gelöscht. Ja, so ist das meistens noch auch. Und wenn da nichts passiert, dann wird es wieder freigeschaltet. Und Impressumspflicht ist meistens noch auch bei YouTube, also nach deutschem Recht halt eben drin. Ne? Klar, hält sich vielleicht nicht jeder dran oder so, aber das ist auch nichts Neues. Also ich kapiere das nicht. Also wie gesagt, aus meiner Sicht ist das nur einfach Meinung anstoßen irgendwie, dass jemand, der sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat, da jetzt sitzt, das liest und sich denkt so, oh, die werden alle betrogen hier, die werden alle betrogen über ihre wunderbaren, ne, da werden irgendwelche Filme eingestellt und so, das war auch so ein Beispiel, was der Typ da gemeint hat. Und ja, gut, das mag auch sein, dass das alles passiert, aber das ist halt auch die Frage, was YouTube davon wirklich jetzt hat. Ne? Es wird immer so getan, als hätten die da so einen riesen Gewinn dadurch. Aber ich meine, YouTube ist ja jetzt auch keine Torrent-Seite oder irgendwas. Ich glaube nicht, dass viele Leute nach Filmtiteln suchen auf YouTube. Total bescheuert finde ich das, aber gut. Und ich meine, haben wir ja Content-ID und ihren Scheiß eher so, dass sie viel zu viel wegnehmen, was Quatsch ist. Aber ja. Ja, ein Punkt, den ich aber nachvollziehen kann, obwohl ich anderer Meinung bin als der Autor von dem Artikel, ist die Sache mit der Plattformhaftung, weil er sagt, es kann ja nicht sein, dass einerseits gegen Hate Speech da vorgegangen werden kann und Strafen verhängt werden können, aber andererseits bei Urheberrecht nicht. Ich bin ja nicht der Meinung, dass dagegen Hate Speech. Ja, meistens ist es genau das Gleiche, weil wenn YouTube nichts machen würde in die Urheberrechtsfreie, dann würden sie ja auch dafür bezahlen müssen. Das Urheberrechtliche ist sehr seltsam. Also den Punkt gestehe ich ihm zu, obwohl ich ihm ja. Ich gestehe ihm nicht zu, weil wie gesagt, es ist genau das Gleiche. Nur, dass es da halt eben. Dass sie da halt eben diese zwei Parteien haben, wo sie sagen können, dann macht ihr das mal. Das können sie bei dem Hate Speech-Kram und diesem Zeug natürlich nicht tun. Weil dann da irgendwie schon nur Strafverfolgung vom Staat irgendwie da ist, als andere Person oder so. Aber das ist doch genauso, wenn sie diesen Löschvorschriften von dem Urheberrecht nicht nachkommen, dann können sie auch belangt werden, direkt YouTube dann. mit dieser Störerhaftung. Aber das ist, das machen sie ja dann einfach, weil das ist ja easy dann. Da gibt es zwei Parteien und sagen sie, ihr kloppt euch mal, wenn die eine gewonnen hat, dann löschen sie den Kram weg. So. Also, ja. Okay, was mit dem Vatikan und China? Ja, ich weiß, du möchtest da nicht schnell drüber reden, aber ich nehme das eher als Aufhänger für das, was in China passiert. Das ist ein Artikel vom Gatestone Institute, also mit Vorsicht zu genießen. Allerdings werden hier nur Sachen, Fakten wiedergegeben, die halt in den letzten Jahren passiert sind mit dem neuen Papst Franziskus, wie er mit der Situation in China umgegangen ist. Kurz, die Situation in China vor ein paar Jahren ist folgendermaßen gewesen. Man hatte die katholische Kirche, die hatten auch eigene Kirchen, eigene Gemeinden und so weiter und so fort, hatten allerdings staatliche Repressionen teilweise oder einfach nur so Sachen wie, sie durften keine Firmen ausgründen, sie durften keine Feste veranstalten, also durften nicht irgendwelche Würstchenbuden engagieren, durften keine Spenden einsammeln und solche Sachen und auch keine ausländischen Spenden bekommen. Und da gab es halt immer einen Konflikt und es gab dann ja einerseits die katholische Kirche und dann die sogenannte, wie heißt sie? Chinese Patriotic Catholic Association. Das ist im Endeffekt auch wie die katholische Kirche, nur mit einem chinesischen Touch, der leicht an nordkoreanische Verhältnisse erinnert. Oder an ein anderes Beispiel, wo ich später noch drauf kommen will. Im Endeffekt ist es so, dass das natürlich immer in der Kritik stand und dass vor dem Papst Franziskus die Position der Kirche halt war, ja, wir müssen, wir sind die Weltkirche und die Katholiken in China gehören zu uns und die haben versucht, die quasi mit der chinesischen Regierung einen Ausgleich zu schaffen, dass die selber das halt ihren Glauben praktizieren dürfen, haben deswegen quasi diese Chinese Patriotic Catholic Association auch anerkannt, unter der Prämisse, dass die Sache, dass halt beides religiös frei praktiziert werden darf. Das wurde allerdings nicht so umgesetzt und mit dem neuen Papst Franziskus wurde die gesamte China-Politik quasi umgewälzt. Im Rahmen des chinesischen Religionsreformprogramms, was seit dem Jahr 2018 läuft, wurde in Phase 1 quasi die katholische Kirche dieser chinesischen Staatskirche quasi angenähert und das wurde dadurch bewerkstelligt, dass halt die katholische Kirche die Bischöfe und die Kardinäle von ihrer katholischen Kirche quasi aus dem Amt entlassen hat und China-freundliche Bischöfe und Kardinäle, die exkommuniziert wurden vom Papst Benedikt noch vor ein paar Jahren, quasi wieder eingeführt haben und so quasi eine Verschmelzung von diesen beiden Organisationen immer weiter vorangetrieben haben. So, das war in Phase 1 dieser ganzen Sinaiation, Religions... Ach, es ist schwierig, das zu übersetzen. Wenn wir dann zum nächsten Punkt kommen, wir sind nämlich jetzt in Phase 2. Die hat im Januar dieses Jahres begonnen. Die Phase 2 der, Religionsgleichschaltung in China. Ja, also... Da geht es dann im nächsten Artikel zu. Ja, also wie Xi Jinping Religion zerstört und sich selber als Gott darstellt. Das ist der Titel von diesem New York Post Artikel. Ist ein bisschen, das ist die Schlagzeile von dem Artikel, ist ein bisschen reißerisch geschrieben, aber die Informationen sind gut und es ist eine ganz gute Zusammenfassung. Also, im Februar hat die Phase 2 von diesem Religionsanpassungsprozess begonnen und es wurde quasi das Büro für religiöse Angelegenheiten gegründet und es ist jetzt so, dass alle Kirchen quasi sich, ja, die müssen quasi sowas wie einen Plan vorlegen, wie die ganzen Predigen stattfinden, wie die Kongregation zusammen stattfinden, auch die Sachen, die außerhalb des Gottesdienstes stattfinden, wie irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Feste, irgendwelche Betreuungen von Süchtigen oder was Kirchen halt alles so anbieten. Das muss halt alles mit der Religionsbehörde abgeglichen werden, sonst darf es nicht stattfinden. Und gleichzeitig findet quasi ein Prozess statt, der inoffiziell stattfindet, dass halt der Name ist mir jetzt entfallen, die angeheuerten Schlägertruppen, nicht Polizisten, sondern eine Kategorie darunter vom Staat quasi teilweise Kirchen verwüsten und halt diese religiösen Ikone und religiöse Artefakte durch chinesische kommunistische Artefakte ersetzen. Ja, also das passiert sowieso schon in den letzten Jahren, aber jetzt machen es halt nicht nur irgendwelche Leute, sondern halt auch staatliche Beamte. Also staatlich, es ist es. Und diese Uiguren, ist das auch eine Religionsgruppe? Da ging doch diese Woche so Bilder durch. Ja, genau. Und die Christen habe ich jetzt einfach mal als Beispiel rausgenommen, weil man da ja das mit der Vatikanpolitik so ein bisschen nachvollziehen kann, wie das überhaupt so weit gekommen ist und warum man so wenig Kritik überhaupt hört. Ja, aber es geht nicht nur um Christen, es geht um die Muslime, denkt an die Uiguren, ne? Es geht um die Buddhisten, die Taoisten und wie gesagt, es gibt quasi analog, wie ich das erklärt habe, zur katholischen Kirche gibt es von jeder religiösen Gruppe eine Staatskirchenform davon und die werden jetzt halt alle mehr oder weniger gleichgeschaltet und ja, in dem Artikel hier gibt es einen nicht ganz unpassenden Vergleich, wie die katholische Kirche beispielsweise mit Hitler-Deutschland auch kooperiert hat, um die Glaubensabläufe in den Gemeinden so anzupassen, dass halt Staatspropaganda halt mit eingewoben wird und so kann man sich das halt in China auch vorstellen. Und dann halt noch mit dem Touch von Xi Jinping und das lässt einen so ein bisschen an Nordkorea denken. Duce. Wollte nur sagen, dass Uiguren so Fotos rumgegangen sind, dass sie angeblich ins KZ verbracht werden. Weiß ich nicht, was ja, das sind ja die Uiguren in Xinjiang. Okay. Da haben wir ja schon länger, da haben wir ja auch schon vor Jahren drüber gesprochen, oder? Und das sind auch nicht nur Fotos, sondern auch so Drohnenaufnahmen, so Videos davon, wie die Leute massenhaft dann da sitzen. So. Mhm. Ja, ja, das ist jetzt wieder durch die Nachrichten gegangen. Einerseits, weil irgendwie ein paar Tonnen menschliches Haar vom Zoll beschlagnahmt wurden, was wohl aus den Gebieten stammen sollte. Und andererseits halt ein Video, was vor einem Jahr gemacht wurde, was halt quasi einen Transport von Insassen von diesen Camps darstellt in Waggons halt von Zügen. Ne? Ich sag's jetzt einfach mal, man kann sich das ja selber angucken, wenn man will, aber das weckt halt schlimme Erinnerungen, vor allem, wenn man ein Deutscher ist. Ja, vor allem, ja, nicht nur, also, ja, ich verstehe, das ist aber nicht nur, ja, ich weiß, ja. The President's Executive Order on Hong Kong Normalization, ist das vom Weißen Haus, von der Webseite? Das ist vom Weißen Haus, von der Webseite, ja. Okay. Und kurz zusammengefasst, es wurden zwei Executive Orders quasi verabschiedet und es geht einerseits um den Status von Hongkong, weil Hongkong ja bestimmte Sonderrechte hat in Handels- und diplomatischen Sachen, was andere Länder betrifft und Hongkong ja unterschiedlich wie China behandelt wird. Aber einerseits ist jetzt der Fakt, dass dieser Sonderstatus von Hongkong quasi aufgehoben wird und dass Hongkong so behandelt wird wie China. Gleichzeitig gab es eine andere Executive Order, die quasi Sanktionen gegen China angekündigt und teilweise verhängt hat. Verhängt noch nicht so viele, aber angekündigt, weil da geht es wieder, es geht um eine Kommission, um den Umfang festzustellen, bla bla bla bla bla. Aber wir reden ungefähr über Sanktionen der Art und Weise, wie sie gegen Iran verhängt wurden im Jahre 2008, glaube ich. Ich war es im 2008, ich bin mir nicht sicher. Aber damals habe ich es mir mitbekommen, da ein Beispiel, alle Konten von iranischen Kunden mussten über Nacht gekündigt werden, alle mussten informiert werden. Das habe ich beispielsweise damals mitbekommen. Interessant. Und das war eine Folge von solchen Sanktionen, die Amerikaner verhängt haben, nicht Deutschland. Und ja, Ähnliches passiert jetzt mit China. Und wie gesagt, das ist noch nicht verhängt worden, aber das wird ausgearbeitet und das heißt keine Direktinvestitionen mehr, das heißt kein SWIFT mehr für Hongkong und kein SWIFT mehr für China. Und ja, so Sachen wie Staatsbeteiligung, Privatbesitz in Amerika, Firmenbeteiligung in Amerika werden eingefroren, an Treuhänder weitergegeben, bis geprüft ist, inwieweit da nicht private Investoren beteiligt sind, sondern wirklich staatliche Akteure. Und wenn es staatliche Akteure sind, dann werden die Gelder generell eingefroren. Ich erinnere daran, die Amerikaner haben, glaube ich, noch irgendwie 120 oder 220 oder irgendwie irgendwas mit 20 Milliarden US-Dollar eingefroren von iranischem Geld. So, So, das ist in Amerika auf dem Konto und da wird halt treuhänderisch verwaltet und die sacken die Zinsen ein und so weiter und so fort. Und das wird einfach nie zurückbezahlt. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, wie viel China in Amerika investiert hat, und da geht es nicht nur an Firmenbeteiligung, sondern Privatbesitz und so weiter und so fort. Und wenn die amerikanische Regierung halt sagt, ja, jeder ausländische Unternehmer darf nur unternehmerisch tätig sein mit Segnung der Kommunistischen Partei, dann würden die Assets eingefroren werden. So, und also es geht quasi über die Sache hinaus, dass einzelne Personen, einzelne Diplomaten namentlich genannt werden und deren Sachen eingefroren werden, so wie es ja beispielsweise bei Russland der Fall ist, oder auch beim Iran teilweise, sondern es geht halt, jegliche Regierungsbeteiligung muss ausgeschlossen sein, ansonsten werden die Sachen eingefroren werden. Und wie das genau stattfinden soll, das wird jetzt beschlossen und umgesetzt und das ist sehr hart und die Chinesen haben ja schon gesagt, dass sie darauf antworten werden und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so ganz klar rübergekommen ist, das ist sehr, sehr krass. Ja, wenn man sich überlegt, die Amerikaner importieren sehr viel aus China, allerdings sage ich jetzt mal, neue langfristige Verträge in diesen Rahmenbedingungen, wo die Zahlungssysteme nicht gesichert sind, ja, also die Lieferketten werden sich diversifizieren. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten noch weiter vorangetrieben werden. Aber und was dann noch an konkreten Folgen kommt, das bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Die Sache hat ja jetzt diese Woche stattgefunden und wurde überschattet von vielen, vielen anderen Sachen. Oh, allerdings ist das die Krachermeldung überhaupt der Woche, weil ja, es ist halt eine weitere Eskalation, eine weitere Stufe der Eskalation zwischen Amerika und China. Und eine der wenigen Sachen, die halt offene Konflikte zwischen den beiden vermeidet oder dass sie anfangen, irgendwelche Proxy-Konflikte irgendwo zu schüren, dass es vermeidet ist, dass sie halt wirtschaftlich verwoben sind und sehr viel miteinander handeln und davon profitieren. Und wenn das jetzt nicht mehr der Fall ist, dann werden sich die Fronten weiter verhärten. Ganz schlimm. Was da, also, es ist ja gerechtfertigt, es ist ja auch ganz schlimm, was in Hongkong passiert, aber ich weiß ja nicht. Ja, hört man jetzt auch nicht mehr viel. Das wird sich auch erstmal nicht ändern. Ja, hier eine Meldung aus Amerika. Wie ihr sicherlich wisst, geht da ja so einiges ab in dieser Stadt Portland. Also es gibt ja mindestens zwei größere Städte namens Portland. In diesem Fall ist es die Stadt Portland in Oregon. Das liegt an der Westküste. Und also nördlich von Kalifornien und südlich von dem Staat Washington. Da kennen nicht viele Leute so das Oregon, ist nicht so bekannt, aber da liegt das halt. Und das ist ja schon etwas länger so als Antifa-Hochburg bekannt. Und da hatten sie ja jetzt auch irgendwie so einen Chat-Chat, irgendwie so ein Ding da ausgerufen, so eine autonome Zone. Und dagegen hat jetzt hier der Trump wohl Bundeseinsatzkräfte da irgendwie hingeschickt. Und dieser Tagesschau-Artikel hier zitiert hier den Bürgermeister, glaube ich, mit einem Angriff auf unsere Demokratie. Also, dass die da, weiß ich nicht, die Lage nicht unter Kontrolle kriegen wollen oder keine Ahnung wie was. Also der Journalist Andy No, der zeigt ja da immer jede Menge Videos, sieht man auch auf seinem YouTube-Kanal, wie diese Stadt da zugerichtet wird von den Leuten, die da wirklich komplett durchdrehen und irgendwie laut dem Andy No oder auch ja, relative Deckung von dem Bürgermeister da wohl auch irgendwie genießen. Und ja, also dagegen jetzt vorzugehen, das wird hier von der Tagesschau so hingedreht, so nach dem Motto, als ob jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, die Polizei da irgendwie die Demokratie abschafft oder so. Nicht diese, nicht diese Einis, die da meinen, die Stadt gehöre ihnen und sie könnten da machen, was sie wollen. Und die ganze Situation ist hier sehr, sehr ungenügend erklärt in diesem Artikel, aber bitte, vielleicht bist du noch nicht fertig. wollte nicht unterbrechen. Nee, ist schon richtig so. Ich glaube, ich habe das also der Hintergrund des Ganzen muss man sagen, es geht erstmal um ein Gerichtsgebäude. Und ähnlich, wie ich schon mal gesagt habe, Washington D.C. ist Federal Property und hat mit dem Staat nichts zu tun. Und das ist bei Federal Court Buildings auch so. Ja, das ist wie eine Botschaft. Das Gebäude ist halt Federal Gebiet. So, und das wird auch nicht von der Polizei bewacht, sondern vom Department for Homeland Security und vom FBI. So, und vielleicht sogar vom Secret Service. So, und Regierungsbeamten. Was der Donald Trump gemacht hat, ist, der hat gesagt, okay, ein Satz davor noch, das Gebäude ist quasi seit 4 Wochen von Demonstranten belagert, die Leute daran hindern, irgendwie da zu ihrer Arbeit zu gehen im Gerichtsgebäude und sollen ja an sich auch Prozesse stattfinden und es wird halt immer wieder unterbrochen von Demonstranten. Und das gesamte Gebiet ist komplett verunschandelt und die Polizei tut nichts, die Polizei der Stadt tut nichts gegen die Demonstranten und immer wenn die Demonstranten anfangen in Masse aufzumarschieren, sind die ganzen Polizeieinsatzkräfte, die halt zurückhalten, die Staatsbeamten, die das Gebäude verteidigen, seit mehreren Wochen. So, das einfach nur, um die Situation klarzumachen, was für eine Situation das geht. Weil es ist tatsächlich so, dass der Bürgermeister gesagt hat, wir wollen diese die Staatsbeamten, die sollen bitte das Gebäude evakuieren und es den Demonstranten überlassen. So. Das ist die Position der Bürgermeisterin. Und die hat der Polizei auch gesagt, ihr mischt euch da nicht ein. So, also nur mal so ein bisschen zum Hintergrund, was da die letzten Wochen passiert ist. Und jetzt ist es so, dass diese Beamten nach diesen großen Demonstrationen quasi mit Spezialeinheiten rausgegangen sind, in Tarnklamotten mit Stickern, Department of Homeland Security und sonst was drauf und sich einfach einzelne Demonstranten geschnappt haben, ab ins Auto, ab auf die Polizeiwache geguckt, was ist, haben wir Videomaterial, können wir den anzeigen, wenn nicht, raus. Die haben halt geguckt, okay, wer trägt hier irgendwie, wer ist total schwarz und maskiert oder hat einen Schutzhelm auf oder sonst irgendwas. Ja, und das ist passiert und das hat für sehr viel Wirbel gesorgt. Nicht mal das wird hier wirklich erklärt in dem Artikel. Also es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr mangelhafte Darstellung der Situation. Ja, hier ist von Wasserwerfern und so die Rede. Also ich weiß nicht, ob das wirklich das Gleiche ist, was du jetzt meinst. Aber die Leute, die Wasserwerfer eingesetzt haben, das war nicht die Polizei von Portland, sondern das waren halt die DHS-Beamten, die das Gebäude quasi gegen die Demonstranten verteidigen. Ich will das nicht zu dramatisch darstellen, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Das wird hier so hingestellt auf jeden Fall, als wäre das halt eine Eingreiftruppe irgendwie diese DHS-Eingreiftruppe, das sind die Leute, die halt dieses Gebiet verteidigen. Die Polizei hat damit so gesehen nichts zu tun. Die könnte gegen die Demonstranten vorgehen oder Protestanten oder Rioters oder wie man sie auch immer nennen soll, wenn die auf der Straße sind. Aber das ist halt angeordnet, nein, die Polizei soll da nichts machen von der Stadt. Und die Stadt sagt auch nochmal, ihr Beamten von der Bundesbehörde, geht doch mal bitte nach Hause und überlasst das Gebäude den Demonstranten, was natürlich eine Aussage ist. Ne? Ist da losgegangen jetzt erst, nachdem sie so einen Jungen in der Psychiatrie wohl misshandelt haben oder umgebracht sogar? Habt ihr das mitbekommen? Also wie ich das Ganze bewerten soll, ist mir auch nicht so ganz klar und dass diese Taktiken da die Leute einfach wenn sie nach der Demonstration nach Hause gehen, einzeln aufzugreifen, in irgendwelchen Autos verschwinden zu lassen und stundenlang später dann einfach wieder auf die Straße zu setzen. Ja, das sind natürlich Methoden, die sehr schlecht aussehen. Wer das angeordnet hat, ist schon ein ziemlicher Idiot gewesen. Aber auch wirklich skandalös und deswegen sehr seltsam, dass das nicht explizit erwähnt wird in diesem Artikel. Aber gut. Ja. Shame Resilience Theory. Wie kann man sich gegen Scham und die quasi Nebenwirkung von Scham ein bisschen absichern? Ja, weil es ist ja wissenschaftlich erwiesen, Scham führt teilweise zu körperlichen Reaktionen auch. Ja, also der Puls geht hoch, der Blutdruck steigt und das Verhalten verändert sich natürlich. Also solche Sachen sind wichtig, erstmal im Blick zu haben. Ich lese einfach mal die Four Elements of Shame Resilience vor. Recognizing shame and understanding our triggers. Also dass man merkt, okay, das ist jetzt Scham. Warum habe ich jetzt so einen schnellen Herzschlag oder so? Es könnte damit zusammenliegen. Ja. Practicing critical awareness, zum Beispiel knowing why something exists, how it works, how our society is impacted or impacting on that something and who benefits from it. Das hört sich jetzt nach kritischer Theorie an, ist es allerdings nicht, ist es zumindest nicht so gemeint. So. Ja, ja, macht ja Sinn, ja klar, du fragst einfach Leute, nur, woher es kommt. Das könnte man auch anders verstehen mit Practicing Critical Awareness, aber es ist halt nicht in dieser, intersektionalen Terminologie gemeint. So. Ja, das ist eigentlich der eigentliche Begriff der Wissenschaftliche, dass du halt eben kritisch rangehst und skeptisch. Ja, dass du halt kritisch hinterfragst, Moment mal, warum hab ich denn jetzt überhaupt Scham? Ja, genau. Warum schäme ich mich denn jetzt überhaupt? Richtig, richtig, ja. So, und warum bin ich jetzt unsicher? Aha, es könnte Scham sein. So, ja. Warum schäme ich mich? Was könnte das sein? Und dann reaching out and telling a story. Und zwar wirklich zu sagen, Moment mal, irgendwie, ich verstehe nicht so ganz, ich schäme mich deswegen jetzt, woran kann das liegen? Könnte es vielleicht daran liegen, um aktiv mit anderen Leuten zu reden, ob die dieses Gefühl auch haben. Hier auch wieder Vorsicht, wenn man mit falschen Leuten redet, können die einen emotional ausnutzen. Also, das ist klar. Speaking shame is so important, as its survival depends on going undetected. Also man darf die Sachen nicht in sich reinfressen, man muss wirklich darüber sprechen, aber nochmal, man darf da nicht auch mit den falschen Leuten sprechen, die sagen, ja genau, ich fühle mich genauso und weißt du, ich habe das und das gemacht und dann war es weg. So, ne? Einfache Lösung gibt es so gesehen nicht, aber man muss sich einfach nur bewusst sein, dann hat diese Scham keine Kontrolle, weil man hat nicht nur körperliche Reaktionen, sondern man verändert halt auch sein Verhalten. Wie gesagt, einerseits wird man leicht beeinflussbar durch äußere Leute, ja, und ja, wie gesagt, das ist an sich relativ klar, allerdings allen Leuten werden ja jetzt gerade in den Struggle-Sessions Schuldgefühle eingeredet und deswegen ist es nochmal wichtig, wo kommen diese Schuldgefühle her? Wenn irgendwelche Leute euch versuchen zu schämen, dann lasst euch keine Scham einreden, ne? Außer ihr habt wirklich persönlich was selber falsch gemacht. Ne? Sippenhaft gibt es nicht. Wer euch was anerzählt, der erzählt euch Blödsinn. Ja. Es gibt auch noch Survivalist Bias, Survivalship Bias. Das ist da, wo Leute, die was wirklich Traumatisierendes erlebt haben, wo halt, dann haben sie halt so einen Disconnect und verstehen halt nicht, ob sie wirklich überlebt haben sollten. Weißt du, wenn irgendjemand, keine Ahnung, der Terrorist irgendwo was in die Luft sprengt und Leute überleben das, dann laufen die Leute halt rum und schämen sich auch dafür, dass sie am Leben sind. So, es ist auch eine Form von Scham und auch da ist wichtig, drüber zu reden, das zu verarbeiten und im Leben weiterzumachen, so gut man kann und nicht irgendwie sich da einreden zu lassen von, ja, das hast du dir so verdient oder ja, das, die anderen sind da schuld dran. Man muss das schon abarbeiten. Man darf keine externe Validation Bestätigung. Externe Bestätigung suchen, man muss sich selber darüber klar sein und man darf nicht über seine Scham reden mit dem Hintergedanken, dass man von dem anderen quasi Absolution bekommt. Ja, genau. Ja. Aber das ist genau auch dieser Punkt. Das ist nämlich auch eine Sache, wo Scharlatan, halt wie gesagt, man muss offen darüber reden, man muss aufpassen, mit wem man darüber redet, weil die Leute einem halt in diesem emotionalen Zustand halt sehr stark ausnutzen können und falsche Lösungen anbieten. Ja, und das ist halt genau dasselbe Ding mit, dass Sprache halt die Welt, die Realität konstruiert. Da kann man da eben sagen, genau das stimmt, aber du kannst halt weiter reden und deine Realität weiter an die buchstäbliche, objektive Realität anpassen oder an die, in der du leben möchtest, weißt du? So, dass du über diese Sachen dann verarbeitet weiter drüber stehst und im Leben weiterkommst. Das ist eigentlich der Sinn davon. Ja, ja, aber ja, das ist schon krass, wenn Leute sowas haben. No. Four dead as fighting resumes on Azerbaijan-Armenian border. Da sind Leute an der aserbaidschanischen armenischen Grenze gestorben. Ja, ein weiterer Kriegsschauplatz, die Tavush-Region in Armenien. Aserbaidschan hat hier Armenien angegriffen, die Grenzen sind da alle sehr umstritten und es sind halt verschiedene Leute gestorben, die Zahlen sind wie immer etwas umstritten. Zwischen 11 auf Aserbaidschans Seite bis zu 4, auf Armeniens Seite 3 verwundet oder 4 getötet. Also wie gesagt, die Zahlen sind sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Die gesamte Region ist halt etwas, außerhalb des geopolitischen Fokus. Die Nachrichtenlage ist da sehr, sehr schwierig. Und wie sieht unsere Situation erstmal aus? Wir haben Aserbaidschan und Armenien. Armenien ist zwischen Aserbaidschan und der Türkei. Und wer hätte es gedacht, die Türkei sind nicht auf der Seite von Armenien, sondern sind auf der Seite von Aserbaidschan. Dann gibt es noch die Region Bergkarabach. Vielleicht erinnern sich da noch ein paar Leute daran. Da gab es einen Konflikt vor 15 Jahren, 20 Jahren. Dieser Konflikt ist weiterhin nicht gelöst. Ja, es gibt Waffenstillstände und weitere Verträge, die allerdings im Zuge der Militarisierung der letzten Jahre immer weiter unter die Räder gekommen sind. Und wir haben hier leider wieder den typischen, oder was heißt, wir haben eine ähnliche Situation wie in Libyen und in Syrien, in dem Fall, dass halt wir Aserbaidschan haben, die von der Türkei unterstützt werden, und Armenien, die von Russland unterstützt werden. So, und ebenfalls ausgerüstet werden. Und das ist ein weiterer Schauplatz des Soft-Power-Approaches, den die Türkei fährt. Und die Russen, ja gut, die sind ja immer in der Region aktiv gewesen. Und das wird auch weiter eskalieren jetzt noch, bis es zu kalt wird, da zu kämpfen. Und sage ich jetzt einfach mal wirklich ganz zynisch. Und wie gesagt, Stellvertreter Russland, Türkei, weiteres Land. Super. Interessant. Also geopolitisch, weißt du, auch mal zu schauen, nicht was in Deutschland passiert, nicht in Amerika, sondern auch so östlich von uns, global halt gesehen, das ist schon interessant. Ja, ich möchte halt immer in der Sendung so bestimmte Trends aufzeigen. Den Trend mit China, immer irgendeinen Scheiß, den China macht halt, und worüber einfach nicht geredet wird, warum immer. Ja, ja. Weil alles krass ist, was die machen. Oder halt generell, was die Türkei gerade macht. Ja, das ist so, halt. Die ist in so vielen Ländern gerade geopolitisch aktiv. Und ich rede ja hier nur über die Sachen, wo es halt, wo schon heiß geschossen wird. Ne? Ja, und selbst da, weißt du, ist es auch, könnte man sagen, ja, aber es ist doch jetzt nicht der Rede wert, könnten Leute sagen. Ja, ist es. Nee, jetzt es ist grade... doch unser Freund und NATO-Partner, aber was interessiert uns das? ja. Aber halt, weißt du, wichtig ist halt nicht nur, dass, wenn es da gerade erst anfängt zu köcheln, dass man das weiß, sondern wenn es eskaliert, kann man herleiten und sagen, okay, wir wissen genau wieso und haben dann die Expertise, auch vielleicht darüber zu reden. Deswegen, das ist schon gut, dass du das machst, ja. So, der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien über die Bergkarabach-Region und die Tavun-Region, und also das zu erklären, würde wirklich nirgendwo hinführen, weil das ist einfach ein Klein-Klein. Die Grenzen haben sich über die letzte Zeit und unter der Sowjetunion halt immer wieder verschoben. Und da wurde immer halt, die sind immer ein Spielball von ausländischen Regionalmächten gewesen, seien es die Amerikaner oder die Russen oder die Türkei jetzt. Ja. So, und das ist der Punkt, da will ich halt den Fokus drauf legen, und es tut mir jetzt wirklich leid für die Armenier und für die Aserbaidschaner, aber die nationale Politik von denen kann ich da jetzt wirklich nicht, da will ich mich auch nicht noch reinlesen. Ja. Aber da auch richtig bedauerlich ist, ist es halt so das Elefantensterben. Aber gut ist, dass man da Ursache dafür scheinbar gefunden haben soll. Ja, was ist denn die Ursache? Ich habe den Artikel nicht gelesen, ich lese nur die Schlagzeilen. Ja, die Ursache ist, es gibt zu viele Elefanten. Das ist die Ursache. Die werden nicht gejagt, und es gibt irgendwie um den Faktor 10 zu viele Elefanten, steht in dem Artikel drin, in dem ganzen Bereich. Und deswegen, die haben nicht genug Nahrung da. Da steht, dass sie sich sozusagen ihren eigenen Lebensraum zerstört hätten, dadurch, dass es so viele sind. Wundert mich zwar ein bisschen, aber ja, so, dass sie eben auch jetzt in einem härteren Nahrungswettkampf stehen. Ne? Interessant. Interessant, ja. Wie ist es denn eigentlich, wenn ein Elefant auf natürlichem Wege stirbt, mit seinem Elfenbein da, wenn du dann das Elfenbein von dem abnimmst, ist das dann immer noch illegal? Das weiß ich nicht, aber würde mich ein bisschen wundern. Ich denke, das als Privatmann einzusammeln wird immer noch illegal sein, weil sonst, wo würdest du der? Ich meine, ja, der war schon tot, ja. Ja, würde ich sagen. Das ist richtig, ja. Ja. Okay. Ja, also ich verstehe schon, es ist auf jeden Fall kein Good Look und so, ja. Was auch kein Good Look ist, das hier, ja. Der Thread von Anne Roth at Analyst und Dennis Kogler, Alex Bronski auf Twitter. Bei Ed Breitband wurde gerade berichtet, die Gaming-Szene sei viel später dran als viele andere mit dem Öffentlichmachen von Sexismus, Rassismus und so weiter. Und Gamergate? ja, den Tweet habe ich dann selbst irgendwo schon verstanden gehabt, aber der war halt seltsam. Dann antwortet Dennis Kogel drauf. Ja, Dennis hat es nicht verstanden. Ja, Dennis hat es nicht verstanden. Der hat dann gesagt, war eine etwas andere, sehr viel kompliziertere Geschichte. Das ging nicht von den EntwicklerInnen aus, sondern war sehr verkürzt in Klammern mit Anführungszeichen am Ende eine sexistische Kampagne gegen progressive Stimmen im Gaming, die sehr viele Schaden angerichtet hat. Eine Art früher Culture War. Und Anne Roth darauf so richtig einfach wunderbar drauf geantwortet. Was ließ dich annehmen? Ich wüsste nicht, was Gamergate war. So von wegen, die hat das schon so weit verinnerlicht und so hart geschluckt, dass wenn ihr das erklärt, sie es jetzt Mansplaining versteht. Ja, geil, Alter. Dann Dennis darauf, ich habe deine Frage so gelesen, dass du Gamergate, GG, und diese aktuelle MeToo-Moment vergleichst. Zu GG gibt es viele Missverständnisse und dieser Vergleich klang für mich falsch. Wahrscheinlich habe ich deine Frage falsch verstanden. Entschuldige bitte, wollte nichts unterstellen. Und der einfach so ein Soyboy macht einfach Simping um Anne Roth hinweg. Alter, die hat kein Interesse an dir, deswegen ist sie so assi mit dir. Was soll's, die hasst Männer. Ich fand lediglich seltsam, das in dem Kontext überhaupt nicht zu erwähnen. So weit weg vom Thema ist das ja nicht, also gar nicht. Den Tweet habe ich nicht ganz verstanden, allein so semantisch, was die damit meint, aber egal. Und dann Breitband darauf. Genau das, was da halt erwähnt wurde. Breitband von Deutschlandfunk ist es, ne? Mhm. Auch nicht vorgekommen ist ja zum Beispiel der Versuch, der letztes Jahr gestartet wurde, aber durch den Tod einer beteiligten Person nie wirklich groß wurde. Welche beteiligte Person ist da gestorben? Worum geht es da? Kolowka. Wer? Genau. Warte, wer? Das ist, dieses Ding, wo die Zoe Quinn da halt gemeint hat, sie müsste auch mal mitmachen mit Opferkrempel und mal wieder und irgendwie gesagt hat, dass der sie da irgendwie eingesperrt hätte oder so und lauter solche Dinge. Und den haben sie ja dann entlassen und der hat sich dann das Leben genommen, also Tod einer beteiligten Person ist. Okay, das ist aber ekelhaft. Das ist wirklich fürchterlich. Ja, also diese Nein. Formulierung alleine, dafür gehört ja eigentlich schon was Knie gelegt, liebes Breitband vom Deutschlandfunk mal wieder. Ne? Das sind die Leute, die immer, ne, die Wahrheit, das muss einfach, alles muss so formuliert werden, dass die Wahrheit daraus bricht. Ne? Haben wir ja vorhin gelernt. So. Das ist deren höchstes Gut. Dass auch ja die Fakten, ne? Die Fakten müssen auf den Tisch kommen. Ne? Also, einer beteiligten Person. Ja, und vor allem wird das in dem Kontext erwähnt, nicht einfach nur runtergespielt und runtergeframed, bis es keine Bedeutung mehr hat, ne? Der Typ wird da nicht beim Namen erwähnt, gar nicht, sondern einfach nur, es kam leider nichts zu was Größerem hier bis jetzt, weil sich die Person getötet hat. Ja, und die reden auch nicht davon, dass sie dann hinterher ja geguckt haben, was die Tante so alles rausgetwittert hat in der Zeit. Und da hat überhaupt nichts darauf hingewiesen, dass sie da irgendwie eingesperrt worden wäre. Im Gegenteil, die ist da wieder durch die Weltgeschichte gedüst in der Zeit. Und das stimmt einfach nicht, was sie da wieder behauptet hat. Und ja, also. Auch nicht vorgekommen ist ja zum Beispiel der Versuch, der letztes Jahr gestartet wurde. Ja, also da wurde ein Versuch gestartet, das ist das, was Zoe Quinn da gemacht wurde, das ist so dieser Versuch, der gestartet wurde, aber leider konnte das ja nicht gehört werden, weil oh mein Gott, jemand hat sich da, der beteiligt war daran, ja, der Freund da, der war das der Freund? Nee, oder? Das war einfach ein Typ, den sie da das war ein Typ, bei dem sie irgendwie gewohnt hat, um dem, an irgendwas zu arbeiten, mit dem wieder irgend so ein Projekt, wo nichts rausgekommen ist. Da ist auch was gelaufen. Ja, aber es ist halt ein anderer dann gewesen. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, ja, dass die Person sich umbringt. Und das liest sich hier so wie, ja, leider wurde dann Zoe Quinn wegen ihrem Quatsch da nicht ernst genommen, weil ja die Aufmerksamkeit war halt auch darauf, dass sich jemand umgebracht hat. Von wegen, hätte sich die Person nicht umgebracht wie so ein Feigling, ne? So, dann hätten wir jetzt mal wirklich dann diese Debatte, die wir sehr lange führen müssen. Aber leider hat sich die Person ja umgebracht, ist halt gestorben. Und jetzt können wir das nicht machen, weil das wird uns keine Punkte bringen. So liest ich das. Ich meine, vielleicht ist das nur in meinem Kopf so, meine konstruierte Wirklichkeit, oder? Oder lest ihr das auch so? Das ist halt fucking weird. Aber durch den Tod, ja, einer beteiligten Person. Hm? Wie war das mit den Geschlechtern und so, ne? Ja, dreh mal einfach rum, schau mal einfach, dass sich da eine Frau umbringen würde wegen eines Mannes, so, ne? Dann heißt es sofort, hier, Femizid. Ja, oder wegen der Umbringung, ne? Das war es ja, glaube ich, eher. Vor allem wird bei Nudes, bei Nacktbildern, bei Fotos, wo niemand verletzt oder gestorben ist, heißt es dann, ja, das ist Gewalt, sexualisierte Gewalt, voll schlimm und jede zweite Frau, jede erste Frau in Deutschland hat es schon erlebt. So, aber hier ist jemand gestorben wegen diesem scheiß Cancer Culture, weißt du, Cancel Culture Scheiß. Und dann heißt es, ja, leider wegen können wir den Fall nicht verwenden. Wegen Anschuldigungen, die naja, mit ziemlicher Sicherheit Falschanschuldigungen waren. Von einer Dame, die selber, ne, und außerdem auch wieder das komplett verdreht. So, wenn die das macht, wenn die irgendwelche Beschuldigungen ausspricht, die sich hinterher als falsch erweisen, dann ist es prima und eine verpasste Chance, dass dann nicht mehr draus geworden ist. Aber wenn ihr Freund einen Blog aufmacht mit Sachen, die kein Mensch hinterher bestritten hat, die stimmen, dann ist es unglaublicher Sexismus und ja, also pff. ja, sorry, aber leider, wie makaber das erscheint, ist das noch so die Grenze, bei der die Leute, die dieses Gedankengut ideologisch im Kopf haben, nicht bereit sind, drüber zu treten. Ja, zumindest da wird es nicht so gespinnt, dass es heißt, ja, das ist egal, da ist nichts passiert. So, ne? Sondern der wird das schon erwähnt und leider können wir halt da nichts mitmachen. So. Naja, aber leider haben sie kein MeToo gekriegt. Ne? Leider haben sie kein MeToo gekriegt, wo 50.000 Leute gesagt haben, ja, wir hassen den alle oder so. Ja. Ja, aber das Makabere daran ist halt, du kannst dich aus diesem ganzen MeToo-Ding wirklich nur, indem du dich umbringst, befreien. Und das kannst du mir nicht sagen, dass das möchte ich, das möchte ich lieber nicht den Leuten hier ins Ohr legen. Also so, ich sag mal, Stichwort Kachelmann oder so. Ne? Also ein paar Leute bekommen dann auch noch zu ihrem Recht. Und das würde ich den Leuten auch empfehlen, sich da nicht, nicht von entmutigen zu lassen von dem ganzen Krempel, weil ich meine, noch haben wir ja einen Rechtsstaat. Also, ja. Ja. Na, also da gibt es große Probleme und so und das wird auch sicherlich keine einfache Nummer und so weiter und so fort, aber das möchte ich jetzt lieber hier nicht den Leuten sagen, sagt ihr schon alles, was sie tun können, soll ich umbringen oder so. Ja, aber, ja, also ja. Leute, bringt euch nicht um, geht in den Wald, fördert, was der Freiheit die zerschmettert, was ihr schadet. Ich glaube, zurück, indem es um die linken Spießer ging, ja. Nichts als linke Spießer, das hat ja schon so eine Band gesungen, die hießen jetzt Slime, glaube ich. Ja. Und das lässt sich alles damit abgleichen. Er hat ja zum Beispiel geschrieben, dass die Linken mal ihre eigene Macht reflektieren sollen. Und das finde ich doch einen wichtigen Punkt hier. Ne? Ja, und eben. Das ist ja auch wieder rein. Ne? Die eigene Macht mal reflektieren, inwieweit man da Person sagt und nicht Mann oder so. Ne? Oder die marginalisiert und so weiter. Was man selber für eine Macht hat mit den Worten, die ja angeblich so mächtig sind. Ja. Und so, die reflektiert. Ne? Ja, klar, ja. Ja, das ist genau das, ja. Das ist totale Doppelmoral. Also, das ist unglaublich, ja, sowas. Unglaublich. Also mit diesem Deutschlandfunk, das alles irgendwie so entschieden werden muss. Es gibt ja keine Kompromisse mehr oder so. Es gibt irgendwie nur noch eindeutige Entscheidungen und dann werden die entweder per Gericht gefällt oder irgendwie mit einer 51% Mehrheit oder sowas. Das ist aber, das trifft aber ja, dann die Leute. Ja, ich glaube, das geht jetzt so ein bisschen noch ab. Das muss man reflektieren, auch vor allem, wenn man eben auf der linken Seite steht. Vor allem einfach, wie pervers das ist, wirklich zu schreiben. Nicht einfach nur ist wegen dem Tod dieser Person, die sich umgebracht hat, wegen der Situation. Also erstmal da schon ein kaputtes Frame so richtig falsch dargestellt und dann nie wirklich groß wurde. So von wegen, ja, es hätte mehr werden sollen. Ja, eben, so. Die reden davon MeToo. Die wollten auch so ein Ding haben, wo halt alle möglichen Leute dann, jeder darf mal irgendwie... Ja. Irgendwen vom Latz scheißen außerhalb von irgendwelchen Gerichten oder irgendwas. Ja. Jeder darf seine Schmutzwäsche von vor 20 Jahren umgebracht und deswegen können wir nicht drüber reden, weil dann würde unser Geheule niemand ernst nehmen. Das ist echt interessant, weil wenn da wirklich so viel los wäre in dieser Gaming-Szene, würde sich ja doch trotzdem irgendwie was durchsetzen und zeigen, egal was da passiert ist. Aber scheinbar ist es so, die Leute würden dann verstehen, dass ihre Situation geringer ist als das, was da abgelaufen ist. Und deswegen ist das dann ja, ich meine, komm, Das ist dieses Opfer-Olympics, ne? Das ist so die Opfer-Olympiade. Ja, die Person hat sich wegen Harassment umgebracht. Ja, okay, ich werde wegen Harassment halt einfach nur traurig da sitzen und vielleicht den Job wechseln zu einem anderen Ort, wo ich genauso viel verdiene und keine irgendwie Angst um meine Existenz haben muss. Ja, okay, schlechte Arbeit, schlechter Tag, so. Ja, okay. Auf jeden Fall verkauft sich schlechter. Ja, machen Punkt OPEX. Das waren die Weltraumabende für heute. Ja. Unglaublich, der kann reden, das Gebabbel hört nicht auf. Ja. Ursünde, musste ich noch dran denken, dass man vielleicht auch ein Rammstein-Lied draus machen könnte, ne? Ursünde. Ja, es ist schade, dass es beim Versuch letztes Jahr gestartet wurde, dass OPEX weniger redet, so wenig geworden ist. Ja, aber durch den Tod einer beteiligten Person, die wirklich groß wurde, ist das. Alter. Wenn ihr noch mehr über Gamer geht, wissen so wollt, schaut euch den Kanal Airplay auf YouTube an. Da kommt Mitte August eine erste Teil einer Dokumentation raus. Hm. Okay. Ach, schön. Wusste ich noch gar nicht. Oder bei uns auf dem Kanal gibt es natürlich unser früher war mal Gamer geht Wonderstream, wo wir uns nochmal die Geschichte von damals, die Timeline nochmal angeschaut haben. Ist ja auch bald wieder Jubiläum. Ja, ja. Aber ja. Oh, und leider ist es immer noch aktuell, weißt du, da hätte man die Leute Videospiele spielen lassen, wäre das nie. Obex, du hast einen Punkt gemacht. macht von eurem Waldrecht Gebrauch. Ja. Aber bitte vorher keinen Polizisten die Waffen abnehmen. Das macht man nicht. Wald ist immer gleich. Nee, Nadelwald. Lasst gut, Leute. Euch nicht gendern. Und zahlt eure Miete pro Kopf. Genau, guck mal bei mir im Kanal vorbei, bei OPEX auf der Homepage. Ne? Ja, ich habe eine Homepage, ja. Und Abel hat ein Buch, ja, so, fertig. Mammon Magazin. Ja. Ja, at safespace.net. Miete pro Kopf. Hirschquelle. Kulturmarxismus. Fördert der SKR-Blog. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Yep. Das waren die Weltraumaffen.